Johannes, ja? Du glaubst wirklich, die Welt braucht einen weiteren Podcast? Nein, eigentlich nicht, aber ich. Aber wenn wir einen Podcast machen zusammen, dann brauchen wir irgendwas Cooles, worüber wir reden können. Wie wär's mit Filmen? Du liebst Filme, ich liebe Filme, ist doch eine gute Idee. Ja, aber wir lieben überhaupt nicht die gleichen Filme. Ja, das könnte das Geile sein. Ich zeig dir Filme, die ich geil finde, und du zeigst mir Filme, die du geil findest. Das heißt so Musicals aus den 50ern? Von mir, für dich, genau. Und koreanische Filme? Mit russischen Untertiteln. Von mir, für dich. Oh Gott, okay. Aber du weißt, dass das für Menge Streit sorgen kann. Definitiv. Das wird lustig. Hallo! Herzlich willkommen zum James-Bond-lastigen Podcast heute hier. Ploa, wie war deine James-Bond-Woche? Ich hoffe, sie war voller Action und Explosionen und Laser. Du wirst es nicht glauben, ich habe tatsächlich diese Woche und eigentlich davor schon viele James Bonds aus den 70ern geguckt. Ich habe nämlich einen Text geschrieben über alle Bonds, die in dieser Zeit produziert wurden. Okay. Und habe zu allen nochmal geschrieben, ob sie sehenswert sind oder nicht. Das heißt, ich bin voll im Bond-Rausch. Aber wie viele James Bond wurden in den 70ern gedreht? Ich meine, das ist doch immer nur so alle paar Jahre was. Es ist tatsächlich überschaubar. Es sind 5 insgesamt. Okay. Das ist überschaubar. Schon viel. Einer mit Connery, der quasi letzte Connery. Und dann 4 mit Roger Moore. Okay. Und es sind weniger als in den 60ern, aber auch nicht so viel. In den 60ern waren es insgesamt 6 Bond-Filme. Ja, 7, wenn man den mit George Lazenby mitrechnet, der gerne übergangen wird. Wollen wir unsere Zuschauer erstmal herzlich willkommen heißen? Herzlich willkommen zum Muss-man-sehen-Podcast, wo wir über Filme reden, die wir uns gegenseitig aufs Auge gedrückt haben. Genau, und von denen wir hoffen, dass der andere den mag, aber vielleicht auch eher nicht. Vor allem in dem Sinne, dass ich versuche, deinen Horizont, Plor, zu erweitern. Ja. Hast du das diese Woche auch versucht oder wolltest du nur? Ich wollte deinen Horizont trollen. Sowas von erweitern. Das war kein Getrolle. Aber ich kann total gut verstehen, dass man das als Getrolle auffassen könnte. Es ist nämlich ein besonderer Bond, den ich ausgewählt habe. Und zwar keiner der großen Klassiker mit Sean Connery, sondern ein Film mit dem oft verkannten Bond-Darsteller Roger Moore. Und zwar einer der unbeliebtesten mit ihm. Moonraker, streng geheim, aus dem Jahr 1979. Und du hast letzte Woche gesagt, dass der das einer deiner Lieblings-James Bonds ist? Definitiv. Bist du einfach nur James Bond-Hasser und der ist nur am wenigsten schlimm, weil er besonders viel Trash zu bieten hat, oder was? Ich bin überhaupt kein Bond-Fan. Ich auch nicht. Ich bin aber auch kein Bond-Hasser. Ich finde, das sind so Filme, die so vorbeirauschen. Und das macht Moonraker irgendwie nicht, weil er zu sehr drüber ist, als dass er einfach vorbeirauschen könnte. Stimmt, er kann nicht vorbeirauschen. Dafür ist er zu laut und zu aufmerksam heischend. Bevor wir zu James Bond kommen, du hast auch was für mich, ne? Ich habe auch was für dich, lieber Plor. Ich habe für dich Wie im Himmel aus Schweden aus dem Jahr 2004. Und ich bin sehr gespannt, wie du den fandest, ob er deinen Horizont erweitert hat. Das heißt, wir haben einmal Agenten, Actionkomödie, Thriller, whatever aus den 70ern. Und einmal Musical, nicht Musical, Drama. Aber so Musik, Drama, Kunst, Liebesbrief an die Musik, habe ich in meinem Einleitungstext auch stehen. Das bietet sich einfach so an. Ja. Und dann legen wir los mit James Bond. Ich würde sagen, wir legen los mit James Bond. Ich fahre jetzt das Konzept wie Mayas letzte Mal. Oh, ich muss erstmal meinen Frust loswerden, bevor wir in die richtigen Sachen reingehen können. Möchtest du einen Martini? Oh ja, gerne. Bitte gieß mir Martini ein. Geschüttelt, nicht gerührt. Ja, voll. Damit hast du ja schon so ein bisschen James-Bond-Kenntnis bewiesen. Ja, danke. Ich, das ist das Einzige, was ich kenne, glaube ich. Ich sehe gerade nicht, wo ich hingieße. Das heißt, du musst Problem. Sagen. Danke. Hat überhaupt nicht funktioniert. Aber vielen Dank. Ich müsste aufstehen, um das vernünftig zu machen, weil wir halten ja einen vernünftigen Sicherheitsabstand. Von 20 Zentimetern. In Covid-Zeiten. So viel sind 20 Zentimeter, ich sag's dir. Okay. Verdammt, er musste echt sein. Warum habe ich den jetzt rausgeholt? Autsch. Und er funktioniert auch eigentlich nur visuell. Ja, aber ich glaube, es kann sich jeder vorstellen. Aber es ist gut, so ein bisschen Penishumor kann man ja durchaus anbringen, wenn gleich über James Bond geredet genau, wird. Genau, wenn es jetzt um diesen Film geht speziell. Ah, also wirklich, Plor, ich würde dich erstmal bitten, einzuführen in den Film und dann... Dann rentest du los. Hast du dich von Maya letzte Woche inspirieren lassen? Wenn ihr übrigens einen wirklich guten Rant über einen Film hören wollt, den wir ausgesucht haben, den wir beide mögen, dann müsst ihr die Folge von letzter Woche hören. Da hatten wir Maya als Gast und haben ihr Melancholia gezeigt. Und Spoiler, sie mochte den Film nicht so sehr. Sie hat ganz schön vom Leder gezogen. Oh ja. Muss man mal sagen. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, aber es tat mir ein bisschen leid um den armen Film. Ja, das stimmt auch. Das war kein Podcast, das war eine Hinrichtung. Ja. Lars von Trier tut's mir nicht wirklich leid, der darf einiges aushalten müssen. Das find ich. Also, ich glaube, der kann es auch verkraften, bei einem kleinen Podcast in Deutschland über seinen Film gelästert wird. Okay, aber diesmal lästern wir über James Bond Moonraker. Was hast du dir dabei gedacht? Meine Güte. Alles andere, was du mir zeigst, was ich für gut befinde, sind es nur Finten, um mir eigentlich Trash vorzusetzen. Fuck, du hast mich voll erwischt. Ich fühle mich so enttarnt. Aber lass uns doch mal einsteigen, dann schauen wir mal, wie viel Trash das tatsächlich ist. Sehr schön, dann lies doch mal deine Einleitung vor. Sein Name ist Bond. James Bond. Tut mir leid. Und er ist wahrscheinlich der beliebteste Geheimagent der Filmgeschichte. Obwohl oder gerade weil seine Filme immer der gleichen Formel folgen, extrem schematisch sind, begeistern sie seit 1962 eine treue Fangemeinde. Sein Name ist Moore. Roger Moore. Und obwohl er in insgesamt 7 Filmen als 007 seinem Vorgänger Sean Connery quantitativ ebenbürtig ist, stand er als Bond Nummer 2 oder Nummer 3, wenn man es genau nehmen will, oder Nummer 4 beziehungsweise Nummer 5, wenn man es richtig genau nehmen will, immer in dessen Schatten. In Moonraker mit dem deutschen Zusatztitel Streng geheim aus dem Jahr 1979 durfte er in dem für eine lange Zeit teuersten Bond-Film die Hauptrolle übernehmen. Wie üblich hat die Story nichts mit der gleichnamigen Vorlage von Ian Fleming gemein. Das Space Shuttle Moonraker wird entführt und James Bond wird vom MI6 damit beauftragt, die teure Raumfähre wiederzufinden. Dafür reist er von deren Herstellungsfabrik in Kalifornien über Venedig bis nach Brasilien, kämpft mit einem alten Widersacher und muss sich im großen Finale gar im Weltraum gegenüber einem Superschurken behaupten, der, naja, was sonst, die ganze Menschheit ausrotten will. Moonraker gilt gemeinhin als schwacher oder gar schwächster 007-Film, insbesondere bei eingefleischten Bond-Fans. Kein Wunder. Mit seiner übertriebenen, trashigen Art hält er der gesamten Serie den Spiegel vor. Er ist praktisch die Quintessenz der Franchise, mit allem, was dazugehört. Verschwenderische Reisen, Easy Sex, unrealistische Actionsequenzen, übermenschliche Gegenspieler und ein Roger Moore, dessen Blick jederzeit zu fragen scheint, wo zur Hölle bin ich da reingeraten? Aber genau deswegen ist er vermutlich auch der unterhaltsamste Film der Reihe. Wunderbar palpig, absurd und over the top. Für mich tatsächlich mehr als nur ein Guilty Pleasure. Für dich vielleicht auch, Johannes? Oder nicht einmal das? Nicht einmal das. Nicht einmal das. Oh, Plor. Hau raus. Was hast du mir da angetan? Ich werde passend zum Film nicht darauf verzichten, auch die billigsten Gags einzubringen. So viele werden mir nicht einfallen, aber ich glaube, ich werde mich einfach nicht zurückhalten, diesmal mit irgendwelchen Scheiß-Kommentaren. Auf jeden Fall. Ich finde, der Film fasst sich sehr gut selbst zusammen, gleich am Anfang, wenn sie fragen, wo Bond ist und einer von denen, die im Gespräch sind, sagt, he's on his last leg, sir, und wir sehen einen Schnitt, wie seine Hand über das Bein einer Frau streicht und dann hoch. Ich weiß nicht, dieser Film hat es irgendwie... hat nichts von dem, was ich dachte, was James Bond wäre, ernst genommen, glaube ich. Oder? Oder hat er irgendwie wirklich ernsthaft versucht, einen James Bond zu machen? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, und das ist das Tolle an dem Film, dass er das alles so satirisch überzeichnet. Weil im Grunde genommen ist das, was er macht, ist alles das, was James Bond macht. Zum Beispiel dieser Schnitt von MI6 debattiert darüber, wo ist denn unser Superagent? Und ein Q muss dann so sagen, wissen wir nicht genau, aber er macht vielleicht das und das gerade. Schnitt und wir sehen Bond, wie er irgendeine Frau verführt. Und das ist ja wirklich ein Hauptmotiv der Bond-Reihe. James Bond hat Sex. In diesem Film mit drei Frauen, ne? Sind es nur drei? Ja, es sind nur drei Frauen. Ich bin irgendwann nicht mehr mitgekommen. Sind tatsächlich, es gibt drei Bond-Girls, ein Haupt-Bond-Girl und zwei Neben-Bond-Girls. Und James Bond hat in diesen Filmen immer Sex mit allen Geheimagentinnen, mit allen Schurken, denen er über den Weg läuft. Und er hat auch immer diesen Easy-Sex. Er trifft eine Frau und dann, hey, wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Es ist doch klar, was wir machen müssen. Natürlich ist klar, was wir machen müssen. Und fertig. Aber sie reden auch nicht drüber. Nein, es gibt keine Verführung, sondern es ist wirklich überhaupt keine minimalste Verführung. Ich finde es so absurd, jedes Mal, wenn es anfängt, wenn es einen Kuss gibt, denke ich, hä? Moment, genau. Moment, wie sind wir jetzt dahin gekommen? Was? Und das ist James Bonds Sexleben in a nutshell. Das ist in jedem Bond-Film so. Nein, in den letzten Bond-Filmen nicht mehr. Okay, ja, das sind keine Bond-Filme. Lassen wir mal Daniel Craig raus. Okay. Wir reden über die klassischen Bond-Filme aus den 60er Jahren, also Sean Connery Bonds und aus den 70ern Roger Moore Bonds. Es ist immer so, er trifft eine Agentin oder eine Schurkin oder eine Femme Fatale, ist eigentlich vollkommen egal, er trifft eine Frau. Und es ist so klar, er wird mit dieser Frau Sex haben. Und es gibt keinen großen Weg dahin. Also es ist nicht so, dass die ein Date haben oder miteinander flirten würden. Nicht mal das, nicht mal. Und es hat auch nichts mit der Story zu tun. Nein, überhaupt nicht. Das heißt, man kann es rausschneiden problemlos und es würde genau die gleiche Story bei rauskommen. Hm. Du hast nur, jetzt plötzlich küssen sie sich, plötzlich sind sie im Bett und plötzlich geht die Story weiter. Genau. Warum? Absolut kleine Jungenfantasie und nichts anderes. Und das ist Bond ja durch und durch. Das sind ja nicht nur die Sexszenen. Du hast bei Bond die Gadgets. Weißt du, so jeder kleine Junge träumt von einem Auto, das über eine Klippe springt, im Wasser landet und dann die Reifen einfährt und zum U-Boot wird. Mhm. Gibt's in diesem Film nicht. Aber in diesem Film gibt's nein, andersrum. Autos. Eine Gondel, die plötzlich ein Motorboot ist und dann auf der Straße fährt. Ja, was ist denn da los? Was soll denn das? Das sind Träume von kleinen Jungs, die da erfüllt werden. Ich habe gedacht, man könnte aus diesem Film ein Trinkspiel machen. Jedes Mal, wenn irgendwie irgendein sexistischer Kommentar kommt oder wenn zu viel nackte Haut drin ist oder wenn irgendein sinnloses Gadget dabei ist. Aber nackte Haut immer wunderbar in dieser verklemmten 60er, 70er Jahre Ästhetik. Wir sehen nämlich keine Nippel und wir sehen auch nicht mal den Anflug von Schambehaarung. Ja, okay. Und wenn irgendetwas ist, wenn eine nackte Frau aufstehen muss, hat sie auf jeden Fall immer irgendwas, was sie sich überwerfen kann, was perfekt die Brüste abdeckt. Und zwar auch perfekt den Rest des Körpers in ein Licht bringt, das sehr, erotisch würde ich nicht sagen. Das hat der Film nicht geschafft. Du hast beim letzten Mal gesagt, du bist kein Bond-Fan. Und du hast gesagt, Goldfinger kennst du wahrscheinlich, der auch in den Gemeinden als einer der besten Bonds gilt. Genau. Und ich glaube, ich habe den mit Christoph Waltz gesehen. Christoph Waltz hat doch mal einen Bösewicht. Ja, den gespielt. Bruder von Bond, ne? Das kann sein. Das sind die neuen Daniel Craig-Filme, wo ich mich tatsächlich nicht so gut auskenne, weil ich Daniel Craig nie so geil fand, weil er mir einfach keinen Spaß gemacht hat. Du meinst, er ist zu ernsthaft James Bond? Nicht zu ernsthaft James Bond. James Bond ist nicht ernsthaft. Also vielleicht in den Romanen, vielleicht in den Ian Fleming-Vorlagen, ja. Aber die James-Bond-Filme aus den 60er Jahren, die großen, die Meisterwerke, die von allen abgefeiert werden, sind genau das. Es gibt genau das. Es gibt diesen einfachen Sex, an den James Bond einfach rankommt, wenn er will. Uh-huh. Es gibt die albernen Gadgets, die irgendwas abfeuern und irgendwie nochmal so ein Zusatzfeature haben, das genau zur richtigen Stelle auch zum Einsatz kommt. Es gibt immer die richtigen Gadgets und immer die richtigen Zusatzfeature in diesen Filmen. Es gibt so, sagen wir mal, jeder Film hat ungefähr so 5 bis 10 Gadgets und er braucht die auch wirklich alle. Und man stellt sich immer die Frage, was wäre, wenn jetzt eine Situation käme, wo ihn ein Gadget aus einem vorherigen Film helfen würde, dann ist er einfach mal gefickt. Im wahrsten Sinne des Wortes an anderer Stelle im Film, aber gut. Und das ist halt einfach, das sind diese James Bond Filme, das sind die Filme, mit denen ich groß geworden bin. Und das war auch James Bond, das war der James Bond der 60er Jahre, das sind die Connery Bonds. Das heißt, die anderen James, weil nun wirklich ich nicht die alle nicht gesehen habe, das heißt, die anderen James Bond sind auch, nun ist dieser hat das wirklich auf die Spitze getrieben, aber gibt es dann auch in jedem Film solche One-Liner wie, wo warst du? Ich bin aus dem Flugzeug gefallen ohne Fallschirm. So nonchalant einfach zu sagen, Diese, auf jeden Fall diese entspannte Art mit Krisensituationen umzugehen. Okay. Die haben vor allem Sean Connery und dann auch Roger Moore, der teilweise sehr versucht hat, Sean Connery zu reproduzieren. Mhm. Und dann ganz, ganz doll Pierce Brosnan, der so in den 90ern den James Bond gespielt hat. Und die wirklichen Filme, die James Bond ernst genommen haben, was meiner Meinung nach nicht funktioniert, weil, ich meine, es ist ein Geheimagent, der die ganze Zeit rumreist. Sex hat und Action erlebt. Und das ist, hat nichts mit Agentenarbeit zu tun. Die einzigen, die das gemacht haben, die das ernst genommen haben, waren die Filme mit Timothy Dalton, der bezeichnenderweise nur in 2 Bond-Filmen mitspielen durfte. Der war dem Publikum nämlich einfach zu düster und zu ernst. Okay. Und jetzt neuerdings Daniel Craig, der mittlerweile ja immerhin schon 5 Filme auf dem Puckel hat, der da tatsächlich auch eine interessante Neuinterpretation von Bond anbietet, die aber wenig mit den klassischen Bond-Filmen gemein hat tatsächlich. Das sind rohe Agenten-Action-Thriller, würde ich behaupten. Mhm. Aber dieser Comedy-Anteil, den hat auch der 60er-Bond. Und ja, Moonraker treibt es definitiv auf die Spitze. Die One-Liner sind mehr, die wirklich albernen Karlauer sind mehr, die albernen Figuren sind mehr, aber das findet man alles auch bei Sean Connery. Und ich glaube, deswegen mögen Bond-Fans diesen Film nicht, weil sie sagen, hey, nein, Goldfinger und From Russia with Love, das sind doch Meisterwerke, das sind große, komplexe Agentengeschichten. Und dann wird uns sowas Kindisches hingeworfen. Und da kann ich nur sagen, ey Leute, James Bond ist so kindisch und James Bond ist immer so sexistisch und James Bond ist immer so Bedienung von Kinderfantasien und Altherrenfantasien, dass es vielleicht genau sowas braucht, dass das nochmal auf die Spitze treibt. Naja, aber wo ist denn der Unterschied zu, sagen wir, jetzt greife ich mal meine Bestenlisten voraus, wo ist der Unterschied zu Johnny English? Weißt du, was ich meine? Ja. Es gibt in diesem Film, Johnny English ist eindeutig der bessere Agentenfilm. Nicht der bessere Comedyfilm, sondern eindeutig der bessere Agentenfilm. Reden wir über Agentenfilme. Okay, Moment. Jingle. Du, du, du, du. Unsere Liste. Es macht tatsächlich Sinn, einmal kurz über das Genre zu reden, weil James Bond sitzt natürlich voll in diesem Genre drin. Wenn du dir anguckst, was sind denn Agentenfilme aus den 60er Jahren, ja, okay, dann findest du eine Liste mit 10 James Bond-Filmen, obwohl es nur 7 gab. Es gab mehr als 7. Ich muss einmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gab's. Obwohl es 8 gab, findest du 10 James Bond-Filme aus der Zeit. Und ja, das ist ein total spannendes Genre. Deswegen habe ich auch gesagt, hey, lass uns mal besten Listen Agentenfilme machen. Und ich habe mich schwer getan mit der Liste. Es gibt wenig gute Agentenfilme. Die Frage ist einfach, was braucht ein guter Agentenfilm oder ein guter Spionage-Thriller, um das vielleicht noch mal weiterzufassen, das Genre. Weil natürlich ist immer die Wahl. Willst du total over the top irgendwie eine Satire sein oder eine Überzeichnung von dem Business sein? Willst du ein unterhaltsamer Actionfilm sein, in dem ein Agent Abenteuer erlebt? Dann hat das nichts mit realer Agentenarbeit zu tun. Oder willst du versuchen, wirklich Konflikte des Kalten Kriegs oder in der Terrorbekämpfung die Alltagsarbeit des Agenten zu zeigen, dann läufst du natürlich Gefahr, einen extrem trögen, langweiligen Film zu machen. Großes Spannungsfeld. Ja, das Problem, was ich bei Moonraker sehe, ist halt, dass du eigentlich nicht beides sein kannst. Du kannst nicht gleichzeitig die Komödie, die sich über das Genre lustig macht, sein und das Genre überhaupt gebende Element. Also, weißt du, was ich meine? Du kannst nicht deine eigene Verarschung sein in einem Film. Ich glaube, es funktioniert an Moonraker, aber Moonraker hat ja auch, also und James Bond hat ja auch nichts mit realistischem Agentenfilm zu tun. Es gibt ja durchaus realistische Agentenfilme. Ich hab auch sogar welche in der Liste drin. Okay. Aber es ist schwer, sie zu finden, weil die meisten Filme setzen natürlich auf Unterhaltung. Willst du loslegen? Ja, dann würde ich gleich mal anfangen mit Imitation Game. Auf Platz 3 bei mir. The Imitation Game ist kein James Bond mit Explosionen und so, sondern einfach. Geht's um Enigma? Genau. Ich kenne den Film nicht. Aber es geht um Alan Turing, ne? Genau, Alan Turing, der den Code entschlüsselt hat. Und das sind im Grunde Agenten, die ich ernst nehmen kann. Ja, weißt du? Natürlich, das ist die eine Seite des Agenten. Dann sind wir auf der ernsthaften Seite. Und der war sehr gut, der Film. Habe ich nicht gesehen, deswegen kann ich gar nicht dazu sagen. Ich glaube, es gibt auch viele Agentenfilme, die sagen, sie zeigen die ernsthafte Seite. Die aber in Wirklichkeit auch nichts anderes sind als diese Fantasie-Beflügelung, Bestätigung. Und das wäre einer, den ich in meinen Honorable Mentions nennen würde, um einmal nochmal die unterhaltsame Seite etwas weiter zu fassen. Mission Impossible mit Tom Cruise. Ja. Das ist ein Film, der sich selbst tot ernst nimmt, der wirklich einfach als spannender Action-Thriller sich ernst nimmt. Aber der natürlich auch nicht darstellt, was realistische Agentenarbeit ist. Mhm. Das ist ja dieses ganze Abenteuererleben und so. Das ist wie wenn du sagst, ein Tatort ist keine realistische Darstellung von der Arbeit eines Kriminalkommissars oder einer Kriminalkommissarin. Ja, ja. Das hat nichts mit der Realität gemein, aber es verkauft sich als Realität. Mhm. Okay. Und das halte ich in James Bond-Film zugute, dass sie sich nicht als Realität verkaufen, sondern dafür sind sie einfach zu over the top. Und zwar alle. Und Moonraker noch ein bisschen mehr als andere. Ja. Hast du irgendeine Ahnung, was Ian Fleming damit wollte? Weil das ist ja nun wirklich, scheint ja wirklich alles, alle Verfilmungen scheinen anders zu sein als der ursprüngliche. Ja. Ian Flemings Bücher nehmen sich ernster. Ja. Aber sind eigentlich genau dieselben Abenteuer-Action-Geschichten. Hat er das nicht gesehen? Hat er das nicht mitbekommen auch ordentlich? Er hatte doch das Buch geschrieben schon für die Verfilmung von Moonraker, dachte ich. Soweit ich das gelesen hatte. Was meinst du, was hat er nicht mitbekommen? Na, die Verfilmungen. Das war einfach, er hat ihn mitbekommen. Ich glaube, er hat sich gar nicht groß dazu geäußert. Das war einfach was parallel dazu lief. Also ich habe jetzt nicht groß recherchiert, was Ian Fleming zu den Filmen gesagt hat, was aber auch einfach daran liegt, dass Ian Flemings Romane und die Filme, dass es einfach zwei unterschiedliche Welten sind. Ja. Und die Filme nehmen sich den Titel und nehmen sich so ein paar Charaktereigenschaften von Bond und so ein generelles Setup, Reiselust und Action-Abenteuer mit Sex. Ja. Action-Abenteuer mit Sex, ja. Aber ansonsten sind es halt einfach. Und sie hatten die Filme ja auch kulturell den viel höheren Impact. Also in den 60ern war es vielleicht noch so, dass Ian Flemings Romane tendenziell bekannter waren, aber ab einem gewissen Punkt haben die Filme auch einfach die Vorlagen überholt. Und dementsprechend spielen die Vorlagen keine große Rolle in der Bond-Filmografie. Mein Gegenentwurf bei den Honorable Mentions sind wir immer noch zu diesen Actionfilmen, die einfach nur, die aus dem Grundsetup Agentenleben Unterhaltung machen. Mhm. Wäre der Film eine französisch-britische Koproduktion, auch aus den 70er Jahren. Es gab tatsächlich gute Agentenfilme in den 70er Jahren. Der Schakal, Day of the Jackal. Und zwar, ich glaube gar nicht, also kein besonders bekannter Film. Es geht um ein Attentat, das eine rechtsextreme Terrororganisation auf Charles de Gaulle ausüben will. Oh. Der ja tatsächlich öfter Ziel von Attentätern war, weil er einfach nicht unbedingt der beliebteste Präsident Frankreichs war. Ja. Und es wird sehr akribisch und sehr dokumentarisch gezeigt, wie der Killer, der Schakal, unterwegs ist, um ihn zu morden und sich darauf vorzubereiten und wie die Geheimdienste hinter ihm herforschen. Und es wird immer so parallel geschnitten, Killer, der unterwegs ist und Geheimdienste. Ist auch ein bisschen überzeichnend, vor allem in den Killer-Szenen gibt es einfach dieses Thriller-Moment. Er tötet halt auf seinem Weg Mitwisser und Leute, die ihn enttarnen. Aber die Geheimdienstarbeit wird sehr trocken und sehr nüchtern gezeigt. Ja. Und das ist ein Film, den ich auch in diesem Spannungsfeld Realismus versus Unterhaltung auf der anderen Seite einsortieren würde, der einfach dokumentarischer ist und trockener und dadurch vielleicht auch ein bisschen langatmiger als die Bond-Filme. Okay. Meine Nummer 3. Ja, jetzt. Meine Nummer 3 ist einer von diesen Agentenfilmen, die sich nicht ernst nehmen. Mhm. Ich habe tatsächlich zwei, die sich nicht ernst nehmen und einen, der sich ernst nimmt. Und es ist ein Film, der over the top ist und du wirst jetzt wahrscheinlich lachen oder pusten, keine Ahnung. Aus den 90ern, 1994, True Lie mit Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger spielt einen Geheimagenten. What the fuck? Der zu Hause vorgibt, ein einfacher Angestellter zu sein und dann allerdings durch eine Verkettung unglücklicher Umstände seine Frau Jamie Lee Curtis mit hineinzieht in seine Agentenabenteuer und dann retten sie gemeinsam die Welt. Total übertrieben, spielt total viel mit Agentenklischees, Agentenfilmklischees, ist deutlich mehr Parodie als ernst gemeinter Agentenfilm. Eine wunderbare Actionkomödie, die einfach Spaß macht. Hat nichts mit realer Spionagearbeit zu tun, aber ist toll. Okay. Ja, dann komme ich mal zu meinem Platz 2, dem, den ich schon vorausgegriffen habe, nämlich Johnny English. Meiner Meinung nach fast, ich weiß es nicht ganz genau, aber fast die bessere Figur für Rowan Atkinson als Mr. Bean, weil er mehr Potenzial hat, Sachen zu tun. Mr. Bean ist sehr festgelegt auf bestimmte Verhaltensweisen. Und Johnny English kann in alle möglichen Situationen und auf eine bestimmte Art und Weise gesellschaftliche Situationen hops nehmen. Finde ich eine sehr, sehr spannende und lustige Figur. Habe ich nicht gesehen. Ist das eine Parodie? Es ist eine Parodie, eine Agentenfilmparodie. Okay. Er ist halt einfach der seriöse Agent, der alles sehr ernsthaft durchziehen will, aber natürlich passiert ihm allen nur der Scheiß. Also, wie das halt bei Rowan Atkinson dann ist. Ja, also auch so diese klassischen, tollpatschigen Aktionen. Ja, genau, genau. Okay. Und trotzdem der Versuch, der Womanizer zu sein und weißt du, solche Sachen. Ist er erfolgreich? Wie erfolgreich ist er eigentlich? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich muss ihn nochmal sehen. Es gibt ja eine Agentenfilmparodie, wo es auch diesen, ich hoffe, du hast den nicht auf der Liste. Welchen? Den Austin Powers? Achso, nee, den habe ich nicht auf der Liste. Das ist mir zu durchgeknallt. Der ja komplett drüber ist auch und so absurd albern. Und da ist ja so, dass der tollpatschige, idiotische Agent trotzdem total viel Erfolg bei sämtlichen Frauen hat. Gespielt von Mike Myers. Und auch tatsächlich ein witziger Film. Ich mochte Austin Powers. Ja. Der war auch ziemlich kaputt und ziemlich albern. Aber der hat das Genre auch ganz gut eingefangen. Hat ganz gut verstanden, was an James Bond so albern und absurd ist. Dein Platz 2. Mein Platz 2 behandelt einen unfreiwilligen Geheimagenten, der ein Normalo, der einfach reingestoßen wird in ein Agentenabenteuer, der unsichtbare Dritte aus dem Jahr 1959 von Mr. Sir Alfred Hitchcock. Großartiger Schön. Film. Wirklich ein Normalo geht ans falsche Telefon in einem Hotel zur falschen Zeit und wird dann für einen Agenten gehalten und wird dann von einer Verbrecherorganisation erbarmungslos gejagt, weil die glauben, er wäre dieser Agent, den sie schon ewig suchen. Und die Geheimdienste haben kein Interesse dran, ihm zu helfen, weil, was sich dann herausstellt, dieser Geheimagent, für den er gehalten wird, der existiert gar nicht. Der ist quasi einfach nur so ein Decoy-Agent, damit die anderen Agenten geschützt sind. Und dann sagen die Geheimdienste, naja, ist doch super, wenn der jetzt gejagt wird, dann haben unsere Agenten Ruhe. Und er muss einfach nur ums Überleben kämpfen. Und dieser Film ist ein einziges Action-Abenteuer, wo ein Typ auf der Flucht vor Verfolgern ist und keine Ahnung hat, wie er da reingeraten konnte und einfach nur überleben will. Krass, ich hab den gar nicht mehr in Erinnerung so. Ich weiß, ich habe ihn gesehen, aber kein ernster Agentenfilm, fällt auch definitiv in die Ecke, so sieht Agentenspionagearbeit nicht aus. Aber durch das Thema und durch die Story hat er natürlich einen sehr kritischen Blick auf die Arbeit, die im Hintergrund des Staates stattfindet, weil er wirft halt auch einen kritischen Blick auf die Geheimdienste. Wie wenig die den normalen Bürger schützen, wenn er plötzlich in Gefahr geraten ist. Und und gleichzeitig ist es einfach ein verdammt unterhaltsamer Film. Ja. Spannend, witzig, actionreich, top. Ja. Hitchcock in Höchstform. Schön. Mein Platz eins ist The Kingsman. Habe ich auch nicht gesehen. Du hast drei Filme in dieser Liste, die ich nicht gesehen habe. Krass, dass du Kingsman nicht gesehen. Nee. Weil das ist ein sehr guter, klassischer Vertreter dieses Genres im Grunde. Gibt's inzwischen drei Filme, glaube ich, wenn ich das richtig weiß. Und den ersten finde ich aber immer noch am besten. Der einfach jemandem neuen Rekruten quasi folgt, der da irgendwie reinkommt. Der Frontstore ist, glaube ich, ein Klamottenladen und dann im Hintergrund ist da so ein Agenten, Geheimagenten Ding, Büro dahinter. Und dann gibt's eine Ausbildung und Zeug und der ist halt alles das, was ich von James Bond gerne hätte. Tatsächlich lustig, völlig unrealistisch, was die Agenten Story betrifft. Nicht zu ernst, aber auch ernst genug, um die Action irgendwie ernst nehmen zu können, fand ich super. Es ist auch eine Altersfrage, weil der Film jünger ist, diese unterhaltsamen Sachen besser funktionieren. Das kann sein, ja. Dass so diese Action und der Humor, den wir aus den 60ern und 70ern kennen, heute oft ein bisschen bieder wirkt. Ich habe das Gefühl, Actionkomödien altern generell schlechter als andere Genres. Ja, das kann vielleicht sein. Weil wir einfach andere Standards haben mittlerweile, was Action betrifft. Also heute würde niemand mehr bei einem Actionfilm über so eine Szene jubeln wie bei Moonraker am Anfang, wo James Bond aus dem Flugzeug fällt und um den Fallschirm kämpft. Das war damals ein Riesending. Das war ein krasser Stunt. Ne? Also das fand ich schon auch krass. Und da haben sie ja auch tatsächlich der Dreh war wirklich im freien Fall, wenn ich das richtig sehe. Das ist schon beeindruckend. Ja. Und die fand ich wirklich beeindruckend. Aber das war halt der Höhepunkt gleich am Anfang und danach ging es bergab. Mach mal du noch deinen Platz 1. Mein Platz 1 ist jetzt ein Film, der nicht 100% realistisch ist, aber der sich tatsächlich kritisch und mit düsterer Note mit Geheimdienstarbeit auseinandersetzt. Die 3 Tage des Condor von Sidney Pollack aus dem Jahr 1975. Okay, den Titel kenne ich, aber weiß nicht. Hab ich Robert Redford spielt einen Geheimagenten, der aber Büroarbeit macht. Die sitzen einfach in einem riesigen Büro und durchforsten sowjetische Zeitungen nach, ob es da irgendwo Propaganda gibt, ob es da irgendwo geheime Botschaften gibt und so weiter. Und das macht er. Er ist ein Schreibtischtyp. Okay. Und dann wird allerdings seine Abteilung umgebracht und er weiß nicht wieso. Aber er wird gejagt als der einzige Überlebende und er versucht sich irgendwie durchzuschlagen. Er ist kein Superheld, er ist kein toller Geheimagent. Okay. Er ist quasi die normale Variante des Agenten. Er ist halt ein einfacher Büromitarbeiter, die es im Geheimdienst zu Tausenden gibt. Und er kommt einem Komplott auf die Spur, in den auch die Geheimdienste verwickelt sind. Und versucht irgendwie zum einen herauszufinden, was da überhaupt passiert, versucht zu überleben. Und versucht dann mit den Erkenntnissen, die er hat, irgendwas zu machen, zurückzuschlagen. Und Spoiler, so jemand wie er kann halt nicht zurückschlagen, indem er irgendeine geheime Untergrundbasis stürmt und mit dem Maschinengewehr alle umbringt. Er geht zur Presse. Okay. Super Film, der sich extrem kritisch mit Geheimdienstarbeit auseinandersetzt. Und auch wirklich einen skeptischen Blick auf diese paranoide Situation, in der die Geheimdienste in den 70ern waren, wirft. Und gleichzeitig ein super spannender Thriller mit einem großartigen Robert Redford und einer ebenso großartigen Faye Dunaway, die auf die er durch Zufall stößt und die ihm dann ein bisschen hilft und ihn unterstützt. Toller Film und tatsächlich einer der wenigen Spionagefilme, die wirklich ernst und wirklich düster sind und nicht glorifizieren, was da geschieht an Auftragsmorden und an Spaß und Action. Jetzt haben wir völlig übergangen, ich habe es auf der Liste als zusätzliches Ding. Der einzige Film, der mir einfällt, der einigermaßen realistischen Blick auf Agenten hat, ist Snowden. Ah, über ja. Edward Snowden. Ja. Naja, ja. True. Ja. Wie sonst. Und der ist schon abgefahren genug. Also, wenn man einen realistischen Blick auf die Welt legt, dann kann man anscheinend auch da sehr spannende und sehr abgefahrene Sachen erzählen. Dadurch, dass der Film wirklich auf Wahrheit beruht, macht er mir tatsächlich so ein bisschen Angst. Ja. Ich weiß nicht, wann du den gesehen hast. Du hast ihn gesehen. Ja, ich habe ihn gesehen. Als er rausgekommen ist wahrscheinlich, ne? Ich auch. Das ist ja schon fast 10 Jahre her, ne? Ach du Scheiße. Nee, nein. Ist es nicht. Nein, okay. 2016. Okay. Aber es ist krass, weil du so viel, und ich glaube, der Film hat sich noch zurückgenommen. Das ist ja ein amerikanischer Film. Es war Oliver Stone. Der nimmt sich nicht zurück. Okay, gut. Also der hat schon öfter sich mit den amerikanischen Behörden angelegt. Und hat sich jetzt muss ich einmal ganz kurz Oliver Stone gucken, weil Oliver Stone hat ja auch viel sich in dem Bereich so auseinandergesetzt und hat auch einige Filme gemacht, also JFK war so der erste, an den ich denken musste. Der irgendwie so ein bisschen diese Verschwörungsmythologie um den Mord an JFK und John F. Kennedy zu einem Film gemacht hat. Aber sonst tatsächlich finde ich von ihm keine Spionage-Thriller. Irgendwie wäre Oliver Stone so ein Regisseur, wo ich sagen würde, der hat doch bestimmt 10 Spionage-Thriller gedreht. Hat er anscheinend nicht. Okay, also kein Abo. Aber wenn es um Überwachung geht, kann ich noch einen Film empfehlen, der so ein bisschen rausgerutscht ist in dem Fall, weil er es nicht um eine Geheimdienstarbeit geht. Der Dialog mit Gene Hackman, auch aus den 70ern. Okay. Da spielt Gene Hackman einen Überwachungsexperten, der privat überwacht für Unternehmen und selbst nicht genau weiß, warum er das macht und für wen. Ja. Und es geht darum, dass er ein Pärchen überwacht für irgendeinen Auftraggeber und dann aber irgendwie rauskriegt, dass das Pärchen offensichtlich in Gefahr ist und dass der Auftraggeber sie umbringen will. Und der Film arbeitet mit diesem Spannungsfeld des einsamen Überwachers, der irgendwie anfängt, an seinem Job zu zweifeln und der versucht, ein bisschen Verantwortung zu übernehmen und spielt ganz viel mit den Themen Paranoia, Angst vor Überwachung, weil der Überwacher selbst ist total paranoid und hasst es, wenn in seine Privatsphäre eingedrungen wird und gleichzeitig hat er Sex mit einer Frau und hört währenddessen seine Überwachungsbänder. Großartiger, extrem düsterer Film, der grundsätzlich das Thema Überwachung behandelt und einen tollen Plot-Twist am Ende, etwas mysteriös, etwas merkwürdig. Ich glaube, Francis Ford Coppola, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Super Film, sehenswert. Ja, was Überwachung betrifft, muss ich dann ja auch noch einen Film reinwerfen. Gibt's hier eins das andere. Und zwar unseren Film, Flor. Ja, das ist 10 Jahre her. Das ist über 10 Jahre her, oder? 2009? 11. 2011 ist der fertig geworden, aber ich glaube, wir haben angefangen 2009 oder 10. Ich glaube, 2009 war der Dreh. Ja, das kann sein. Magst du kurz erzählen, worum es geht? Wir haben einen Kurzfilm gedreht, der nur mit Standbildern funktioniert. So ein bisschen nach dem Vorbild von Chris Marker's La Jetée. Wobei ich das damals gar nicht wusste, als ich an dich reingetreten bin, mit der Idee, einfach einen Film nur mit Fotos zu erzählen. Und dann hast du gesagt, da gibt es doch diesen Chris Marker. Und da bin ich dann auf La Jetée von dir gestoßen worden. Und dann haben wir diesen Film in diesem Format gemacht. Magst du die Story mal ganz kurz zusammenfassen? Es ist ein Kurzfilm. Er geht 25 Minuten roundabout. Mhm, ist auch online, wenn ihr ihn gucken wollt. Ja, hau ich in die Shownotes auf jeden Fall. Mhm. Ein Kurzfilm über eine Gesellschaft, in der jeder Mensch Überwacher ist und gleichzeitig überwacht wird. Und zwar eine Dystopie. Es hat sich eine Gesellschaftsform entwickelt, in der jeder Mensch genau ein Beobachtungssubjekt hat, dass er den ganzen Tag, nicht den ganzen Tag, aber dass er oft beobachten soll. Jeder Mensch muss irgendwie so Überwachungsarbeit leisten, 2-3 Stunden am Tag, und weiß gleichzeitig, dass sein Überwacher auch jederzeit zugucken könnte. Deswegen hat sich eine Gesellschaft entwickelt, in der tatsächlich kaum Verbrechen stattfinden. Und unser Protagonist ist ein Reporter, der sich viel mit diesem Überwachungssystem auseinandergesetzt hat. Und der bekommt von seinem Überwacher eine geheime Botschaft, dass er ihn treffen will. Was ziemlich verboten ist, weil der Überwacher mit dem Subjekt nicht in Kontakt treten darf. Genau, das darf man auf keinen Fall tun. Aber sein Überwacher macht das und er ist halt Reporter. Er ist zu neugierig. Deswegen sagt er, okay, ich gehe da mal hin und trifft mich mit ihm. Und sein Überwacher sagt ihm dann, ich weiß, was mit den Aufzeichnungen passiert. Die Überwachung werden per so Röhrenpost irgendwo hingeschickt und niemand weiß genau, was da gemacht wird, wie die gesammelt werden, wie die verarbeitet werden. Und er sagt, hey, ich kenne mich aus und ich habe da gearbeitet und ich weiß, wie die Überwachungsverarbeitung läuft und ich werde dich jetzt dahin führen. Und dann wird er damit konfrontiert, was die Wahrheit hinter diesem großen Überwachungsapparat ist. Mhm. Ich werde nicht spoilern. Nicht spoilern. Auch wenn der Film über 10 Jahre alt ist. Der Film heißt Ewe, E-W-E. Und ist unter www.ewe-der-film.de zu erreichen. Und also auf Vimeo eigentlich, aber wir haben dort eingebettet und dann kann man ihn angucken. Genau, Vimeo, ja. YouTube, man findet ihn, also wenn ihr Ewe Fall. Der Film sucht über Google, dann findet ihr ihn. Und er ist sehenswert. Also ich meine, es ist immer blöd, seinen eigenen Film zu beurteilen, aber ich bin sehr glücklich mit dem, was wir da gemacht haben. Ja, es ist wirklich ein guter Film geworden. Ja, ich freue mich immer mal wieder, ich gucke immer mal wieder, weil ich immer mal wieder Leuten das zeigen muss. Und alle stöhnen dann immer, ach, der schon wieder. Nee, aber lohnt sich. Und es sind nur 25 Minuten, also was soll's. Ja. Kommen wir zurück zu James Bond. Ja, kommen wir zurück zu James Bond. Und du sagst, du fandst die Actionsequenz am Anfang toll. Die fand ich noch so, dass ich gedacht habe, der Film, der ist vielleicht, also schon der Trailer sagt, das wird Trash werden, ist klar. Die Frage bei Trash ist halt, ist es unterhaltsamer Trash oder ist es nerviger Trash? Und das war, teils so, ne? Du bist dazwischen irgendwie. Manchmal denke ich, Und manchmal denke ich, ja, hier. Es gibt definitiv einige Elemente, die nervig sind. Aber wenn wir zu den großen Elementen kommen, eine ganz tolle Sache, und die sieht man schon in der Öffnungssequenz, es gibt die Rückkehr eines Handlangers. Und zwar Jaws, stimmt. Im Englischen, der Beißer. Ja, Igor. Der im letzten James-Bond-Film davor eine Rolle als Handlanger hatte. Es ist ja immer so, die Superschurken haben irgendwie einen übermächtigen, starken Handlanger oder einen besonders gerissenen Handlanger, der Bond hinterherjagt. Und in Der Spion, der mich liebte, aus dem Jahr 1977, war Beißer dieser Handlanger. Ein übergroßer, übermenschlicher Typ, so irgendwas zwischen Wrestler und, wie du sagst, Igor, mit Stahlzähnen. Das Lächeln ist mit einem fantastischen Lächeln. Es ist unglaublich, so draufgedrückt. Du guckst dir den an und weißt sofort, okay, das ist Igor. Gespielt von Richard Kiel, der diese Rolle wirklich toll gespielt hat. Und der Spion, der mich liebt, da hat er keinen großen Auftritt. Ne? Da war er halt der Handlanger, der ihn ab und zu gejagt hat. Mhm. Aber es gab eine ganz besonders erinnerungswürdige Szene, in der er am Schluss von Bond in ein Becken geworfen wird und dann kommt ein Hai an und greift ihn an. Ah. Und dann besiegt er den Hai, indem er ihn tot beißt. Nein. Und dieser Beißer war so beliebt beim Publikum, dass sie gesagt haben, den brauchen wir wieder. Und auch vollkommen zu Recht. Der ist so ein geiler Bösewicht-Handlanger. Ich kann gar nicht genug Liebe bekunden für diese Figur. Und was noch besser ist, sie haben gemerkt, dass er beim Publikum gut ankommt. Und deswegen geben sie diesem Beißer eine richtige Story. Es gibt ein Beißer-Girl. Ja. Auf das er trifft. Eine wunderschöne, kleine Blondine mit Zöpfen. Oh Gott, die, nachdem er gegen Bond verloren hat, in einem Kampf stürzt er von einer Gondel, Einsturz und dann ist sie da in den Trümmern und sie begegnen sich und es ist Liebe auf den ersten Blick. Und es wird nicht geredet, sie gucken nur einander an und es ist klar. Beißer redet nicht, im Film davor hat Beißer auch kein einziges Wort gesagt. Und noch mehr als das, sie geben Beißer eine richtige Story-Arc, er darf sich entwickeln. Im Finale schlägt er sich auf die Seite von James Bond, weil er es nicht ertragen kann, dass der Oberschurke zwischen lebenswertem und unwertem Leben unterscheidet. Aber ich muss mal dazwischengrätschen. Story Arc ist ein bisschen zu arg formuliert. Arg. Das ist eher so ein kleiner Schlenker ganz am Ende noch. Da ist ja die ganze Zeit eigentlich gleichbleibend und am Ende macht er so einen kleinen Schlenker und irgendwie noch. Das ist ja keine Entwicklung. Nein, das ist keine Entwicklung. Aber ist er nicht ein geiler Typ? Also diese Präsenz und dieses total absurde, überstarke und gleichzeitig, er sieht schon ein bisschen beängstigend aus, weil er so ein echt monströses Gesicht hat. Ich glaube, der Schauspieler Richard Kiel. Seine Jawline, also sein Kiefer ist ja total. Oh, der dominiert das ganze Gesicht und eigentlich auch die ganze Umgebung, in der er gerade ist. Ja, der hat, es ist die Geschichte des Schauspielers Richard Kiel ist, es ist tatsächlich eine Krankheit, die dazu führt, dass er zum einen so groß ist, also der über 2 Meter, 2,18 Meter groß war er. Okay. Und dass er auch so ein leicht deformiertes Gesicht hat, und zwar hat er eine Hormonstörung, die heißt Akromegalie. Aha, okay. Und das ist ein Überschuss an Wachstumshormonen, die vorkommen kann und die hatte er und dementsprechend sah er so aus und bei solchen Leuten war es damals, glaube ich, wirklich so, dass die Frage war entweder Freakshow, wahrscheinlich in den 70ern nicht mehr so viel, da war es wahrscheinlich eher entweder Wrestling-Karriere oder halt in Filmen solche Rollen übernehmen. Aber dann eben das Pendant zu Freakshow im Grunde, ne? Schon so ein bisschen. Also sie haben ihn da schon sehr... Typ besetzt will ich gar nicht sagen, sondern also benutzt. Das kann man schon so sagen. Ein anderer berühmter Mann, der das hatte, war Andre the Giant, den du wahrscheinlich kennst. Ja. Du kennst ihn wahrscheinlich nicht als Wrestler, sondern vor allem aus dem Film The Princess Bride, wo er den tölpelhaften Riesen spielt, der zusammen mit, wie heißt der nochmal, Montoya, die Prinzessin entführt und der starke Kämpfer ist. Und der hatte das auch. Ah, okay. Also tatsächlich, ein Fetisch ist zu viel gesagt, aber Hollywood hat natürlich auch nach solchen Typen gesucht, um Bösewichter zu besetzen, um Handlanger und Schläger zu besetzen. Wo man sofort sieht, wo man nicht erklären muss, das ist der Bösewicht. Genau. Und da sie es nicht erklären müssen, erklären sie es doch trotzdem noch 5-mal. Ja. Also es ist wirklich so draufgedrückt, jedes Mal, wenn du irgendwie einen neuen Bösewicht hast, du kriegst es A sofort mit und B wird es dir noch 30.000 Mal erzählt. Das ist schon ein bisschen... Ja. Es ist total übertrieben. Man muss dazu sagen, die Handlanger und Bösewichte bei James Bond sind immer übertrieben. Und James Bond hat leider auch eine traurige Geschichte insgesamt, was so betrifft mit, wir besetzen Handlanger mal mit Leuten, die irgendwie aus dem Normalbild rausfallen. Es gibt zum Beispiel jetzt muss ich wirklich in meinem Kopf kramen, was James Bond betrifft. Ich glaube, es ist Diamantenfieber. Aha. Da ist der Handlanger des Bösewichts ein Kleinwüchsiger. Okay, ja. Und in Leben und Sterben lassen, der erste Film mit Roger Moore, da sind die Bösewichter alle schwarz. Nein. Der spielt nämlich da ganz stark und betreiben Voodoo und sind in der Karibik zu Hause. Oh Gott. Der Handlanger des Bösewichts ist entsprechend ein großer schwarzer Mann mit einer metallenen Armprothese. So ein bisschen fast so ein Prototyp für das, was später der Beißer wurde. Also in James Bond gibt's eine lange Tradition einer, ich setze sehr bewusst die Anführungszeichen jetzt mit meinen Fingern, einer Freakshow an Handlangern. Da irgendwie Leute zu nehmen, die irgendwas Monströses haben oder irgendwie aus der Norm herausfallen. Und es steht jedem frei, das ableistisch zu nennen. Und ich kann nur sagen, es ist ableistisch. Es ist einfach so. Aber wenn man das aus der Zeit betrachtet, ist es natürlich irgendwie auch ein bisschen fortschrittlich zu sagen, wir nehmen mal außerhalb der Norm Besetzungen. Ja, nein. Okay. Das ist so, wie wenn man sagt, ich versuche es zu rechtfertigen, Plor. Ich versuche, denen irgendwas Gutes abzugewinnen. Weil, also, wenn es niemand angefangen hätte, hätten wir jetzt natürlich immer noch so eine pure, weiße... ja, aber das ist genauso, wie wenn man sagt, hey, Hollywood 70er Jahre, voll progressiv. Wie oft die Transsexualität als Thema hatten. Und dann guckt man sich an Norman Bates im Psycho. Dann guckt man sich den Killer in das Schweigen der Lämmer an, der Frauenkleider trägt und sagt, okay. Nein. Aber umso cooler, dass sie tatsächlich den Beißer zum Sympathieträger machen. Er wurde es auch einfach, weil das Publikum ihn geil fand. Ja, okay. Aber der Beißer ist ja am Schluss wirklich eine Figur, mit der wir mitfiebern. Und wir freuen uns, dass er seine Freundin gefunden hat. Und wir freuen uns, wenn er sich auf James Bonds Seite schlägt. Und wir freuen uns wirklich, wirklich, wirklich. Also ich habe mich wirklich gefreut beim ersten Mal, als ich ein Kind war, als ich das gesehen habe. Ja. Wenn am Schluss kurz vorm MI6 gesagt wird, irgendwas ist gelandet. Wir sehen da einen großen Mann mit Stahlzähnen und eine junge Blondine und wir wissen, ja, sie haben überlebt. Sie haben den Absturz aus dem Weltraum überlebt. Go, Jaws, go! Großartig. Ich mochte die Figur als Kind total. Ich fand sie total cool und ich kann so gut nachvollziehen, dass sie nochmal eingesetzt wurde. Ja, okay. Leider nur zum zweiten und letzten Mal in diesem Film. Ich hätte Beißer in jedem Bond-Film gerne wiedergesehen. Und er ist wahrscheinlich auch der berühmteste Handlanger, obwohl er nur in zwei Filmen vorkommt. Also was heißt nur? Normalerweise kommen die Handlanger in einem Film vor und werden am Ende von Bond umgebracht. Ja. Er ist ein cooler Typ. Und er spielt es, und Richard Kiel spielt es auch echt witzig. Und er spielt es auch ein bisschen ironisch, wenn er zum Beispiel am Flughafen durch den Metalldetektor geht. Und dann piept's natürlich und dann guckt der Wachmann, guckt ihn an und er grinst ihn an mit seinen Stahlzähnen. Ich find die Figur wirklich witzig und er macht das cool. Aber er ist schon die Frankenstein-Version der 70er. Der ist so ein Stummfilmcharakter, habe ich das Gefühl. Aber also nicht nur, weil er nicht spricht, sondern einfach auch, wie die Inszenierung ist von diesem Typen. Der ist halt irgendwie einfach groß und mächtig da, schlurft da in der Gegend rum, ist so ein bisschen, guckt immer mal bedrohlich und das war's. Ja. Es ist schon... Aber er grinst so sympathisch dann immer. Und er freut sich. Und das ist auch total absurd. Das ist eigentlich so ein schlechter Handlanger, ne? Er versucht, Leute umzubringen, indem er sie beißt. Hätte er eine fucking Pistole, dann hätte er James Bond dreimal besiegt. Ohnehin, können wir einmal kurz dazu kommen, warum? Und das ist auch was wir in allen Bond-Filmen haben. Ja. Warum sind sowohl Handlanger als auch Superschurken zu blöd, einfach eine Waffe zu ziehen und diesem Typen einen Kopfschuss zu geben? What the fuck? Es wäre so einfach. Aber das betrifft alle diese Actionfilme. Ja, das ist so dumm. Es ist ja, außer dass das einmal bei Indiana Jones auf dem Markt gemacht wird, wird es immer umgangen. Ja. Und das ist wirklich so, ich erkläre dir meinen komplizierten Plot. Und vor allem die Bösewichte sind ja so davor, machen sie ja das ja tatsächlich mit anderen Leuten so, dass sie mit Kopfschuss ermorden, was total sinnvoll ist. Wenn ich jemanden aus dem Weg räumen will, dann mache ich das. Mache ich das schnell und schmerzlos. Aber nein, James Bond und seine und die andere Agentin werden gefesselt und werden unter einer Rakete gelegt, damit sie vom Raketenfeuer verbrannt werden, während die Rakete langsam startet. Gibt es eine psychologische Besonderheit, die man da, also irgendwas, was man diagnostizieren könnte, dass Leute solchen Aufwand betreiben wollen, um jemanden umzubringen? What could possibly go wrong? Ja, genau. Das ist ja auch der erste Mordanschlag schon auf Bond. Bevor wir den Beißer haben, haben wir diesen anderen Handlanger Cheng, der tatsächlich relativ uninteressant ist. Das ist so ein bescheuerter Mordversuch in der Zentrifuge. In der Humanzentrifuge. Was ist das denn? Tod durch Kotzen oder was? Ja. Ich glaube, du kannst ja tatsächlich jemanden so umbringen, aber es ist so dumm und so langsam. Halt das Ding an. Er sitzt da, er ist angeschnallt, gib ihm einen Kopfschuss. Ende. Es ist so bescheuert. Und dann, dass er das Ding anhalten kann. Durch sein, was er da ranschießt. Durch das perfekte Gadget zur richtigen Zeit. Aber das Problem ist, das Ding wird von außen gesteuert. Ja. Nicht von dem Teil, wo er drin sitzt. Der kann ja gar keine Steuerung anhalten. Das geht nicht. Das ist so bescheuert. In dieser Humanzentrifuge findet der Anschlag auf ihn statt, als er zum ersten Mal mit dem Hersteller der Moonraker spricht, Hugo Trucks, Wir sehen Hugo Trucks, wir hören drei Sätze von ihm und wir wissen, das ist unser Top-Bösewicht. Keine Frage. Es ist überhaupt keine Diskussion. Und der James Bärtige war es. James Bond weiß es auch. Auch wie er sich verhält, von Anfang an total suspekt. Bond ist eigentlich nur da, um zu fragen, ich will mal gucken, so ich will mich mal umgucken, ich soll diese entführte Moonraker-Rakete finden. Gehen wir doch mal zum Hersteller. Und dann kommt dieser Hersteller als düsterer Mann und sagt, ich hab sie im Auge, Bond. Und du weißt genau, okay, wir haben hier unseren Schurken. Es ist so bescheuert. Das Problem ist, wenn du jetzt gerade sagst, er hat geschlussfolgert, also gehe ich mal zum Hersteller dieser Raketen. Ich habe keine Ahnung, dass er deswegen dahin geht. Das wird mir nicht erzählt. Nee, es wird dir nicht erzählt. Es wird mir bei keinem der Wechsel Nein. der Szenerien erzählt, warum der jetzt dahin geht. Ich habe das Gefühl, der geht spazieren und ist zufällig am richtigen Ort gelandet. Weil Kalifornien ein geiler Drehort ist. Oh, ich glaube, 90% der Drehorte in James Bond werden ausgewählt, weil sie geile Drehorte sind. Es ist so doof. Aber bei diesem Trax lernt er dann auch eine vermeintliche Wissenschaftlerin von Trax kennen. Mhm. Und zwar, dass das Main Bond Girl des Films, Holly Goodhead, die tatsächlich für ein Bond Girl erstaunlich kampfbewusst ist. Und progressiv. Erstaunlich intelligent und tatsächlich auf Augenhöhe mit Bond. Also ich meine, es gibt natürlich mit ihr auch Sex und sie wird auch irgendwann entführt. Mhm. Aber wenn man sich anschaut, wie die Bond Girls in den Filmen vorher aussahen, ja, ist es einfach mal eine tatsächliche starke Frauenrolle. Es wird viel zu weit gehen zu sagen, das ist die feministische Version eines Bond-Girls. Nein. Dafür nein. ist sie zu sehr Bond-Girl. Aber für ein Bond-Girl ist sie tatsächlich ziemlich tough. Das stimmt. Das muss ich auch sagen. Ich glaube, das habe ich auch aufgeschrieben. Wow, die Frau ist Wissenschaftlerin. Wie kann das denn sein? Irgendwas haben sie im Drehbuch falsch. Aber dafür haben sie alles richtig gemacht für ihre Zeit bei der Besetzung der anderen Frauen. Sie sind nicht zu unterscheiden voneinander. Es ist eine Frau wie aus wie die andere. Yeah. Alle haben die gleichen Frisuren, alle haben die gleiche Haarfarbe. Mit allen hat er Sex. Das ist die eine, die von den Hunden gejagt wird. Das ist die andere, die vom Beißer gebissen wird. Ja, das Abspann steht sechsmal Drax Woman oder Drax Girlfriend oder sowas. Weil es ist so bescheuert alles. Ja, aber die Frauen, die er bei Drax sieht, die haben ja eine bestimmte Funktion. Die sollen ja zeigen, wie diese übermenschlichen Klone aussehen, die ja. Drax heranzüchtet. Das ist nämlich unser Mainplot. Hugo Drax hat seine eigene Moonraker gestohlen, weil er hat noch 5 andere gebaut und eine davon ist kaputt gegangen. Er braucht diese Moonraker aber, um zu seiner gigantischen Weltraumstation zu fliegen, die kein Satellit sehen kann, weil er will diese Weltraumstation mit übermenschlichen Klonen bevölkern, um die Menschheit neu aufzubauen. Und um das zu machen, also er braucht so 50 Leute, Inzest, um das zu machen, muss er natürlich den Rest der Menschheit, also alles Lebensunwerte, ausrotten. Und deswegen will er von dieser Moonraker, während da oben die ganzen Supermenschen sind, Giftkapseln auf die Erde werfen. Giftgas. Ja, ne? die Menschheit ausrotten, damit sie dann zu 50 zurückfliegen und den Planeten bevölkern könnten. Und good luck with that. Und sämtliche anderen Tiere, die auf Sauerstoffbasis leben, werden natürlich auch irgendwie dahin gerafft. Nee, die werden verschont. Wie sollen die denn verschont werden? Die Ratten überleben doch. Oh, du hast ein Main-Plot-Element verpasst. Hey, der Mann ist Tierfreund. Aber wie sollen die das denn überleben? Keine Ahnung, weil sie keine Menschen sind. Was? Er hat ein spezielles Giftgas für Menschen entwickelt. Was? Ja. Das habe ich nicht mitbekommen. James Bond bricht doch in Venedig in diese Glasmanufaktur ein, wo das geheime Forschungslabor ist. Und dann geht diese Fiole kaputt und die Wissenschaftler verrecken elend. Genau. Aber dann sieht man doch die Ratten rumlaufen. Die Ratten sind glücklich. Die Ratten überleben. Okay. Nein, er will nur die Menschheit ausrotten. Er ist Tierfreund, also er sagt es nicht genau. Aber bei diesem Plan, hat er daran gedacht, dass man für den Aufbau einer großen Gesellschaft Leute braucht, die Atomkraftwerke bedienen? Vielleicht auch so einfach so ein bisschen Fußvolk? Nein, die müssen alle gut aussehen und das war's. Ja, das reicht. Diese blonde Super-Klon-Armee. Also der Plan und die ganze Hintergrundgeschichte ist komplett gaga. Das ist völlig abstrus. Und spielt auch keine große Rolle. Wir haben halt einen Bösewicht und das Schicksal der Menschheit steht auf dem Spiel und deswegen ist Bond zuerst in Kalifornien. Und siehst du? Ah ja, genau, er hat dann Sex mit einem Bond-Girl, die nicht lange überleben wird. Corinne heißt sie. Falls man den Namen vergisst, das kann passieren. Ja, das kann passieren. Und sie hilft ihm dann bei Drax einzubrechen und da findet er den Hinweis auf eine Glasmanufaktur in Venedig und reist dann nach Venedig. Nächster cooler Drehort. Ich habe keine Ahnung, wie er da hinkommt. Plötzlich ist er dort. Ja, es liegt wahrscheinlich. Aber es passiert ständig und ich frage mich jedes Mal, warum jetzt dahin? Wie bist du jetzt darauf gekommen und was soll das? Aber plötzlich ist er halt in dieser Glasmanufaktur und sieht sich da auch einfach nur um und keiner fragt sich, was will der hier? Der sieht sich halt um. und hat ein Glas in der Hand und guckt sich das an und denkt sich, oh, jetzt weiß ich, wo es weitergeht. Ja, genau. Warum? Hinweis A, James Bond, und das ist James Bond, das ist nicht Moonraker, das ist klassisch James Bond. James Bond funktioniert immer nach dem Prinzip, Bond findet was heraus, reist zu dem Ort, über den er was herausgefunden hat, irgendein exotischer Schauplatz oder weniger exotischer Schauplatz. Er findet da den nächsten Hinweis, hat Sex mit einem Bond-Girl, wird vom Handlanger angegriffen, reist weiter. Und das ist in jedem Bond-Film so. Und jeder Bond-Film besteht aus 4 Drehorten, wo genau das passiert. Also tatsächlich ist Moonraker hier komplett auf der Formel. Das ist nichts, was anders wäre als bei anderen Bond-Filmen. Das Budget ist höher, die Drehorte sind ein bisschen mehr, kann man sagen, also es ist ein bisschen weiter gefasst, weil es wirklich einmal USA, Europa, Südamerika und der Weltraum. Und der Weltraum. An Originalschauplätzen gedreht, ne? Ja, der Weltraum wird tatsächlich gerne so nach vorne geholt. Tatsächlich ist ja die Weltraumszene, sind die letzten 20 Minuten. Ja. Es ist kein Science-Fiction-Bond. Am Ende wird er zu Star Wars. Ja. Und der Hintergrund ist ja auch tatsächlich, eigentlich sollte als Nachfolger von Der Spion, der mich liebte, For Your Eyes Only kommen. Und dann war 1977 aber Star Wars so ein massiver Erfolg, dass sie gesagt haben, okay, wie viele andere Studios, das haben damals alle gesagt, wir müssen unseren Star Wars drehen. Disney hat damals seinen Star Wars gedreht mit Das Schwarze Loch, der übrigens ein guter Film geworden ist. Okay. Im Gegensatz zu vielen anderen Filmen, die Star Wars kopiert haben. Aber genau, dann haben sie gesagt, wir müssen unseren Star Wars drehen. Und dann haben sie einen James Bond Star Wars gemacht. Aber dieser James Bond ist kein Science-Fiction-Film. Dieser Bond ist eigentlich ein klassischer Bond, der over the top ist. Aber der Weltraum spielt am Schluss eine Rolle. In den letzten 20 Minuten gibt's einen total bescheuerten Kampf im Weltraum, der super unterhaltsam ist, weil sie dann alle in der Schwerelosigkeit gegeneinander schießen mit Lasern. Das ist toll, weil auf einmal hast du diese ganzen Leute, Geheimagenten und Bösewichte, die da rumfliegen und piu, piu, piu, piu. Und du denkst so, es ist wirklich. Das macht so viel Spaß. Dann ist er doch aber, ist das vorher oder nachher, ich weiß es schon nicht mehr, beim Bösewicht, beim Fasanenschießen? Ja, ein Mordanschlag auf ihn, aus den Bäumen. Oh Gott. Nimmt er dieses Ding, schießt in die Luft und der Typ glaubt, er hätte verpasst, den Fasan nicht gekriegt oder die Ente oder was auch immer sie da schießen. Vorbeigeschossen. Did I? Did I? Und dann fällt aus dem Baum dieser Typ runter. Das ist auch geil, diese Entspanntheit, mit der das gelöst wird und dann der Bösewicht sagt dann auch nichts mehr dazu. Nein, es sagt und keiner was dazu. Und ich frage, Plor, wofür haben sie die 30 Millionen? 30 Millionen haben sie ausgegeben, wenn ich das richtig erinnere. 30 Millionen, wofür sind die draufgegangen? Wenn das Geld komplett für Schauplätze und für Schauspieler und so weiter draufgegangen ist, haben sie den Drehbuchautoren vielleicht für Dialogzeilen bezahlt und hatten nicht mehr genug Geld? Es gibt nicht genug Dialogzeilen, um irgendwas zu erklären. Ja. Es werden Allgemeinplätzchen hin und her geworfen und One-Liner. Und das war's. Und kein bisschen erklärt, was da eigentlich wirklich passieren soll. Tatsächlich ist James Bond ja durchaus immer ziemlich wortkarg. Ja, aber da kann die Figur wortkarg sein, aber der Rest der Personalie doch nicht. Nein, die Filme sind auch wortkarg. Oh Gott, nee. Also auch dieses Reisen, wenn du bei James Bond nicht aufpasst, ist es genau, wie du gerade gesagt hast, du weißt nicht, warum er plötzlich da ist. Und das liegt nicht daran, dass du zu dumm bist, die Story zu verstehen. Es wird dir einfach nicht gesagt. Es gibt einfach so ganz kleine Hinweise, die Bond sieht. Und dann ist okay, und dann ist klar, es ist auch teilweise total albern, weil er sieht da erst dann in Venedig. Da gibt's wirklich eine fantastische Actionsequenz mit dieser Gondeljagd. Die ist wirklich fantastisch, muss ich mal sagen. Also natürlich völlig over the top. Und ich frage mich, hä? Was jetzt das noch? Aber das war ein sehr schöner Einstieg. Wollen wir dazu mal einfach, weil der fährt da mit der Gondel durch die Gegend. Und dann kommt eine andere Gondel entgegen, der gerade eine Beerdigung, wo gerade eine Beerdigung stattfindet anscheinend. Und dann fährt das Boot so an ihnen vorbei. Und dann geht plötzlich der Sarg auf. Und ich denke schon, wow, cool, jetzt kommt noch das Crossover zu Dracula oder was. Und dann kommt dieser Typ raus, nimmt sein Maschinengewehr und schießt auf Bond. Völlig dilettantisch. Hat keinerlei Ausbildung genossen offenbar, weil Bond in der Lage ist, sich wegzuducken und noch sehr viel Zeit braucht, um sein Messer zu holen, was er dann auf ihn wirft. Dann verwandelt sich diese Gondel plötzlich in ein Motorboot und er fährt davon. Und der Rest der Personalie auf dem Beerdigungsboot versucht ihn noch irgendwie hinterherzuschießen, glaube ich. Ja, die sind alles feindliche Killer. Jeder könnte ein feindlicher Killer sein. Und es ist so absurd und ich weiß nicht, wie er in diese Situation geraten ist, warum er da überhaupt auf der Gondel ist, was da überhaupt sein sollte. Und dann fährt er plötzlich mit dem Motorboot los und als er auf Land kommt, wird es auch noch zum Gefährt. Also natürlich, er muss ja irgendwie entkommen. Er hätte noch einen Propeller haben können. Das wäre noch das Bessere gewesen. Ja. Natürlich, es ist eine kleine Jungenfantasie und ich finde es witzig, aber es macht keinen Sinn. Aber es macht weder Sinn noch, ich weiß nicht, der Film, vielleicht hätte er mich damals gekriegt. Heute habe ich so viele Hürden, um da reinzukommen, weil diese kleinen Jungenfantasien nicht ordentlich mit einem Disclaimer kommt vorher. Ja. Weißt du, man hat nicht, man steigt nicht in den Film ein mit dieser Erwartung, eine kleine Jungenfantasie zu sehen, sondern man hat irgendwie, man kriegt nicht schnell genug die Erlaubnis, über Trash zu lachen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Du müsstest noch mal, also es ist auf jeden Fall spannend, im Kontext von diesem Film noch mal die Bond-Klassiker zu gucken. Weil man findet das alles auch in den Bond-Klassikern. Hm. Und es ist immer so, ja, man denkt dann, okay, diese Filme werden teilweise von Leuten ernst genommen. Ach, aber und zwar, also nichts gegen James-Bond-Fans. Ich glaube, die meisten James-Bond-Fans wissen, dass das Spaß ist und dass das Unterhaltung ist. Aber ich glaube, ein paar sagen wirklich, hey, das sind gute Action-Thriller. Und das sind sie halt nicht. Das sind halt Bedienungen von kleinen Jungs-Fantasien. Und Moonraker toppt das alles. Du hast gefragt nach dem Budget. Mhm. Die Action-Sequenzen haben Mordsbudget gefressen. Das sieht man auch, wenn man den vergleicht mit den anderen James-Bond-Filmen, die ein Fünftel von den Kosten hatten normalerweise. Ja, okay. Wenn überhaupt. Ja. Also in den 70ern haben sie dann langsam angefangen, so ein bisschen das Budget hochzuschrauben. Aber selbst der Film davor, der schon der teuerste Bond-Film war bis dato, hat die Hälfte gekostet von dem hier. Also so 7 Millionen Dollar, 6 Millionen Dollar waren damals irgendwie die Budgets für die Bond-Filme. Und man sieht es total. Weil die Action-Sequenzen sind einfach krasser. Und trotzdem hat er teilweise noch dieses Trashige drin. Also was ich zum Beispiel sau witzig finde. Und das findet man bei Bond-Filmen immer mal wieder, dass sie Geschwindigkeit darstellen, indem sie ganz offensichtlich einfach das Filmmaterial beschleunigen. Wenn ein Auto schnell fahren soll, dann wird der Film einfach schneller abgespult. Und man sieht es. Ja. Und es sieht so albern aus, weil es wirkt so unecht und es wirkt so falsch. Das ist nicht der einzige Film, der das macht, aber es gibt, das war als legitimes Mittel tatsächlich viel benutzt, aber es wurde halt auch schon mal besser gemacht. Ja. Weil dann musst du bestimmte andere Sachen beachten, die dazu führen, dass du es nicht so dolle siehst, dass das so beschleunigt ist, sondern dann musst du halt irgendwie an alle anderen Sachen drumherum zum Beispiel langsamer machen lassen und so, und der Schwenk muss entsprechend gefahren werden, damit man dem Schwenk nicht schon ansieht, dass es alles beschleunigt ist. Solche Sachen. Aber das hat er halt alles nicht gemacht. Nee, das hat er nicht gemacht. Das sieht man vor allem in den Szenen dann in Rio. Also wieder so total absurd, in Venedig findet er eine Kiste, wo Rio draufsteht, während er gegen Chang kämpft und dann Chang aus dem Fenster stürzt. Mhm. Und Chang landet auf einem Klavier und dann darf einen coolen One-Liner raushauen. Mhm. Play it again, Sam, yay. Den fand ich fast witzig. Ja, es ist alles so ein bisschen fast. Ja, genau. Aber in Rio gibt es dann zwei wirklich tolle Action-Sequenzen. Eine, weil sie wirklich gut ist und weil sie wirklich spannend ist. Das ist die auf der Seilbahn. Wenn er vom Eis auf der Seilbahn angegriffen wird. Das stimmt, ja. Und da wäre fast der Stuntman draufgegangen. Der hing dann nämlich ohne Sicherung mal eine Zeit lang am Seil. Fuck. Sollte man übrigens auch sagen, zu den Bond-Filmen, die ein höheres Budget haben. Ja. In diesem Film sehen wir vielleicht zu 60% Roger Moore. Weil ich meine, sobald die Actionsequenzen sind, das ist ein Stuntman. Ja, stimmt, ja. Und klar, dieser Stuntman trägt den Film total, weil es sind einfach lange Actionsequenzen. Ja. Und Roger Moore sitzt mal vom Greenscreen dann im Boot. Und ansonsten haben wir halt einfach einen Stuntman. Hm. Und der wäre bei dieser Gondelaktion fast abgestürzt. Krass, Mann. Eine tolle, spannende Actionsequenz. Ja, auf jeden Fall. Und das ist dann auch, wo der Beißer sein Beißer-Girl, sein Jaws-Girl kennenlernt. Aber noch viel besser danach die Actionsequenz mit dem Krankenwagen, wo sie einmal eine Verfolgungsjagd gemacht haben mit Product Placement. Oh Gott. Wie es krasser nicht sein könnte. Und das wirkt fast wie eine Selbstparodie, weil James Bond sind Product Placement Filme. Das machen die immer. Die haben das immer drin. Die Autos werden gesponsert, die Gadgets werden teilweise gesponsert. Es gibt auch Plakate zu sehen. Aber in dieser Szene kulminiert das so krass, weil der Krankenwagen, in dem sie gefangen gehalten wird, Holly Goodhead, auf die trifft er wieder in Rio, ist ja eigentlich gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall fährt der Krankenwagen eine Serpentine runter. Flucht, groß, Actionsequenz und fährt an Werbeplakaten vorbei. Und zwar an massiven Werbeplakaten. Einmal ganz kurz, ich habe mir aufnotiert, es gibt sehr viele Werbepartner in diesem Film. Air France, British Airways, 7-Up zu sehen, Seiko, Ken, Christian Dior, in diesen Werbeplakaten fällt er vorbei und diese Szene endet damit, dass sie rein in dieses Plakat reinfahren. Genau, dass sie in das Rauch, in das Marlboro-Plakat war es, glaube ich, reinfahren. War es Marlboro? Ich weiß es schon gar nicht mehr, aber es waren so 50er Jahre grinsende Gesichter, so gemalte. Aber diese Szene, ich kann es mir nur so denken, Das kann keiner ernst genommen haben. Und das ist einfach eine Parodie auf diesen Product Placement Wahn von Bond. Mhm. Und wenn sie es nicht gewusst haben, dann ist es eine unbewusste Parodie. Aber es ist so geil zu sehen, dieser Krankenwagen. Und es ist so offensichtlich, weil in jeder Sequenz, wenn er um die Kurve fährt, sieht man ein neues Werbeplakat. Als ob sie nochmal ganz schnell alle Partner da hätten reinklatschen wollen. Wie Credits ist das fast. Geil. Das ist eine tolle Szene. Und dann dieser Höhepunkt, dass sie dann das letzte Plakat auch noch zertrümmern und zum Teil der Sequenz machen. Den fand ich wirklich nicht schlecht. Ich habe gelacht. Es ist so witzig. Und das ist auch diese Action-Sequenz, in der das am krassesten auffällt, dass sie einfach alles beschleunigt haben. Dass die ganze Zeit der Film mit doppelter Geschwindigkeit abläuft, damit dieser Krankenwagen auf seiner Flucht schneller wirkt. Wunderbar. Ja, es gab viele Werbepartner. Wie gesagt, ich hab schon aufgezählt. Air France, British Airways, Varick, was auch immer das ist, 7-Up, Marlboro, Seiko, Canon, Christian Dior und Bollinger. Bollinger? Bollinger. Frag mich nicht. Okay. Und AMC und Jeep natürlich für die Fahrzeuge. Weil die müssen ja auch gestellt werden von jemandem. Hm. Das war tatsächlich in späteren Bond-Filmen, finde ich, teilweise noch ein bisschen dreister, wenn sie gerade so die Autos so sehr krass präsentieren. Das macht dieser Bond-Film nicht so. Hm. Die Bond-Filme haben meistens Autos. Ja, stimmt. Die dann von einem Hersteller sind und die werden dann sehr prominent platziert. Aber das kenne ich aus den 90ern eher. Ja, es sind eher die späteren Bond-Filme. Aber Autos sind eigentlich gehören eigentlich zum Standardrepertoire, auch von den älteren Bond-Filmen. Okay. Es gibt meistens mindestens eine Autoverfolgungsjagd. Mhm. Dieser Film hat keine klassische Autoverfolgungsjagd, wie man sie von Bond kennt. Sag mal, ich habe hier einmal aufgeschrieben, die Stelle, wo ihm gesagt wird, so, jetzt machst du mal 2 Wochen Pause. Ja. Weil er. Und ich dachte an der Stelle im Film, M sagt das, oder wer sagt das? Ja, M sagt das zu ihm. Und ich dachte an der Stelle, du hast mir jetzt eine Stunde lang nichts erzählt und jetzt soll er 2 Wochen Pause machen? Was? Ja, es ist natürlich eine sehr witzige Szene, die dazu hinführt. Also Bond ist in Venedig in dieses Labor eingebrochen. Ja. Und hat da die Kisten gesehen, die auf Rio hinweisen. Und dann sagt er natürlich, hey, ich muss ganz schnell hier Secret Service, ihr CIA, ihr müsst euch das angucken, was in dem Labor ist. Und führt sie dann da rein. Und sie gehen dann mit Gasmasken voll ummantelt hinein. Mhm. Und dann ist das alles leergeräumt. Und der Bösewicht sitzt da auf seinem Stuhl wie so auf einem Thron und sagt, hey, was machen Sie denn hier? Hier gibt es nichts zu sehen. Gehen Sie weiter. Und große Blamage für Bond. Und deswegen wird er beurlaubt eigentlich. Aber er darf ja weiter forschen. Also das ist ja tatsächlich, es spielt keine große Rolle, weil er forscht einfach weiter. Das ist halt das Ding, ne? Es ist halt keine Auswirkungen. Und die Szene hätte man auch rausschmeißen können. Es hätte nichts verändert. Ich weiß nicht. Ich fand die sau witzig, die Szene. Wenn sie mit diesen Gasmasken da reinkommen und dann sitzt er da schon. Und so, ist nix. Das stimmt schon. Ich meine, dass die Beurlaubung danach, die brauchst du nicht. Und das sagt mir bloß an der Stelle, hä? Ist jetzt sowieso schon nichts passiert und jetzt auch noch Pause? Nee, also den ganzen Film über, aber also dieses Gefühl von es ist nichts passiert, kommt bei mir nur deswegen zustande, weil niemand was erzählt. Ja, weil niemand erzählt was der Plan ist oder weil es gibt keine Dialoge, die auf irgendwas hinweisen. Und deswegen hast du so das Gefühl, einem losen irgendwas, einem Patchwork-Teppich dabei zuzusehen, wie er irgendwie von einer Farbe in die nächste wechselt, aber nichts Wesentliches tut. Film ist ein visuelles Medium. Wir sehen ganz klar das Logo dieser Class Manufaktur. Wir sehen ganz klar das Logo von Rio de Janeiro. Wir wissen, wo wir hin müssen. Also ich gebe zu, Filme können ganz schnell in die Falle des Over-Explaining gehen. Ne? Also man kann auch übertreiben, aber man kann es halt auch untertreiben. Gerade bei Agentenfilmen ist ja oft so, dass sehr viel erzählt wird, weil die Stories meistens so konvolutet sind, dass du irgendwie dem Zuschauer erklären musst, wer hat was geplant? Welcher Geheimdienst arbeitet hier mit wem zusammen? Genau wegen Moonraker denken jetzt alle, wir müssen es auch erklären, weil da ist es mal schiefgegangen, es nicht zu erklären. Wahrscheinlich. Oh. Ich glaube, man muss sich da einfach mitreißen lassen. Das ist auch total albern. Er findet dann ja heraus, dass diese Pflanze im Amazonasgebiet verantwortlich ist. Und man hat eigentlich das Gefühl, Ich meine, das Amazonasgebiet ist groß und Rio de Janeiro ist auch groß. Mhm. Wie schaffst du es, wenn du so ein Bild von der Stadt siehst, wie schaffst du es so schnell an dem Ort genau diesen Punkt zu finden? Ja, und er ist da auch in im Amazonas da kurz unterwegs und schon wird auf ihm geschossen. Ja, also, tolle Actionsequenz, aber wie ist er an den richtigen Ort gekommen? Wie haben sie ihn gefunden? Und dann flieht er ja mit diesem Hängegleiter und landet auch praktischerweise direkt im großen Geheimlabor von unserem Superschurken. Das ist geil. Auch so, wie, ich meine, es ist groß, es sind Kilometer. Er müsste eigentlich irgendwo im Dschungel landen, aber nein, er schafft es tatsächlich genau da zu landen, wo er hin muss, nämlich in diesem Geheimlabor, wo die ganzen Moonrakers gebaut werden, die dann in den Weltraum fliegen. Und wir kommen zum großen Space-Finale. Und es ist wirklich so ein harter Cut für mich von einem Bond-Film zu Star Wars, wo ich denke, hä? Wie hat er diese Kurve gekriegt? Oh, das ist nicht schön, wenn sie dann, das ist einfach nochmal so einen draufgesetzt, weißt du? Ihr kriegt jetzt diese riesige Torte und wir machen noch ein bisschen Glitzer drauf und hier explodiert noch was und hier explodiert noch was und ah ja. Und jetzt kommt die Sahne. Und dann und dann sind sie mitten im Weltraum. Bond erfährt zum ersten Mal den totalen Gaga-Plan von dem Superschurken. Und er steht auch schon so da, als wenn er sagen würde, hä? Genau. Sein Gesichtsausdruck ist schon auch so, muss ich sagen. Definitiv. Roger Moore sowieso. Roger Moore, ich stehe total auf Roger Moore als James Bond. Okay. Und ich weiß, viele finden Roger Moore als Bond so meh. Das Tolle an Roger Moore ist, dass er im Gegensatz zu Sean Connery immer so eine gewisse Ratlosigkeit mit sich trägt. Und zwar ganz oft, wenn irgendwas passiert, wenn der Beißer ihn angreift, ist sein Blick eher so, hä? Wie jetzt? Wirklich? Passiert das gerade? Manchmal hat man fast das Gefühl, als ob sie einen echten Agenten genommen hätten und dahingestellt hätten. Und der würde sich denken, nee, das ist nicht meine Arbeit. Aber wirklich, und ich weiß nicht genau, ob Roger Moore das wirklich spielt oder ob das einfach seine Grundhaltung zu James Bond ist. Also seine private Grundhaltung. Das kann sein. Ich glaube, Roger Moore hat tatsächlich, der hat total gekämpft mit seinem Bond-Image. Okay. Und jeder Bond-Film von ihm zeigt einen komplett anderen Bond. Echt, wirklich? Das ist total merkwürdig. Und zwar eher so in so kleinen Nuancen. Mhm. Aber wir haben zum Beispiel den ersten Bond-Film von ihm, das war Leben und Sterben lassen. Mhm. Da hat er total dieses Palpige rausgekehrt. Und da war er irgendwie so, naja, so ein bisschen albern, so ein bisschen trashig. Leben und Sterben lassen ist ein ganz merkwürdiger Bond-Film, weil er eher so ein Exploitation-Film ist. Mehr als Moonraker. Moonraker ist ein Big-Budget-Film. Mhm. Aber Leben und Sterben lassen war irgendwie so ein Exploitation. Das ist der, wo ich gesagt habe, der die ganzen schwarzen Bösewichte hatte. Ah, ja. Der bedient sich auch ganz krass beim Plexploitation. Und den fanden alle Bond-Fans kacke. War der erste Auftritt von Roger Moore und alle haben gesagt, da, Connery. Ja, okay. Und George Lazenby hat dann so im Hintergrund gesagt, ah, was ist mit mir? Der hat davor einmal in Bond gespielt. Und dann hat Roger Moore im nachfolgenden Film, Der Mann mit dem goldenen Colt, hat er versucht, Sean Connery zu imitieren. Und da sehen wir Roger Moore, wie er Sean Connery spielt, wie er James Bond spielt. Nein. Und zwar so, dass es wirklich unangenehm ist. Weil er ist einfach nicht Sean Connery. Und er gibt sich wirklich reichlich Mühe und das ist ein total Desaster. Also Shit. Ist auch tatsächlich der schwächste Bond-Film mit Roger Moore, meiner Meinung nach. Die Meinungen gehen übrigens total auseinander. Du fragst 10 Bond-Fans, was die besten Bond-Filme sind. Meistens hörst du sowas wie Goldfinger und From Russia with Love hörst du auf Platz 1 und 2. Und dann geht's drunter und drüber. Okay. Und jeder nennt was anderes. Naja, auf jeden Fall hat er versucht, Sean Connery zu imitieren. Das hat gar nicht geklappt. Und dann im darauffolgenden Film hat er zum ersten Mal sein eigenes Ding gemacht. Und das war Der Spion, der mich liebte. Und das ist also wenn du einen ernsthaften Bond-Film, ernsthaft, in Anführungszeichen, einen ernsthaften Bond-Film mit Roger Moore sehen willst, das ist wahrscheinlich der beste. Das ist so ein sehr traditioneller Bond mit erhöhtem Budget, wo Roger Moore sein eigenes Ding macht und wirklich einfach Spaß hat als Bond. Okay, ja, dann muss ich das mal gucken, weil also das finde ich spannend, dass ein Schauspieler, weil das ist ja die große Herausforderung an Serien, ne, beziehungsweise an Reihen, wenn du die gleiche Rolle nochmal spielst, aber irgendwie ist ein Jahr dazwischen, du hast die Dreharbeiten, oh Gott, wie habe ich das nochmal gespielt, was war da das, das nochmal hinzukriegen genauso, mit einem anderen Drehbuch, genau die gleiche Figur nochmal zum Leben zu erwecken, ist natürlich so ein Ding. Und wenn du dann aber einen Schauspieler hast, der in jedem Film eine andere Version davon spielt, ist schon irgendwie Geil. Ich glaube, bei Moonraker hat Roger Moore dann so ein gewisses Phlegma entwickelt und das trägt er auch durch die anderen Bond-Filme. Er hat sowas, ja, so ein bisschen, manchmal ein bisschen ratlos, manchmal ein bisschen phlegmatisch und dann gibt's aber immer diese Verführungsszenen, wo er halt doch nochmal kurz der ist, der die Kontrolle hat über das jeweilige Bond-Girl und sie verführt, indem er einmal über ihre Schulter streichelt und sagt, du weißt, was jetzt kommt. Und sie sagt, na klar weiß ich, was jetzt kommt, ich warte schon die ganze Zeit drauf. Ich meine, Konsent ist den Bond-Filmen ja sehr wichtig, ne? Also, es ist schon immer so, hey, jetzt werden wir Sex haben. Ja, natürlich werden wir jetzt Sex haben. Und aber das ist halt das, was Roger Moore, was ich wirklich schwierig finde an dem Film, warum ich Schwierigkeiten habe, da wirklich immer mitzugehen, ist, weil ich das Gefühl habe, selbst Roger Moore hat keine Lust darauf. Ja, das wirkt manchmal wirklich warum so. Warum sollte ich Lust darauf haben? Weil der Film Lust drauf hat. Ich finde, Roger Moore setzt dem Ganzen tatsächlich vor allem in Moonraker die Krone auf. Durch seine Verwirrung auch so dieses, okay, jetzt sind wir im Weltraum. Okay, jetzt wurde ein Knopf gedrückt. Jetzt sind wir alle schwerelos. Okay, jetzt ballern die aufeinander. Ja, ich habe mein eigenes Ding. Ich muss die Menschheit retten. Warte mal, kämpft ihr mal? Ich mach da mal was. Hier los mit Holly Goodhead und rette mal zusammen mit der CIA-Agentin die Welt. Ich find's toll. Ich mag Roger Moore als Bond und ich kann jeden verstehen, der ihn nicht mag. Und ich glaube, es ist wirklich so eine Geschmacksfrage. Mag man die albernen, absurden und trashigen Seiten von Bond? Okay, ja. Ich finde halt, die albernen, absurden und trashigen Seiten gibt's überall. Und manchmal werden sie so ein bisschen versteckt. Manchmal werden sie von Budget erschlagen. Das ist das, was in den 90ern passiert ist. Ja. Und manchmal versuchen auch, was auch lobenswert ist, Regisseure komplett dagegen zu arbeiten bei den Daniel Craig Bonds. Aber sie haben das trotzdem alles. Ich meine, ey, komm, es ist ein Geheimagent, der die ganze Zeit von Bösewichtern verfolgt wird, der Actionsequenzen durchläuft und der Sex mit diversen Frauen hat und immer ein lustiges Gadget dabei hat. Egal wie ernst du das inszenierst, es ist eigentlich Trash. Und es sind Kinderfilme für Erwachsene. Er hat ja nun leider nicht Sex mit diversen Frauen. Er hat ja mal Sex mit den gleichen Frauen im Grunde, also der gleichen Abziehfigur von einer Frau. Bond gehört tatsächlich zu den Figuren, die relativ früh interracial relationships hatten. Also echt, es gibt in den, ich glaube in den 60ern schon, ich glaube Ende der 60er hatten wir das erste schwarze Bond-Girl. Okay. Und in Leben und Sterben lassen zum Beispiel gibt's fast nur schwarze Bond-Girls, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann hat er auch mit denen Sex. Also, es okay. ist, ja, ich würde jetzt auch Bond ist kein Musterbeispiel für diverses, progressives Filme machen. Aber zumindest das muss man ihm geben, dass die Bond-Girls, ja, die Bond-Girls in diesem Film sehen alle gleich aus. Ja, ja. Darf ich einmal so ein ganz absurdes Beispiel aus diesem Film? Der kommt da an, ich glaube, er kommt in Rio an, ich weiß nicht, Er kommt irgendwo an, in einem Hotel und dann ist da eine Frau, die ihm sagt, ja, wollen Sie was trinken? Er fragt, kommen Sie mit dem Zimmer, sind Sie im Zimmer inbegriffen? Und sie sagt, kommt drauf an, wer das Zimmer in Anspruch nimmt. Und dann setzt sie sich aufs Sofa, er setzt sich daneben und greift ganz nonchalant an ihren seidenen Gürtel, den sie da wenige, was sie anhat, und zieht den einfach so mitten im Gespräch einfach so den Gürtel weg. Das ist Manuela, das ist eine Kontaktfrau in Rio, das ist eine ganz wichtige Rolle. Das ist die Agentin, die in Rio ist und alles zusammenhält. Und dann geht man einfach so zwischendurch im Gespräch, ohne ein Wort darüber zu verlieren, an den Gürtel und zieht ihn einfach weg und das war's. Ja, und dann haben sie Sex. Und dann haben sie Sex, was soll das? Und dann ist sie auf dem Karneval, sie wird vom Beißer angegriffen und überlebt es und bedankt sich bei Bond und sagt, dass sie lieber mit ihm getanzt hätte als mit dem Beißer. Und dann ist sie vorbei. Das war, das sind die klassischen... Nennen wir sie Beta-Bond-Girls? Es gibt in jedem Bond-Film ein Alpha-Bond-Girl, das immer wieder vorkommt. Und die ganzen Beta-Bond-Girls. Und sie darf überleben. Hey, ja, sie darf überleben. Die andere wird von Hunden gejagt und zerfleischt. Also, das finde ich wirklich, wirklich schwierig, dass darüber überhaupt gar kein Wort verloren wird. Also, er greift wirklich einfach nur hin und das war's. Ja. Und das finde ich halt irgendwie echt, auch für die 70er, nicht geil. Das sind die Sexszenen bei Bond immer, ne? Also, Bond lernt eine Frau kennen und innerhalb von Sekunden schafft er es, sie zu verführen. Und zwar eben genauso. Streicheln über die Schulter, Gürtel wegziehen. Definitiv. Ja. Man kann maximal kann man es ihnen zugute halten, dass sie nicht irgendwie ein Wehren zeigen, dass sie es nicht so ein Nein, nein, nein, ja, ja, ja, ja machen, ja, sondern dass die Frauen dargestellt werden als ja, die wollen es auch. Und zwar von Anfang an, dass es keinen Widerstand gibt, weil das haben viele Filme dieser Zeit ganz schrecklich gemacht, dass sie dieses, sie wird überwältigt und findet das dann geil machen. Ja. Und wenigstens das machen die Bond-Filme nicht. Aber ja, das sind die Frauenrollen in diesen Filmen. In Der Spion, der mich liebte, der davor war, haben sie tatsächlich eine, die Widerstand leistet. Oh. Also positiv, nicht so, sie wird überwältigt, sondern er sagt, hey, und jetzt, Baby? Und sie sagt, nö. Das ist die russische Agentin. Ah, okay. Aber das macht sie auch nur in einer Szene und danach vögeln sie munter um. Und okay. In der Abschlussszene vögeln sie dann im U-Boot, während Russen und und Briten runtergucken und sagen, oh, ah ja, okay. Das ist auch immer Völkerverständigung, ne? Bond steht für Völkerverständigung. Ja, haben wir in diesem Film ja auch. Ja. Wenn am Schluss die Amerikaner und die Briten sagen, so, ah, gute Geheimdienstarbeit zusammen, wollen wir mal schauen, was unsere Superagenten machen. Und dann sehen wir Bond und Goodhead in dieser Raumkapsel. Und sie haben Sex. Natürlich in der Schwerelosigkeit. Wie hast du Sex in der Schwerelosigkeit? Hallo? Du hast ja nichts, woran du dich gegen... Also du brauchst ja ein Gegen... Also du hast keinen Widerstand. Du hast überhaupt keinen Widerstand. Das geht doch überhaupt nicht. Das ist eine große Herausforderung. Blödsinn. Das funktioniert einfach nicht. Ich glaube, das könnte Bond so in die Vita eintragen. Talente, Sex in der Schwerelosigkeit. Dass der alles schon in seiner Vita stehen hat. Ja. Aber ja, das sind halt alles auch wirklich Bond-Trademarks, ne? Es ist nicht so, dass das Moonraker hier aus der Reihe tanzt. Moonraker setzt halt eher noch mal einen drauf mit seinen Actionsequenzen und seinem Humor. Mhm. Aber tatsächlich, wie mit Frauen umgegangen wird, das ist einfach klassisch Bond. Plus, dass das Haupt-Bond-Girl Holly Goodhead sogar für Bond-Verhältnisse eine ziemlich starke Frau ist. Ja. Du fragst dich den ganzen Film über, wann kommt endlich die Rakete? Weil du den Trailer gesehen hast. Und wenn du den Trailer gesehen hast, denkst du dir, ah, ein Film über Raketen und Zeug und eigentlich hast du nur das im Kopf. Und dann im Trailer sieht man ganz schön lange. Also du meinst die Weltraumszene oder was meinst du? Ich glaube ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie der Trailer abläuft, aber ich hatte die ganze Zeit im Kopf, ah ja, okay, es geht um Raketen. Ja, okay. Tatsächlich geht's in der in der Romanvorlage geht's um Raketen, allerdings nicht um Weltraumraketen, sondern um Raketen, die irgendwo hingeschossen werden sollen, um einen dritten Weltkrieg auszulösen. Mhm. Aber typisch für James Bond, die Verfilmung hat nichts mit der Vorlage gemeinsam, außer dem Titel. Und die haben halt geguckt, okay, welcher Roman hat irgendwas mit Weltraum zu tun wahrscheinlich. Und dann haben sie Moonraker gefunden. Okay. Tatsächlich sollte das Buch mal verfilmt werden. Ganz spannend, die Moonraker-Vorlage. Ja. Und zwar in einer Verfilmung, die näher dran ist am Buch. Mhm. In den 50ern, 1955. Von Orson Welles. Und das wäre ja spannend geworden. Darüber wurde lange, da gab es dann Hoax, nicht Hoax, es gab Gerüchte, dass das Ding gedreht wurde. Und dann wurde danach gesucht und irgendwann sind sie wohl auf eine 40-Minuten-Version gestoßen, die allerdings nur aus Raw-Footage, aus Rohmaterial besteht. Aha. Und aber es gab offensichtlich einen Moonraker von Orson Welles und in den 50ern, lange bevor Bond populär war als Film. Der erste Bond-Film, der wirklich populär war, war ja 1962 mit Sean Connery. Mhm. Jagd Dr. No. Okay. Ja, genau. Aber offensichtlich gab's das. Und das wäre wahrscheinlich ein ganz anderer Moonraker geworden. Das Intro, die Schwerelosigkeit, wurde übrigens mit Trampolinen gemacht. Finde ich ganz witzig. Echt? Das noch kurz reinzuwerfen. Am Anfang klassisches Bond-Intro mit Musik und Frauen, die rumspringen und diese Frauen schweben in der Schwerelosigkeit vor einem Mond. Sie haben Superwoman. Sie haben Superwoman. Sie hat die Pose von Superman eingenommen. Wirklich? Ist mir ja, und die fliegt da in der Gegend rum. Als Superman. Was soll das? Als Silhouette von Superwoman. Ja. Schön, das habe ich gar nicht so interpretiert, aber okay, cool. Wurde mit Trampolins gemacht. Okay, wenn wir bei den Raketen schon sind. Lass uns da noch mal ein bisschen drüber reden, was sie da eigentlich machen. Im Weltraum? Ja. Sie kämpfen. Ja, im Grunde. Es wird einmal so vom Bösewicht so ein paar Mal angeteasert, was er eigentlich vorhat. Ja, naja, Rekolonialisierung, toller Plan. Genau, und dann gibt es diese tolle Rede von ihm, wenn sie dann wirklich im Weltraum sind. Er hat nicht viel drauf, aber er hat es geschafft, eine Weltraumstation zu bauen, die eine exzellente Akustik hat. Er steht da mitten in diesem riesigen Raum und redet ganz normal, aber der ganze Raum wird beschallt. Das ist ganz beeindruckend. Wo er doch Besseres zu tun hätte, zum Beispiel James Bond mit einem Kopfschuss auszuschalten. Mann! Aber in dem Moment weiß er noch gar nicht, dass James Bond da ist, oder? Ich versuche gerade die Chronologie hinzukriegen, aber ich weiß es auch nicht. Keine Chance. So, und sie sprechen auch nix ab, ne, die beiden. Also gerade ab dem Moment, wo sie da ankommen bei dem Hauptquartier von dem Bösewicht, müssten sie eigentlich miteinander reden und sagen, du gehst jetzt dahin, wir machen jetzt das, du machst das und ich mach das. Nix, es wird nix abgesprochen und sie machen einfach synchron, was sie machen wollen. Ja. Was soll das? Telepathie. Oh ja, natürlich. Gehört auch auf die Bond-Fähigkeitenliste. Und dass sie auch überhaupt nicht, sie laufen da in dieser Verkleidung von den Astronauten ja. dann rum, um da in die Rakete reinzukommen. Und niemand erkennt, dass das nicht die Astronauten sind. Weil Astronauten natürlich, da sind tausende von Astronauten wahrscheinlich, ne? Die haben alle irgendwie, die sehen alle gleich aus. Was? Nein. Na gut, ja. Okay, also, sie haben eine Arche gebaut da oben. Was für eine Arche. Ich meine, es ist ein Wunder der Technik. Das ist eine riesige Raumstation. Inklusive Schwerelosigkeit wird aufgehoben. Und keiner hat's mitbekommen auf der Erde. Keiner hat's gesehen. Kein Satellit hat's wahrgenommen. Und ja, und in dieser Raumstation laufen die Supermenschen rum, die er sich gezüchtet hat. Oder mit denen er sich die neue Menschheit züchten will. Besser gesagt. Mhm. Die tatsächlich auch ein bisschen divers sind, ne? Also, ja, ein bisschen. Also, zumindest eine Schwarze haben sie dabei. Genau. sie haben tatsächlich so ein bisschen Quotendiversität, was echt hart ist. Ja. Weil er hat ganz viel diese Nazi-Supermenschen irgendwie so blond, blauäugig irgendwie. Und eigentlich hätten sie sich draufsetzen können. Eigentlich wäre es viel cooler gewesen, wenn sie tatsächlich so ein Rassismus-Thema da reingepackt hätten. Das wäre natürlich geil gewesen. Ex-Nazi und er will ja wirklich eine Herrenrasse schaffen. Mhm. Das wäre tatsächlich spannend gewesen. Aber gut, er hat halt seine Supermenschen. Es sind wirklich viel zu wenige, um die Erde wieder zu bevölkern. Keine Ahnung, was er sich da vorstellt. Und dann ist die große Wandlung von Beißer, wenn nachdem Bond dann gefangen genommen wurde und Bond sagt, hey, Moment, sie wollen alle Menschen ausrotten, die nicht in ihr Menschenbild passen und dann blickt zu Beißer. Beißer, oh, guckt zu seine Freundin so, oh. Und dann merkt Beißer, dass er das doof findet, dass er ausgerottet werden soll. Beißer hat seinen großen, heroischen Moment und hilft Bond. Aber es ist so out of the box, plötzlich so, weißt du, so Deus Ex Machina, dann kommt er plötzlich auf diesen Gedanken, den er schon seit anderthalb Stunden hätte haben können. Beißer ist, glaube ich, nicht der Klügste. Nein, er guckt auch nicht so. Er guckt auch, das irgendwie, ich glaube, anderthalb Stunden hat dieser Gedanke gereift in seinem Kopf und plötzlich so, oh, ach so, das ist der Plan. Aber er ist auch ein Handlanger, ne? Handlanger dürfen nicht klug sein. Ja. Und ich meine, hey, er versteht's und er hilft Bond und er hilft ihm zwar richtig ja, cool. Ja. Er ja. lehnt sich gegen den Superschurken auf und dann bricht das Chaos aus, weil dann der Schwerelosigkeitsbutton gedrückt wird, den jedes Raumschiff haben sollte. Und die Schwerelosigkeit wird hergestellt. Ja. Die Schwerkraft wird aufgehoben und dann gibt es einen munteren Kampf in der Schwerelosigkeit. Und wenn dann diese Agenten noch reinkommen und rumballern mit den, das ist übrigens ganz interessant, ist, ne, da waren ja auch einige Frauen dabei, kämpfen die dann auch im Weltraum in diesen Astronautenkostümen? Die gehen alle drauf, ne? Die gehen alle drauf. Ja. Das ist der Bond mit dem höchsten Bodycount. Oh. Weil die einfach, also ohne, dass es groß gezeigt wird, aber einfach so implizit, da werden verdammt viele Menschen umgebracht. Also vor allem Frauen. In Bond-Filmen sterben immer Menschen, aber vor allem Männer halt. Ja. Aber da sind offensichtlich Frauen an Kampfhandlungen beteiligt und werden von Geheimagenten abgemetzelt dann. Piu, piu, piu, piu, piu. Diese Action-Sequenz ist so schön. Es ist so bescheuert. Die alle, wie sie mit ihren da rauskommen aus diesem und was sind die anderen gewesen? Das waren irgendwelche von der Erde, irgendwelche Leute, die wurden geschickt wurden. Genau. Und dann wirklich einzeln, nicht mal mehr mit so kleinen, wie bei Star Wars, mit so kleinen fahrbaren Untersätzen, die dann im Raum, also so kleine Schiffe, weißt du, so Raumschiffe, die dann in der Gegend rumgefahren werden, geflogen werden. Nein, jeder einzeln nur mit seinem Raumanzug. Und das war's. Und damit fliegen die in der Gegend rum. Damit fliegen die in der Gegend rum und schießen aufeinander. Wo ist die Steuereinheit? Steuereinheit. Hey, wenn jetzt der Punkt ist, wo du anfängst, über Realismus nachzudenken, dann hast du was verpasst, dann hast du den falschen Film geguckt. Okay, gut, also wir haben alle ein bisschen Spaß, wir haben gelacht und Oscar für alles, die besten Special Effects. Nicht wirklich. Doch. Dein Ernst? Natürlich. Die haben den Oscar gewonnen? Ja. Die haben auch nur irgendwas. Nee, er war nominiert. Die haben auch nur irgendwas gewonnen? Er war nominiert. Gewonnen? Okay, gut. Nominiert für die besten Special Effects. Aber er war trotzdem nominiert. Okay. Wow, crazy. Damals hat er tatsächlich auch relativ gute Kritiken gekriegt. Also einige haben wirklich gesagt, hey, super unterhaltsamer Bond-Film. Die es verstanden haben, die haben gesagt, hey, das ist so wunderbar überzeichnet, das, was im Bond-Universum passiert. Und er hat dann aber im Laufe der Zeit hat er wirklich einen miserablen Ruf entwickelt. Mhm. Und gerade Bond-Fans, wenn sie gefragt werden, was sind die schlechtesten Bonds, wird Moonraker meistens ziemlich schnell neben den 90er-Filmen vorne genannt. Und das tut mir in der Seele weh. Weil er wirklich bei Moonraker wirklich die Quintessenz dessen ist, was Bond ausmacht. Und wenn man das nicht mag, dann mag man vielleicht auch keine Bond-Filme. Oder man nimmt Bond-Filme zu ernst, die genau dasselbe haben. Und man kommt nicht damit klar, wenn man es übersteigert präsentiert bekommt. Also ich habe bis jetzt James Bond eben so betrachtet, dass er sich zu ernst nimmt. Mhm. Weswegen ich mit den Bond-Filmen nichts anfangen konnte. Wenn ich jetzt eine völlig andere Sichtweise darauf habe und mit anderen Voraussetzungen in so einen Film reingehe, dann könnte ich mir die Bond-Filme auch als Unterhaltungsprogramm anschauen. Aber die 90er-Bond-Filme, die ich gesehen habe, waren halt alle zu ernst, um das zu bedienen, was du gerade nach vorne stellst für James Bond. Aber wenn die 60er-Jahre-Versionen davon weniger ernsthaft sind und sich selbst nicht so ernst nehmen und ein bisschen, dann könnte ich es mir vorstellen, dass ich sogar James Bond gucken kann. Wahrscheinlich würdest du an den 60er-Jahren-Bonds am meisten Spaß haben, weil die haben, also das Frauenbild ist dasselbe, ne? Ja, okay. Und das ist in den 60ern teilweise eher noch schlimmer. Aber die James-Bond-Filme mit Sean Connery, das sind einfach mal die 60er-Jahre-Bond-Filme, die haben alle so diese, ja, das, was du hier auch findest, diese Mischung aus Humor und Action und auch so ein bisschen so ein Augenzwinkern immer. Sean Connery ist halt auch so ein Typ, der immer so ein leichtes Augenzwinkern mitträgt. Mhm. Und ich glaube allein schon vom Stil her, im wahrsten Sinne des Wortes Stil, was Kleidung betrifft und was Settings betrifft, wärst du wahrscheinlich mit den 60ern Bonds am glücklichsten werden. Okay. Aber es ist halt eine Geschmacksfrage, wenn du sagst, du findest es doof, dass jemand von A nach B reist, ohne dass dir genau erklärt wird, warum er das macht. Wenn du sagst, du findest es total doof, dass da immer dasselbe passiert, Handlanger greift ihn an, er hat Sex mit dem Bond-Girl. Und wenn du es doof findest, das Frauenbild und das wenig geredet wird und das wenig erklärt wird, das, dann ist Bond einfach nicht das Richtige für dich, weil das ist Bond. Okay, wollen wir ganz kurz noch darüber reden, wie in jedem Bond anscheinend der Bösewicht ultra kultiviert ist und klassische Musik hört, Klavier spielt, seine Hunde dann mit einer Zange, also der hat so ein extra, wie so eine Zuckerdose, bloß eben in größer, und da sind dann so Steaks drin. Und die holt er mit der Zange raus, sehr kultiviert, wirft die dann den Hunden vor und also was. Und er stellt sogar seinen Harem, der dann nichts sagen darf, vor. Also so, weißt du, so in Szenen, wo das fast gar nicht nötig gewesen wäre, macht er das aber dann noch. Weiß ich nicht. Irgendwie, ist das auch in jedem James Bond so? Oder? Blofeld fällt so ein bisschen raus, glaube ich. Weil Blofeld ist weniger kultiviert und kälter. Und Blofeld ist ja eigentlich so der beliebteste James-Bond-Bösewicht. Okay. Und aber ansonsten, ja, die Bond-Superschurken sind ja oft reiche Leute, die aus Geldgier irgendwas machen und die Erde bedrohen mit Atomraketen oder so. Aber eigentlich aus Geldgier. Bei Moonraker ist es tatsächlich anders. Da hat jemand wirklich eine politische Vision. Okay. Kann man ihm auch zugutehalten. Ich meine, es ist so ein bisschen Thanos, ne, aus Avengers. Ja, okay, ja. Aber normalerweise sind die immer geldgierig und du fragst dich natürlich immer, ey Leute, ihr habt so scheiß viel Geld. Ja, genau. Ihr habt so viel Geld in dieses super geheime Labor investiert und in diesen riesigen Unterschlupf mit Raketen, um noch mehr Geld zu erpressen. Ich verstehe nicht so ganz, wie ihr ökonomisch tickt. Sagt ihr euch so, okay, wir bauen diese Atomraketen auf, wir bauen dieses Labor auf, wir haben diesen Unterschlupf im Vulkan, wir werden die ersten paar Jahre rote Zahlen schreiben, aber dann, wenn wir es erstmal geschafft haben, die USA zu erpressen, dann kommen wir ganz schnell auf eine schwarze Null. Das sind die Bond-Bösewichte, ne? Allein das Personal. Ja. Hast du noch irgendwas oder wollen wir mal faziten? Wir können gerne zum Fazit kommen. Leg los. Okay, also ich hätte mir gewünscht, von Anfang an gesagt zu bekommen, du hast jetzt einfach nur Spaß und da gibt's keinen ernsthaften, also die Erlaubnis, über Trash zu lachen. Die hätte ich gerne früher bekommen. Irgendwann ist einem das klar. Aber eigentlich hätte ich es gerne früher gewusst. Ja. So. Weil dafür war der Kampf in Parachute, also im freien Fall, dann war der noch zu gut. Weißt du? Und solche Sachen. Und wenn man das dann irgendwann geschnallt hat, kann man schon auch einfach über die Überspitzung lachen und über die bekloppten Ideen, die da drin stecken. Aber dazu hat er dann wieder zu wenig Lust, diese bekloppten Ideen auch als bekloppte Ideen umzusetzen. Irgendwie schwebt er mir so dazwischen. Ich weiß nicht. Bei Johnny English, um den Vergleich nochmal vom Anfang zu holen, der versteht sich halt von Anfang an als Parodie. Und dieser Film macht auch eine Parodie auf, aber keine, die als solche sich, also das wirklich durchzieht und sich kenntlich macht. Ja. Und das ist halt so ein bisschen mein Problem damit. Ja, verstehe ich. Ja. Ansonsten ist es unterhaltsam und cool, also muss man schon sagen. Und es macht Spaß, einer Gondel zuzusehen, wie sie dann aus dem Wasser noch auf zu Land und dann irgendwie hätte noch Luft gefehlt. Mein liebster Bond-Film aus den 70ern. Ganz klar, mein liebster Bond-Film aus den 70ern, sage ich aber als dezidierter Nicht-Bond-Fan. Hm. Um nochmal ganz kurz was Persönliches einzuwerfen, ich habe die ersten Bond-Filme als Kind gesehen, als ich so wahrscheinlich 10 oder so war. Und das waren zum einen die Sean Connery-Filme, aber der war auch so im ersten Batch der frühen Bond-Filme, die ich gesehen habe. Da waren 2, 3 Connerys dabei und 2, 3 Roger Moores und Moonraker, weiß ich auch noch. Und Moonraker war der mir damals am meisten Spaß gemacht hat. Und Moonraker ist vielleicht nicht der beste Bond-Film, macht mir aber heute auch immer noch am meisten Spaß. Einfach, weil er so komplett drüber ist. Okay. Aber ich kann jeden Bond-Fan verstehen, der das doof findet, was Moonraker damit macht. Will aber anmerken, Leute, wenn ihr das doof findet, dass das alles so drüber ist, Bond ist immer ein bisschen drüber. Und Moonraker ist halt ein bisschen mehr drüber. Aber diese ganzen komischen Sachen, das ist einfach, sind einfach Bond-Trademarks. Okay. Schaut ihn euch gerne an, schreibt uns Mails mit Beschwerden. Oh mein Gott, ja. Warum habt ihr uns nicht abgeraten? Ich will Hass-Mails von Bond-Fans sehen. Ja. Und Hass-Mails von Leuten, die noch keinen einzigen Bond-Film gesehen haben und sich den als ersten aussuchen. Schön. Ja, ihr wisst, was ihr zu erwarten habt. Viel Spaß. Und wir machen jetzt eine kleine Pause, würde ich sagen. Und danach gehen wir in eine völlig andere Richtung. Brace yourself und kurze Pause. Bis gleich. Gleich. Willkommen zurück aus der Pause. Wir wollen beide mal Pipi machen. Und wir gehen in den zweiten Film. Unser zweiter Film für heute. Wie im Himmel aus dem Jahr 2004. Ich hoffe, ihr habt ihn alle gesehen. Hausaufgaben gemacht. Hausaufgaben gemacht. Und dann können wir da reingehen. Soll ich erstmal vorstellen einfach, Plo? Leg los. Okay. Das Musikfilmdrama aus dem Jahre 2004 von Kai Pollak ist eine Liebeserklärung an die Musik, an die Menschen und an das Leben. Ein Versuch eines Weckrufes an die kommerzialisierte Musikindustrie und ein Appell an Solidarität. Star-Dirigent Daniel Dareus erleidet einen Herzinfarkt mitten in einem seiner kräftezehrenden Konzerte. Er muss einsehen, er muss sein vielbeschäftigtes Leben ändern. So kommt er in das Dorf seiner Kindheit zurück und wird hier erstmal nicht als Heimkehrer, sondern nur als Star-Dirigent erkannt. Er übernimmt die offene Kantorenstelle und lernt die Dorfbewohner zu lieben. Besonders Lena. Schwedens karge Landschaft entfaltet hier ihre Schönheit. Es entsteht ein Panorama menschlicher Leidenschaft und Schwächen, aber auch liebenswürdiger Skurrilitäten. Der Film reizt nur wenige seiner Erzählungen aus, gleitet nur selten in großen Pathos ab. Nur einmal, aber dann richtig heftig am Ende. Aber das hat er sich wirklich verdient. Oder was meinst du, Plor? Ja, das Ende. Ich hasse das Ende. Oh, wow. Ich mochte den Film total. Ich fand, es war ein wirklich schöner Film mit ein paar kleineren Schwächen, auf die wir bestimmt nachher so nach und nach zu sprechen kommen. Aber mit sehr vielen schönen Szenen, mit tollen Momenten, wirklich großen Sachen. Und ich finde, das Ende macht den Film nicht kaputt. Dafür ist er einfach zu gut. Aber ich mochte das Ende überhaupt nicht. Okay. Und vor allem, weil er mich davor emotional ganz viel, ganz, ganz oft bewegt hat und ganz oft getroffen hat und gerade so mit so kleineren Geschichten und kleineren Schwenks wirklich toll emotionalen Nerv getroffen hat. Ja. Und dann am Ende haut er aber zu viel auf die Kacke und das braucht er eigentlich nicht. Ich hätte ihn bewegender gefunden und er wäre mir mehr im Herzen geblieben, wenn er auf den großen Pathos, wie du gesagt hast, den hat er am Schluss definitiv, wenn er auf den verzichtet hätte. Okay, dann lass uns mal den großen Bogen schlagen und dann am Ende nochmal eben aufs Ende eingehen, mal gucken, wo, ob er sich das vielleicht doch verdient hat. Okay. Gehen wir mal rein. Wir lernen den Dirigenten kennen, indem wir A, seine Kindheit einmal kurz in Rückblende haben, wie er als Kind schon verprügelt wird im Feld, in seinem Dorf. Ja. Und wahrscheinlich eben für seine Musikbegeisterung, die die andere wohl nicht teilen. Und seine Verschrobenheit überhaupt als Mensch. Und auf der anderen Seite in der Gegenwart, wie seine Konzerte ihn mehr und mehr fordern und der dann einen Schlaganfall bekommt. Ja. Und dann entscheidet er sich, ins sein Dorf zurückzugehen. Ganz tolle Montage am Anfang, wenn er dirigiert und wir sehen ihn dann dirigieren mit diesem Nasenbluten und diesem Eifer und dann wird parallel geschnitten, wie die Kinder auf ihn einprügeln. Ja. Und es gibt dann ja noch so ein paar Sachen, die uns entgegengeworfen werden, auch wirklich so fragmentarisch, wie er mit seiner Mutter redet, wie seine Mutter stirbt. Also so ganz, ganz einfache Episoden, die aber für sein Leben großen Einfluss haben. Ganz toll montiert, das hat mir richtig gut gefallen. Also es war, ich habe den Film so so nachdem die ersten 2 Minuten gelaufen bin, habe ich mich rumgedreht zu Karin, die mitgeguckt und habe gemeint, oh, ich glaube, ich mag diesen Film. Der funktioniert total gut. Der hat eine wirklich schöne Art zu erzählen. Ja. Und das ist auch was der Film wirklich durchhält, dass er es schafft, mit Montage, mit Schnitt und mit Kamera sehr emotional zu erzählen. Es ist wirklich nicht viel, was wir von ihm sehen am Anfang. Aber es reicht total, um zu verstehen, wie dieser Mensch tickt, wie er auch dahin gekommen ist, wo er jetzt steht. Ja. Und wie ihn das auch fertig macht und wie er offensichtlich auch so ein Zwiespalt in sich trägt. So zum einen dieses immer weiter und höher und größer und zum anderen aber auch so diese Sehnsucht nach dem Einfachen, einfach so wahrscheinlich die schönste Erinnerung in seiner Kindheit, wenn er im Bett liegt und seine Mutter zu ihm sagt, das wird besser werden. Ja. Und was so ein ganz intimer Moment ist und der dann zusammengeschnitten mit diesem großen Konzert und er auf der Weltbühne und alle betrachten ihn und er verausgabt sich total. Super Schnitt. Ja. Fand ich ganz toll. Kannst du das genauer eingrenzen, was dieser Ton ist? Weil ich fand, dass dieser Film so einen typischen schwedischen Ton hat. Aber ich kann dir nicht genau auseinandernehmen, was die Schweden mit ihren Filmen machen. Weißt du, was ich meine? Es ist eine Mischung aus dieser kargen Trostlosigkeit, die teilweise in den Dörfern, in dieser verschneiten schwedischen Landschaft erzählt wird. Diese Wortkargheit, die nicht wie bei James Bond, wo einfach nichts erzählt wird, sondern die aus gutem Grund von der Auslassung lebt. Ja. Ich bin jetzt nicht der größte Experte, was schwedisches Kino betrifft. Mein Gefühl war tatsächlich am Anfang, dass er gar nicht so schwedisch wirkt. Also die schwedischen Landschaften haben diese Einsamkeit. Ja. Und für mich sind schwedische Filme auch immer verbunden so mit dieser Einsamkeit, mit dieser Schwere, auch mit diesem weite Landschaften, die irgendwie, wo man in der Weite verloren geht oder eben so in der Enge sich so klaustrophobisch fühlt. Meine schwedischen Referenzen wären halt tatsächlich am ehesten Ingmar Bergman. Mhm. Und dafür war der Film dann doch zu konkret. Okay, aber und, Bergman ist ja auch ein anderes Jahrzehnt. Ja, genau. Jahrzehnt. Und dann so natürlich die Dogma-Filme sind halt schwedisch. Und das ist auch irgendwie anders. Das ist auch karger und trostloser, weil der Film war nie Trostlosigkeit hatte dieser Film nicht. Ich für mich war seine Stärke in der Montage und vor allem auch in der Kameraarbeit die Lebendigkeit. Da muss ich auch kurz schon mal so ein Stück vorgreifen, wenn wir ihn später erleben bei den Chorproben und bei den Feiern mit der Gemeinde. Die Kamera ist unglaublich lebendig in diesem Film. Wir haben ganz viele Szenen, die mit wenigen Schnitten auskommen, wo die Kamera mitten im Raum ist, zwischen den Menschen steht und zwischen den Menschen hin und her kreist und fast sich so in einem Tanz mit den Menschen befindet. Ja. Das ist von Anfang an, es ist so eine Lebendigkeit, so ein lebendiger Rhythmus. Und der hat auch so was Melodisches natürlich. Es ist ein Film, der von Musik handelt, von der Schönheit von Musik. Und ich finde, das hat die Kamera ganz gut eingefangen, weil die Kamera sich ständig in einer Art Tanz befindet. Es gibt wenige stille Momente, wo die Kamera einfach nur still hält. Und wenn, dann sind es ernste Momente und dann passt es auch. Ja. Oft ist es so, gerade wenn es um Freude geht, um Leben, dass die Kamera sich einfach mit allen mitbewegt. Das erzeugt eine Lebendigkeit, die unglaublich sympathisch und warmherzig ist. Das hast du eine ganz tolle Formulierung. Das ist das, was man Kameramännern, was man Kameramännern beibringt. Deine Arbeit als Kameramann liegt in der Choreografie mit den Schauspielern. Du musst mit den Schauspielern tanzen, im Grunde, als Kameramann. Und zwar als unsichtbarer Tanzpartner. Und das nimmt dieser Film tatsächlich eben sehr ernst. Und das finde ich toll, weil du kannst ein schönes Bild finden, die Kamera aufstellen einmal und auf Rec drücken und sagen, okay, der Rest passiert jetzt einfach. Du kannst es aber eben auch ernst nehmen, dass du dich wirklich in die Szene begibst und mit den Schauspielern spielst, also als unsichtbarer Schauspieler agierst quasi. Ja. Und das finde ich ganz toll gemacht in diesem Film. Und nicht wie bei Lars von Trier, dass es eine Wackelkamera ist, die ich nicht mehr aushalten kann, sondern eben wirklich ein gutes, sehr, sehr sinnvoll und sehr gut, mit gutem Gefühl fürs Timing gemachte, durch die Szenerie durchführen. Das sind sehr fließende Bewegungen auch. Also gerade in diesen großen Feierszenen, es gibt so zwei größere Feierszenen, hat man einfach das Gefühl, die Kamera ist auch oft kurz dann der Blick von einer Person, die sich im Bild befindet und wechselt dann auch wieder zu einer anderen Person. Du bist halt wirklich, du bist drin und du nimmst verschiedene Perspektiven an und du wirst da durch eine sehr fließende Bewegung durchgeführt. Genau, es ist keine Wackelkamera, es ist nie hektisch, obwohl sie sich sehr viel bewegt, obwohl es wirklich, also in anderen Filmen würde man sowas wahrscheinlich schwindelerregend nennen und es gibt auch Filme, die das einsetzen, um Schwindel zu erzeugen. Aber hier schafft es die Kamera tatsächlich ohne Bewegung zu haben, ohne Schwindel zu erzeugen und lebendig zu sein, ohne dass man das Gefühl hat, oh Gott, zu viel, wo bin ich gerade? Er ist halt wie der Rest des Films sehr bedächtig und sensibel für das, was er tut, für seine Umgebung und für seine Erzählweise. Das finde ich ganz toll. Ja. Das unterstützt alles, was dieser Film auf allen anderen Ebenen eben auch braucht und hat. Und ganz tolle Kameraarbeit, muss ich dir Harald auf jeden Fall beipflichten. Harald Gunnar Palgard ist der Kameramann. Der hat sehr viele Filme. Ah, Engel des Universums hat er Kamera geführt. Das ist, glaube ich, der einzige, den ich gerade kenne von ihm. wunderschöne Kamera. Und Schnitt auch ganz toll. Es ist tatsächlich natürlich eine Eröffnungssequenz. Die ist es natürlich einfach am stärksten. Stimmt, ja. Weil das wirklich, wirklich spannend und experimentell ist zu viel gesagt, aber neugierig montiert ist und mehr als bloßes lineares Erzählen. Ja. Aber auch danach findet der Schnitt immer ganz gut diesen Wechsel zwischen den eher etwas traurigeren Momenten und den lebendigeren Momenten und führt uns da sehr gut rein. Und das ist natürlich wichtig bei so einem Film, der zwar eine zentrale Figur hat, aber gleichzeitig ein ganzes Panorama an Figuren aufwirft. Wir lernen sehr viele Menschen kennen. Wir lernen sehr viele Probleme von Menschen kennen. Und da die Orientierung drin zu behalten, ist immer eine Herausforderung bei so einem Film. Ja. Und das schafft er. Ja, das finde ich auch sehr beeindruckend, weil eine Personalie im Film zu haben, die eigentlich über so, also der zeigt ein ganzes Dorf im Grunde. Ja. Und da den Überblick zu behalten und die Figuren so einzuführen, dass du bei jeder Figur Interesse hast und nicht sagst, oh, wer ist das jetzt noch? Ja. Das ist wirklich toll, gut gelungen. Der Film ist ja tatsächlich mit 130 Minuten ist der Film ja tatsächlich ziemlich lang. Ja. Aber das Gefühl, das hat man eben auch nicht. Das liegt auch an dieser Lebendigkeit und auch an diesen Schnitten. Es ist sogar so, dass man zwischenzeitlich oder eher so gegen Ende des Films, wenn man merkt, jetzt sind wir so sehr in der Geschichte, dass wir nicht mehr ausfransen, dass man sich wünscht, ach, bei der einen oder anderen Figur hätte ich gerne ein bisschen mehr gesehen. Also vor allem die Figur des Arnes, des Chorleiters. Ja. Fand ich total interessant. Ja. Auch weil der so eine sehr ambivalente Figur war. Irgendwie so, man wechselt ständig zwischen Sympathie für ihn und totaler Antipathie. Ja, ja. Das wäre eine Figur, von der ich gerne mehr erfahren hätte, von der wir wirklich leider nur während der Proben erfahren, wie sie tickt. Und ja, genau, ansonsten ist es bei keiner Figur das Gefühl, dass das zu viel gezeigt wird, sondern man freut sich, wenn man nochmal auf die Figuren referiert wird. Ja. Und gerade wenn es dann auch Momente gibt, wo die Figuren wohl vielleicht ein bisschen eindimensionale Bilder, die von den Figuren gezeichnet wurden, was auch vorkommt, ein wenig gebrochen werden. Vor allem mit den zwei großen Antagonisten, die im Film stattfinden. Die werden am Anfang recht eindimensional gezeichnet und das wird dann am Schluss, leider vielleicht ein bisschen zu spät, wird es doch noch mal ganz angenehm gebrochen. Du redest vor allem vom Pastor, nehme ich an? Ja. Und von dem, der seine Frau verbringt. Genau, Conny, der Schläger und Stick, der Pastor. Mhm. Und beide werden so sehr klar als Antagonisten gezeichnet und kriegen wenig Sympathie ab. Und sie kriegen aber eher so in ihren finalen Szenen kriegen beide noch mal ein bisschen mehr Menschlichkeit, wo man ein bisschen mehr sie lernt zu verstehen. Das hätte der Film vielleicht vorher schon machen können, dass es weniger eindimensional ist. Da war ich dem Film aber auch sehr, sehr dankbar. Also weil die Verlockung ist groß, das einfach eindimensional durchlaufen zu lassen. Ja. Das wäre kein Problem gewesen. Gabriella zum Beispiel kommt jetzt dann zu ihrem Mann, der dann doch im Gefängnis sitzt, weil er sie geschlagen hat. Und es hätte eine eindimensionale Szene sein können, im Sinne von, du Arschloch hast mich nie irgendwie ich selbst sein lassen. Verrecke in der Hölle. Ja. Schluss aus. Und er, du kannst mich mal. Sowas gibt es. Es gibt ganz viele Negativbeispiele in der Filmlandschaft, ja, die das genau so machen. Ja. Und nein, wir sehen am Ende einen emotionalen Conny, also im Sinne von Reue vielleicht, oder er verbalisiert es nicht, aber man merkt es einfach. Er weint und es ist am Ende. Ja. Und sie kommt und bringt ihm Fotos von den Kindern. Ja. Und das ist einfach, das ist die Menschlichkeit, die ich sehen will. Ja. Das ist ganz toll. Noch stärker fand ich die tatsächlich in der Figur des Dorfpastors, ja, Stick verwirklicht. Ja. Der mit Abstand zusammen mit Inga beide die spannendsten Figuren eigentlich des Films und des Dorfes, ja, darstellen. Ja. Weil ihre Beziehung von einer unglaublichen Enge, die für Inga dann ja auch offensichtlich irgendwann zu viel wird, geprägt ist, aber auch gleichzeitig von einer sehr tiefen Zuneigung, die selbst die krassen Konflikte und Krisen, die sie haben, und obwohl er sich wirklich ja wie das letzte Arschloch verhält zwischendurch, ja, trotzdem nicht ganz kaputt gemacht werden kann. Sie ist unglaublich stark, diese Frau. Inga, ja. Es ist unglaublich, was die alles. Also der Pastor ist sehr gottbezogen und auf diese, wir müssen alle unsere Sünden, und sie wirft ihm irgendwann vor, dass die Religion die Sünde einmal erfindet, um sie dann wieder sündenablasshandelmäßig wieder zu vergeben, um Macht zu erhalten. Und illustriert das Ganze im Grunde diese Scheinheiligkeit, indem sie seine Schmuddelheftchen rausholt und ihm vor die Füße wirft. Und sagt, erzähl du mir nichts von Sünde und Vergebung und diesem ganzen Scheiß. Und dann hingeht und sagt, aber es ist okay. Es ist okay, dass du sie hast. Ich weiß, dass du sie anguckst, kurz bevor wir miteinander schlafen. Einfach, weil du das irgendwie brauchst, um da irgendwie um das wieder hochzuholen, was wir im Bett dann haben. Aber ich bin okay damit. Mach das. Was soll das? Das ist doch in Ordnung. Und das finde ich so wahnsinnig stark von ihr. Ganz großartig auch, dass diese Szene dann tatsächlich mit Sex endet. Ne? Ja. Sie haben diesen Streit und sie legt alles auf den Tisch und sagt so, hey, ich weiß, wie du tickst. Und ich weiß, was du von mir verbirgst. Ich kenne deine Geheimnisse. Du brauchst mir nichts vorzumachen. Du brauchst hier nicht rumzuheucheln. Und dann sie wirft dann ja tatsächlich so einen philosophischen Diskurs auf. Man hat auch das Gefühl die ganze Zeit, sie ist die ihm die ganze Zeit zuhören musste. Ganz am Anfang sagt sie ja zu ihm, du wirst so theatralisch, wenn du Predigen hältst. Sie ist eigentlich immer die zuhören musste. Er ist der, der predigt, er ist der, der erzählt. Und dann wirft sie diesen philosophischen Diskurs auf und dann fängt sie an zu predigen. Und wirklich mal ihre eigenen Gedanken rauszuwerfen, dass sie dann auch sagt, die Sünde existiert gar nicht und das ist alles, genau, das ist alles Bullshit. Und dann, ja, sie übermannt ihn quasi und dann haben sie Sex zusammen und Das ist der Wahnsinn. Weil, so eine Selbstbefreiung von ihr. Ja, und eigentlich von ihm auch, potenziell. Potenziell. Aber dann am nächsten Morgen sitzt er da und bittet Gott um Vergebung für seine Sünden und sagt ihr, du, was ist gestern passiert? Das ist nicht passiert. Das darf nicht passiert sein. Und das ist so ein wahnsinnig emotionaler Moment für mich, weil ich so Hoffnung hatte. Ja. Als Zuschauer, weißt du, ich habe so Hoffnung, dass dieser Mensch aus seiner engen Welt, die er sich geschaffen hat, da rauskommt. Nicht, weil ich sowieso ein schwieriges Verhältnis zu Religion habe, sondern weil er einfach diese Religion missbraucht hat, sich ein sehr enges Gerüst für sein Leben zu bauen. Und sie ihm das einmal vor die Füße wirft und er die Chance verstreichen lässt, das zu nutzen. Ja. Das ist schon krass. Das ist so traurig. Spannend ist ja auch wirklich ihre Rolle, die so an seiner Enge auch verzweifelt und die da einfach nur ausbrechen will, und die tatsächlich versucht, ihn mitzureißen. Das ist es ja auch. Sie kämpft wirklich um ihn. Sie kämpft lange um ihn. Sie bleibt lange bei ihm. Und sie haben immer wieder diese Konflikte, die dann hochkochen, und sie versucht, diese Enge von ihm auch zu lösen, weil sie ihn liebt. Und das sagt sie mehrmals. Mehrmals. Sie findet es schrecklich, wie er sich verhält. Sie findet es schrecklich, wie konservativ er ist und wie verbrämt er ist. Aber jedes Mal sagt sie, aber ich liebe dich und ich will dich da auch raushaben. Und es ist so ein bisschen, ganz lange wirkt das wie ein hoffnungsloser Kampf. Hm. Und dann gibt es auch irgendwann den Moment, wo man denkt, okay, sie bricht jetzt ohne ihn aus. Sie hat keine andere Wahl mehr. Ja. Und zieht dann ja kurzfristig bei Daniel ein und ist dann wirklich komplett befreit. Das ist dann ja auch fast so ein hippieskes Utopia, was da entworfen wird, wenn sie alle zusammen feiern. Ja. Aber er kriegt auch so eine kleine Redemption-Arc, ne? Wenn er am Schluss, wenn sie zu dem Gesangswettbewerb fahren, wenn er dann nochmal kommt zu ihr und sie sich nochmal unterhalten, dann er sieht auch ein bisschen anders aus und man sieht, er hat irgendwie, das hat ihn fertig gemacht, was da passiert völlig ist. Völlig fertig. Und es war irgendwie so, ich glaube, es ist irgendwas an ihm kaputt gegangen und das musste kaputt gehen. Mhm. Und das finde ich ein spannender Moment. Und dann haben sie ja tatsächlich wieder so einen ganz zärtlichen Moment zusammen, kurz, wenn sie sich dann unterhalten. Er hat ihr Sachen gepackt und hat ihr noch was dazu gepackt, was sie gar nicht wollte, sondern wusste, du brauchst das doch. Und ich weiß, das ist wichtig. Und hat ihr noch was dazu getan. Und fragt sie dann gar nicht ausführlich, sondern fragt nur, meinst du, wir können? Beendet den Satz gar nicht. Und sie sagt dann, ich weiß es nicht. Ja. Und in dem Moment habe ich den Eindruck, dass sie schon zu weit weg ist von ihm. Aber am Ende des Films, wenn ich das Revue passieren lasse, habe ich die leise Hoffnung, dass es doch nochmal was wird. Weil er wirklich was durchgemacht hat. Ja. Und es war der Punkt, wo ich dachte, oh, diese beiden Charaktere, Conny und Stick, sind beide so eindimensional gezeichnet. Hm. Und es ist ein bisschen zu viel, gibt ihnen ein bisschen mehr Ambivalenz. Und dann gibt es halt diese eine Szene, die kommt. Und ich hätte sie mir ein bisschen früher gewünscht, aber ich bin auch total dankbar, dass sie da ist. Ja, ja. Weil beide hatten davor halt auch eine Szene, wo es zu viel war. Die Szene, in der Conny Daniel im Fluss verprügelt. Mhm. Das war einfach eine Szene, wo ich dachte, jetzt wird er zu sehr zum brutalen Bösewicht. Mhm. Oder zu sehr zum Antagonisten. Nicht so brutaler Böse. Brutal war ja schon vorher. Ja. Aber jetzt wird er zu sehr zur klaren Bedrohung für unseren Protagonisten. Ja. Und Stick im Prinzip quasi gespiegelt dazu auch so eine Szene, wo er zu sehr zur Bedrohung wird, wenn er in der Wohnung von Daniel plötzlich sitzt mit dem Gewehr und verzweifelt sagt, ich habe hier zwei Kugeln drin und ich kann nicht mehr. Und es steht einfach so ein Moment im Raum, wo man denkt, jetzt trachtet er unseren Protagonisten nach dem Leben. Und das waren zwei Szenen, wo ich dachte, jetzt haben sie denen zu viel gegeben. Jetzt sind sie zu sehr im Dunkeln. Und dann war ich doch sehr dankbar, dass es am Schluss dann nochmal diesen Aufbruch gab. Ich finde nicht, dass sie zu sehr im Dunkeln waren. Vor allem aber auch, weil die Szenen gar nicht so dunkel die wurden nicht ausgeschlachtet, die Szenen. Das Potenzial dieser Szenen im Hollywood-Kino, hättest du da viel schlimmere, viel krassere Szenen draus gemacht. Und hier, der sitzt mit den beiden Kugeln im Gewehr da und sagt, ich habe eine für dich und eine für mich. Und dann endet das Ganze sehr schnell damit, dass er einfach nur heulend zusammenbricht und Daniel kommt und ihn in den Arm nimmt. Ja. Das finde ich großartig. Es ist viel besser als das, was, weiß ich nicht, Christopher Nolan draus gemacht hätte. Keine Frage. Also, ich finde, dass die Szenen sozusagen so ablaufen, dass man einfach nicht, er geht den Schritt nicht zu weit, finde ich. Okay. Ich fand, so ein Zentimeter zu weit. Vielleicht auch, weil, also die Zähne hätte wahrscheinlich besser für mich funktioniert, wenn es davor schon ein bisschen mehr Ambivalenz gegeben hätte, wenn sie davor schon die Charaktere aufgebrochen hätten ein bisschen. Okay, ja. Und zwar einfach nur so eine ähnliche Szene, wo sie ein bisschen Zärtlichkeit, so ein bisschen Menschlichkeit erkennen lassen. Wie gesagt, es ist toll, dass er ihnen am Schluss diese Szene gegeben hat. Und das ist schon mehr, als die meisten großen Hollywood-Dramen hinkriegen. Mhm. Das so zu machen, dass man die Figuren als für plausibel hält. Er hätte das davor schon machen können. Ist ein Nitpicking-Argument. Ist nichts, was mir den Film kaputt macht oder so, oder was mir den Film madig machen würde. Ist nur aufgefallen, dass ich bei diesen zwei Figuren dachte, jetzt sind sie ein bisschen zu sehr Antagonisten. Hätte es eine Szene noch gebraucht, eine Szene davor, 5 Minuten früher, 10 Minuten früher, das hätte gereicht. Und keine lange Szene, was Kurzes. Mhm. Einen kurzen Moment der Menschlichkeit für die beiden Hauptantagonisten. Ich finde, dass der Pastor ja durchaus am Anfang so eingeführt wird, dass man erstmal ihn nicht gleich als Antagonisten erkennt. Ne? Ja. Man hat erstmal das Gefühl, oh, da ist jemand begeistert, dass der große Daniel, wie er auch immer heißt, kommt. Der Starkey-Dirigent und jetzt könnte ja richtig was passieren hier im Dorf. Also, ne? Und das ist eine sehr menschliche Sache, finde ich, und eine sehr, sehr spannende Figur von Anfang an. Der macht natürlich dann ziemlich schnell die Kurve zum Antagonisten, ne? Und natürlich ist Conny von Anfang an der Frauenschläger. Conny ist einfach der Bösewicht am Anfang. Conny kriegt auch, genau, also Stick ist definitiv, ist eine ambivalentere Figur als Conny. Ja. Conny ist eigentlich auch so ein bisschen ein Tool, um Gabriella spannend zu machen. Und die ist ja die wirklich spannend, eine spannende Rolle. Wird die spannend. Wow. Und ich liebe ihre Szene, wenn sie singt, die ja ganz zentral ist nach einer Stunde. Und das ist auch sowas, was ich so viel, auf so viele Arten klischeehaft ausschlachten ließe. Mhm. So dieses klassische Hollywood-Momentum Sisters Act, wenn die immer ganz schüchtern war und immer geflüstert hat, plötzlich singt und dann selbst ganz erstaunt nach links und rechts guckt, wie toll ihre Stimme klingt. Aber das macht der Film nicht, sondern er gibt dir einfach nur eine Szene, wo er sie zeigt, wie sie singt. Und es ist eine unfassbar gute Szene. Lass uns dazu hinführen, weil ich finde, also es wird natürlich von Anfang erzählt, dass Gabriella diejenige ist, die eben mit dem Schläger zusammen ist und es nicht schafft, sich aus dieser Beziehung zu trennen. Und das Dorf wird mit zum Mittäter, in dem sie sich nicht einmischen. Aber man versteht auch, dass es schwierig ist, da einzugreifen. Und ich finde, dass die ganze Story, also dieses ganze, deswegen finde ich, dass der Film ganz, ganz massiv auf das Solidaritätsding geht. Was auch Lena später nach anspricht, wenn sie von ihrer schlechten Erfahrung mit einem Typen erzählt, der sie, mit dem sie zusammen war, wo sie herausgefunden hat, dass er verheiratet ist und 2 Kinder hat. Und das ganze Dorf wusste das und ihr 2 Jahre lang nicht erzählt hat, dass das eigentlich gar nicht geht. Und dieses Thema von Solidarität und wann mische ich mich ein und wann mische ich mich nicht ein, das ist ein ganz heikles und schwieriges Thema. Und ich finde, das behandelt der Film wahnsinnig gut. Und Gabriella wird halt geschlagen und irgendwann fängt Daniel an, das sieht man dann halt, diesen Song zu schreiben für Gabriella. Und das war eine ganz tolle menschliche Regung, die Daniel da zeigt. Und weil er ja auch am Anfang so gezeigt wird, cholerisch und schreit seine Musiker an, dass das alles überhaupt nicht geht und so. Und einfach, weil er unzufrieden ist mit dem, was er eigentlich mal wollte und das, was daraus geworden ist aus der Musik, ne? Und er das, was er eigentlich gesucht hat, auch wenn es relativ platt formuliert wird mit ich will jeden bewegen mit Musik. Naja, gut, okay, ja. Ist kein guter Satz. aber das, was dahinter steckt, finde ich richtig und wichtig. Und dass er das dann in den Song für Gabriella steckt. Ja. Ich glaube, man hat tatsächlich auch nicht vergessen, dass er Gabriella den Song auch schreibt, weil sie wirklich gut singen kann. Sie wurde ja auch von einer Sängerin gespielt. Ja, die ist der Musicalstar in Schweden gewesen. Also, oder ist es immer noch, ich weiß es nicht genau, aber die scheint ja sowieso sehr, ja, sehr bekannt gewesen zu sein, vorher schon. Und dann führt es darauf hin und sie machen kein großes Hollywood-Ding draus, dass sie sich bis kurz vorm Auftritt ziert oder dass sie, sondern es gibt eine ganz tolle Szene, wo sie ihm sagt, ich habe diesen Song für dich geschrieben. Und sie sagt, das geht nicht, kann ich nicht machen. Ich habe zu viel Angst, das funktioniert, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Und dann Arne fängt wieder an, den Dicken irgendwie Fetti zu nennen oder was auch immer. Er da irgendwie Speckdingens irgendwas sagt er zu ihm. Und dann rastet der vollkommen aus und sagt, seit 30 Jahren muss ich mir anhören, dass ich fett bin von dir. Und bricht halt weinend zusammen. Und ich finde das so gut hergeleitet, dass Gabriella daraufhin das wirklich macht. Ja. Also es ist wirklich schön, so diese kleine Fokusverschiebung. Ja. Und dann, was du schon gesagt hast, das Solidaritätsprinzip, ja, dass diese Gemeinschaft durch diese kleine Fokusverschiebung und durch diesen Ausbruch, der auch super ist, ja, quasi wieder zusammenfinden, dass die dann auch sagt, okay, ja, nee, ich mach das jetzt. Ja. Und dann, ich flenne den ganzen Song durch. Das ist unglaublich. Wenn die da dieses Lied singt und ich in die Untertitel anmache, um zu verstehen, was sie singt. Und auch ohne Untertitel. Aber es ist unglaublich. Und ich habe jetzt schon wieder Tränen in den Augen. Einfach nur, weil dieser Befreiungsschlag und diese Kraft, die in diesem Song liegt, das ist unglaublich. Das ist so eine starke Szene. Und sie macht es mit so wenigen und einfachen Mitteln. Mhm. Und mit ein paar Blicken, die sie auch, also sie blickt auch tatsächlich, sie hat eine unglaubliche Stärke plötzlich in ihrem Blick, wenn sie das singt. Ja. Und ansonsten passiert da ja nicht viel. Wir sehen einfach diesen Song und wir sehen diesen Song. Wie lange dauert die Szene? Die Szene ist relativ lang, ne? Wir sehen. Ja, aber es sind 2,5 Minuten, wie so ein Song halt ist. Ja, wir sehen diesen Song komplett und es ist unfassbar, eine fantastische Szene und eine bewegende Szene. Ja. Und genau die Szene, die auch zentral stehen muss. Weil die Szene natürlich auch sagt, es geht hier nicht um unseren Protagonisten. Mhm. Es geht auch nicht um seinen Love Interest. Mhm. Das wäre so billig gewesen, wenn sie sein Love Interest gewesen wäre. Das wäre auch wahrscheinlich sowas, was ein Hollywood-Film gemacht hätte. Genau. Es geht hier wirklich um all die Menschen, die in diesem Dorf sind. Und mit all ihren Schwächen und mit all ihren Problemen und Ängsten. Und dass es trotzdem sowas gibt, was irgendwie so ein Stück Hoffnung transportiert und so ein Stück Menschlichkeit. Und ja, hey, wir haben ja Menschen vor uns und diese Menschen sind wichtig und das ist einer von ihnen. Und dieser Mensch wurde vielleicht bis jetzt wahrgenommen als die Frau, die halt nichts sagt und die von ihrem Mann verprügelt wird. Aber wir haben hier einen Menschen vor uns, der auch eine Stimme hat und der was mitzuteilen hat und jetzt schafft sie. Das ist toll. Ja. Also unfassbar gute Szene. Kann ich nur noch mal wiederholen. Schön. Ja, ich glaube auch, wer davon nicht bewegt ist, der ist einfach ein Stück Holz. Ich weiß nicht, wirklich. Das ist so gut hergeleitet und so gut gespielt und man will so dringend, dass diese Frau es schafft, da rauszukommen. Einfach wundervoll. Ja. Und damit hätte der Film quasi auch, also das hätte schon für einen ganzen Film gereicht, da hinzukommen. Die Hollywood-Film hätte das vielleicht wirklich ausgeschlachtet bis zum Höhepunkt, dass sie es dann schafft. Aber nein, es geht dann weiter, wie sich dieser Chor entwickelt, wie die Liebe zum Chor von Daniel sich entwickelt und wie der Chor Daniel ja eigentlich von Anfang an irgendwie so bis auf ein paar Figuren, ne, die diese Antagonisten vorantreiben, irgendwie anhimmelt. Daniel kommt das erste Mal dahin und alle stehen da, als hätten sie den Messias vor sich. Weißt du, es ist so süß. Und Daniel weiß überhaupt nicht, wie er damit umgehen soll, rennt erstmal weg, aber. Es ist so schön, wenn er beim Chor zum ersten Mal zuhört und sie sind ja. Genau, sie himmeln ihn irgendwie an, sind so total dankbar, dass er wenigstens mal drauf hört. Mhm. Und er ist eher so widerwillig, ne? Er muss ja fast geprügelt werden, um dahin zu gehen. Ja, genau. Und hat auch eigentlich keinen Bock drauf. Und dann hört er das. Und sie singen ja nicht besonders gut. Nee. Singen halt wie so ein Chor. Wie ganz so ein klassisch. Wie so ein Dorfchor singt. Und dann hört er das und sagt einfach nur, ey, es ist so geil, wie er reagiert, weil er gibt uns, durch seine Reaktion gibt er uns natürlich auch unsere Reaktion mit. Wir haben zuerst das Gefühl, wir hören ja einfach einen Chor, der halt irgendwie so ein bisschen amateurhaft singt und sich aber bemüht. Und dann hat er diesen, so einen ratlosen Ausdruck in seinem Gesicht und sagt dann, das, was ich gehört habe, was sagt er? Es hatte ganz viel Schönes. Ja, hatte sehr viel Schönes. Aber er sagt es ohne Sarkasmus, ohne jeden Zynismus. Und er meint es total ernst. Ja. Und sein Gesichtsausdruck ist so, als ob er das Schönste gehört hätte, was er seit Jahrzehnten an Musik gehört hat. Ja. Und obwohl wir davor dasselbe gehört haben wie er und obwohl wir nur einen normalen Chor gehört haben, denken wir in dem Moment, okay, ich glaube, ich habe verstanden, was das Besondere ist oder was er auch sucht darin. finde ich einen starken Moment, weil tatsächlich durch seine Reaktion, eigentlich von so einem Musikkritiker, bei dem man sagen würde, würde sagen, oh Gott, ihr müsst alles umstellen. Ja. Sopran, Bass, hierhin. Sehen wir einfach nur dieses ganz schlichte Urteil, ohne irgendwelche Kritik, ohne irgendwelche Analyse. Ja. Das war schön. Ja. Das hat mich bewegt und ich will damit arbeiten, weil es mich bewegt hat. Ja. Das finde ich einen total süßen, naiven, im besten Sinne des Wortes, ja, Zugang zur Musik, weil es einfach, ja, ist, hey, ich höre hier was Besonderes in dem Einfachen und da will ich Teil davon sein. Und genau das ist es ja eben, ne? Er sucht das, was alle bewegt. Und er hat ja im Grunde, seine Karriere war ja im Grunde dann schon, wurde ja immer elitärer. Ne? Und dann ist kein Wunder, dass er in einem einfachen Dorfchor, wo einfach Menschen miteinander Musik machen, das wiederfindet, was er irgendwann mal auf dem Weg verloren hat. Ja. Das finde ich einen ganz tollen, das ist sehr erzählenswert einfach. Ja. Das ist ja auch total spannend, wie er dann versucht, das aufzugreifen und wirklich so mit die Liebe zur Musik so zum Thema macht, ja, von seiner Chorarbeit. Mhm. Also er wird dann ja bereit, den Chor zu leiten. Und eine super witzige Szene, wenn er am Anfang sie versucht, in diesen spirituellen Rahmen zu kriegen, das ja. Musik. Und ich erzähle euch jetzt was von der Musik. Was ist das Wichtigste? Es fängt an mit dem Zuhören, mit dem Hören. Eine Handy klingeln, Kaffee kochen. Ja, kommt ihr mit dem Hund rein und unterbricht ihn ständig. Es ist toll, weil es so schön wie auf so ganz natürlichen menschlichen Widerstand ist. der halt einfach, ich meine, es ist halt kein professioneller Chor. Natürlich treffen die sich dann doch eben, um einfach ein bisschen Zeit miteinander zu verbringen. Und ja, Arne hat wahrscheinlich große Ambitionen. Mhm. Das wird relativ schnell klar, dass dieser Arne immer der ist, der vorbricht und der auch der den professionellsten Chor überhaupt will und ganz klare Vorstellungen hat. Und diese Szene ist total lustig. Sie wird richtig stark dadurch, dass sie dann kontrastiert wird, ja, durch das Hereinbrechen von Tore, der von Arne als Störung des Chors wahrgenommen wird. Mhm. Und zudem, Tore ist der behinderte Neffe von Arne, mhm, eine geistige Behinderung, die nicht näher erläutert wird. Ja. Und er will eigentlich immer mitmachen beim Chor und kommt dann manchmal rein und Arne ist immer total genervt davon. Und jetzt könnte man ja davon ausgehen, dass es wieder so eine Störung, die Daniel auch störend findet, aber ganz im Gegenteil. Mhm. Tore wird Mitglied des Chores, und Daniel sagt, wir müssen ihn drin haben, weil der hat eine tolle Stimme. Ja, und das ist super. Tore ganz zeigt toll, so ein paar Mal, dass er mitsingen will und macht dann halt seine Geräusche und stimmt dann einfach einen Ton an. Und Daniel ist total begeistert und sagt direkt, der ist dabei, der gehört jetzt zu unserem Chor. Und es ist toll, dieser Kontrast, weil davor war das eine lustige Szene, wo wirklich so diese Alltagsstörungen sind. Mhm. Und dann kommt nochmal eine Störung, aber nein, das ist was anderes. Mhm. Das ist keine Störung. Und das ist das, was von Arne und von vielen anderen im Chor vielleicht vorher auch als Störung wahrgenommen wurde. Und in Wirklichkeit ist dieser Tore eine ganz wichtige Ergänzung zu dem Chor. Ja. Ich finde allerdings, dass die Szene schon vorher ein bisschen einen guten Spin bekommt, als Daniel einmal ausrastet und sagt, das geht so nicht, Leute, wir brauchen Konzentration. Man kann das doch nicht so angehen, dass man irgendwie, gehe ich ans Handy, mache ich das. Und dann kommt Lena, beugt sich zu ihm vor und sagt, wir haben von sowas alles keine Ahnung. Kaffeepausen sind auch wichtig. Mhm. und Daniel nimmt das aber auch irgendwie dann an. Ja. Es irgendwie, man sieht die ganze Zeit, dass er so in dem Spannungsfeld ist von diesem Professionellen. Ich will eigentlich alle anschreien, damit wir ordentlich vorangehen, wie er das früher mit seinen Musikern gemacht hat. Aber er weiß, das geht hier nicht. Es funktioniert hier einfach nicht. Und er rastet so ein bisschen aus zwischendurch, aber er versteht auch sofort, wenn sie sagt, Kaffeepausen sind auch wichtig. Ja. Ja, er ist dabei, so seine Rolle zu finden und er braucht da ja auch ganz viel Hilfe von außen. Das ist ja natürlich, natürlich wird er so ein bisschen als Messias eingeführt. Diese Rolle verliert er auch nie ganz, weil er hilft ja auch irgendwie allen mit seiner Chorarbeit. Ja. Aber gleichzeitig wird klar, dass er auch ganz viel, dass sich in seinem Leben ganz viel ändert. Also, wir haben zu Lena noch kein Wort gesagt, aber dank Lena schafft er es. Fahrradfahren. Fahrradfahren, genau. Ich wollte eigentlich ich wollte mit den großen Gefühlen anfangen, aber genau, Lena bringt ihm Fahrradfahren bei. Und Lena bringt ihm bei, vor allem irgendwie zu seinen Gefühlen zu stehen, weil er wird als unglaublich verklemmt und hilflos gezeigt. Mhm. Und diese Lena, die fantastisch gespielt. Ja, wundervoll. Ist so direkt und so laut und schafft es, ihn damit einfach aus seiner Reserve zu locken. Ja. Und so eine ganz alberne Szene, wenn er zu ihr sagt, er macht sie wirklich wütend damit, dass er es nicht schafft, zu seinen Gefühlen zu stehen. Und dann fragt er sie, wie weiß man, ob man einen Menschen nicht mag? Und dann ist sie so voll wütend und sagt so, ey, du hättest die Frage einfach nur anders formulieren müssen. Warum fragst du mich nicht, wie merkt man, ob man einen Menschen mag? Was stimmt nicht mit dir, Alter? Und schafft es damit, ihn aber auch wirklich aus der Reserve zu locken. Ja, ganz tolle Szene. Ich find's großartig. Es ist, manchmal haut mir ein bisschen die Synchro rein, finde ich. Manchmal finde ich in der Synchronisation ahnt man nur, was der ursprüngliche Inszenierungsgedanke war, und es ist ein kleines bisschen nach hinten losgegangen in der Synchronisation, aber es scheint immer durch, und deswegen kann ich es auch verzeihen. Aber es ist ganz toll, wie er sich dann entwickelt und was er dann versucht, wie er das versucht, wirklich sein Leben zu ändern und wirklich das zu suchen und zu finden, was er da eigentlich mal wollte. Ja. Yeah. Mm. Und es ist tatsächlich dann ein Geben und Nehmen. Also die vom Chor, die lieben ihn. Mm. Er liebt die vom Chor auch alle. Ja. Er liebt auch die, mit denen er seine Konflikte hat. Also Sif ist die im Chor, die am stärksten zum einen zum Pfarrer Stick hält, aber es wird so ein bisschen angedeutet, dass sie offensichtlich auch in ihn verliebt ist vielleicht oder so. Ja, also sie guckt so eifersüchtig auf seine Beziehung zu Lena. Es werden aber irgendwie alle so, sie himmeln ihn halt einfach alle an, weißt du? Das sagt ja Gabriella auch irgendwann, ne? Er unterhält sich mal sehr detailliert mit Gabriella darüber, was er will, was sie will, und sie sagt ihm, die lieben dich. Alle lieben dich, ja. Und er schafft es damit, mit diesem Geben und Nehmen halt wirklich so eine Art Utopie aufzubauen in diesem dörflichen Rahmen. Ja. Und die hält dann ja auch tatsächlich das aus, dass der Pfarrer Stick sich irgendwann komplett gegen ihn stellt und sagt, du fliegst jetzt raus aus der Kirche. Ja, weil also das fängt damit an, dass er ja gar nicht mit denen singt am Anfang. Was sehr, sehr schön ist, weil sie wirklich, sie haben, das Dorf hat natürlich überhaupt gar keine Erfahrung damit, wie moderne, oder gar nicht mal so moderne, aber eben Gesangstechnik und erstmal so ein bisschen Körperarbeit und dieses ganze Zeug, was einfach, wovon die noch nie gehört haben. Er macht ja tatsächlich, er macht ja keine absurden Sachen, ne? Er macht Sachen, die man in jeder Schauspielschule, in jeder Chorschule überall findet. Es ist nicht so, also es wird von ganz vielen als progressiv und merkwürdig wahrgenommen, aber es ist es ja nicht. Eigentlich nicht. Nee. Jeder, der irgendwas mal gemacht hat, was so körperlich ist, selbst beim Sport, weiß, dass es sowas gibt. Es ist Warmmachen. Und so ein bisschen spiritueller Überbau, aber nicht groß, sondern total im Rahmen. Ja, und das ist süß, weil alle dann irgendwie liegen alle auf dem Boden und fangen erstmal an zu kichern, weil sie das erste Mal irgendwie übereinander irgendwo liegen und nichts damit anfangen können. Und er versucht das irgendwie anzuleiten. Das ist eine sehr süße Szene. Gruppenbildende Maßnahmen. Ja, genau. Man sieht auch so ein bisschen seine Verzweiflung bei diesen Tätigkeiten, wo er halt doch kollidiert mit diesen einfachen Dorfleuten, die sowas witzig und albern finden. Und daraufhin ist halt irgendwie das, wer ist Sif, dem Pastor sagt, wir singen nicht. Und er dann langsam nach und nach das Gefühl hat, dass Daniel das ganze Dorf umkrempelt. Und mit Methoden, mit denen er nichts anfangen kann, die irgendwie völlig neu sind für ihn und die irgendwie sein Leben in Gefahr bringen, mehr oder weniger. Ja. Also auch gut hergeleitet, finde ich. Dass er sozusagen sagt, der Star-Dirigent kommt, finde ich toll, zu, ach du Scheiße. Ja. Das finde ich gut hergeleitet. Naja, es gibt ja so diesen einen Punkt, dass er ihn rauswirft. Ne? Das ist sowas, was so einen ganz krassen Cut macht. Ja. Und dann genau, dass dieses Sif ganz stark auf den Pfarrer einwirkt. Mhm. Und dann glaube ich, ist es natürlich auch tatsächlich, dass er merkt, dass seine Frau, dass Inga sich verändert durch diese Co-Arbeit, dass sie lebendiger wird und dass sie ihm widerspricht. Mhm. Also das ist, glaube ich, auch ganz stark, dass seine heile Welt, die er sich sehr gut zurechtgelegt hat, die vor allem davon gelebt hat, dass seine Frau still ist, dass alle ihn anhimmeln, ihm zuhören, dass die auf einmal aufgebrochen wird. Ja. Ja, aber auch eine Botschaft des Films zu sagen, wenn du Leidenschaft für etwas entwickelst und wenn du diese Leidenschaft anderen vermittelst und förderst und die Leidenschaft aus anderen rausholst, dann hast du jetzt im Falle eben von Inga, dass sie merkt, ich habe hier was, ich will mehr als das, was ich bis jetzt hatte. Das ist so ein überhaupt das Leben einmal zu öffnen und zu sagen, was gibt es alles, was kann ich hier alles? Und nicht zurückzufallen in diese alten Muster, die man eigentlich schon seit Jahren nicht leiden kann. Ja. Und das ist ein ganz toller Teil des Films, ist dieser Mittelteil, wenn sich diese Verbindung aufbaut zwischen Daniel und dem Chor. Also wir haben die Chorproben, die gezeigt werden. Wir haben mehrere Feierszenen. Und in denen schon die, was ich am Anfang gesagt habe, dieses Kameraprinzip ist, dass die Kamera sehr dicht drin ist. Wir tanzen mit den Menschen, wir sind direkt zwischen ihnen. Es wird immer mal wieder so ergänzt durch kleine Nebenhandlungen, wo eben die Leute aus dem Chor gezeigt werden. Also Gabriella mit ihrem Mann und Inga mit Stick. Und das kulminiert dann so ein bisschen auch in dieser fantastischen Szene, wenn Gabriella singt. Das ist so quasi der Höhepunkt von diesem Zusammenwachsen. Und dann gibt es diese zwei Dinge, die quasi die Geschichte vorantreiben. Und zwar zum einen, dass Arne den Chor für den Gesangswettbewerb in Österreich anmeldet. Und das zweite, dass der Pfarrer den Kirchenvorstand nutzt, um Daniel rauszuwerfen aus fadenscheinigen Gründen. Und der Chor aber sich direkt entschließt, in Daniels Wohnung einfach weiterzumachen. Ja. Und sie brauchen die Kirche einfach gar nicht mehr. Sie sind dann halt bei ihm in der Wohnung. Aber das sind so zwei Dinge, die Story dann tatsächlich vorantreiben. Ja. Davor hatten wir vor allem so eine Art Zusammenwachsen. Wir lernen die Menschen kennen. Wir lernen sie darüber kennen, wie sie miteinander interagieren und wie sie zueinander finden. Und dann haben wir jetzt passiert Geschichte, jetzt wird was vorangetrieben. Ja. Ich find den Gedanken übrigens ganz toll, diesen Typen zu zeigen, Daniel, wie er selbst von der Karriere korrumpiert, seine Musik nicht mehr so dort findet, wo er sie eigentlich mal haben wollte. Dann durch den Schlaganfall zurückgeworfen wird und da in dieses Dorf zurückkehrt und dann das Ganze wieder von vorne losgeht, der Weg über die Leidenschaft zu: jetzt will man aber auch einen Wettbewerb gewinnen. Und er find's voll doof. Und er find's sowas von doof, weil er natürlich weiß, wo es hinführt. Er will nicht dort wieder zurück, wo er eigentlich mal, wo er ja den Schlaganfall und dann das ganze Leben ihm ruiniert hat. Sondern er will eigentlich im Einfachen bleiben. Aber natürlich, es ist total menschlich. Ja. Ja, absolut. Dass dann dieser Typ kommt und sagt, ich habe uns angemeldet für einen Wettbewerb, jetzt geht's richtig. Und dieser Arne, der immer zu viel will und immer so ein Stück zu sehr nach vorne prescht und andere Leute vor den Kopf stößt, ohne es zu bemerken. Ja, aber es ist schön, weil das eben diese Menschlichkeit, die Natur des Menschen einfach einmal zeigt und sagt, naja, so ist das halt. Ja. Finde ich sehr schön. Und dann machen die das halt irgendwie, proben für den, haben denn auch dieses Konzert, wo Gabriella singt, das ist vorher. Das ist davor. Genau. Und dann gibt es diesen einen Moment, wo der eine von der Euphorie getrieben der anderen älteren Frau seine Liebe gesteht. Was für eine tolle Szene, so banal und simpel. Und ganz simpel. Er stammelt ein bisschen vor sich hin, sagt ihr, dass er sie eigentlich schon seit 60 Jahren liebt. und sie sagt nichts weiter und steht auf und geht. Ja. Und es wird nicht weiter behandelt. Nee, es ist aber so süß. Aber irgendwann später, wenn sie bei Daniel einreiten alle, sehen wir, wie er sie küsst und wie sie offensichtlich dann doch irgendwie zueinander gefunden haben. Das ist ein ganz süßes, kleines Nebending. Ja, das ist so eine Utopie irgendwie in diesem Rahmen, wo sich alle selbst befreien können und alle irgendwie aus ihren alten Rollen ausbrechen. Ja, das schafft die Musik. Boah, das schafft die Musik. Musik. Wir lieben Musik. Der Film liebt Musik. Der Film ist eine Liebeserklärung an die Musik. Oh mein Gott. Wollen wir zu den Top 3 kommen? Jingle. Unsere Liste. Tadada, die Top 3 Filme mit Liebeserklärungen an die Musik. Habe ich das so richtig? Oh Gott, meine Liste ist voll ungeordnet und voller Honorable Mentions und ich habe das Gefühl, ich habe trotzdem ganz viel vergessen. Lass mich mal einmal gucken, dass ich meine Top 3 hinkriege. Ja, ich muss das auch noch mal kurz sortieren. Oh. Also, um gleich eins bei den Honorable Mention rauszuhauen, was wahrscheinlich eigentlich auf Platz 1 gehört. Und wir haben einfach in Hülle und Fülle drüber geredet. I'm Not There. Ja. Ein Film, der Musik. Es ist einfach. Bob Dylans perfekt. Wahnsinn. Erzählt. Toller in Film. In kleinen Episoden. Und Johannes hat ihn schon in der Top-Liste. Wir haben eine ganze Sendung drüber gemacht. Hört euch die Sendung an, in der wir über I'm Not There reden. Es geht um die Musik Bob Dylans, um die verschiedenen Facetten Bob Dylans. Toller Film. Wäre wahrscheinlich mein Platz 1, ist jetzt einfach bei den Honorable Mentions, ja, weil wir schon so viel drüber geredet haben. Okay. Ich habe Honorable Mentions und zwar School of Rock. Der tatsächlich ganz geil ist. Der ist wirklich gut. Ich mag den auch. Ich bin total begeistert in diesem Film. Man erwartet nichts, ja, aber er ist großartig. Und Jack Black ist einfach eine coole Sau. Ja. Und ein super Film. Ich finde ihn auch sauwitzig. Ganz ja, toll, ganz toll. Das ist eine Honorable Mention. Was es nicht in die Liste geschafft hat, ist Whiplash. Ah, aber das ist keine Liebeserklärung an die Musik, weil Musik ja echt nicht gut wegkommt bei dem Film. Ja, aber irgendwie doch. Irgendwie doch. Ich weiß, es ist nur schmerzhaft eigentlich, den Film zu gucken. Aber er ist trotzdem irgendwie eine Liebeserklärung an die Musik, obwohl es wirklich Aua ist die ganze Zeit. Oh, darüber können wir diskutieren. Ja, ich finde Whiplash, müssen wir diesen Film gucken. Whiplash ist ein Sportfilm. Ja, das stimmt. Wenn er da sitzt bei diesen Proben und dann ja, einen richtigen Rhythmus schlagen soll. Und es hat nichts mehr mit Liebe zur Musik zu tun, sondern einfach nur mit Mathematik trifft den richtigen Ton. Wenn nicht, ja, kriegst du deine Finger abgehackt. Ja. Aber super Film. Ja. Deswegen auch in den Honorable Mentions, weil ja nicht 100% Liebeserklärung ist, vor allem keine romantische. Ja. Ich habe noch in den Honorable Mentions das Piano. Ah, ja, ja, ja, ja, ja. Klavier lernen und über Musik, romantische Beziehung und Oscar prämiert. Total sehenswert. Ja. Und meine letzte Honorable Mention, und ich glaube, wie gesagt, ich habe ganz viel vergessen, ist Anvil, die Geschichte einer Freundschaft. Ein Film, ein Dokumentarfilm über die Metalband Anvil, die irgendwann mal als die großen Ikonen des Genres galten und seitdem aber irgendwie nur noch so ganz kleine Konzerte machen, halt irgendwie so ein bisschen in den 80ern hängen geblieben sind. Okay. Und die werden begleitet auf Tour, wo sie dann in Osteuropa vor 10 Leuten spielen und sich drüber ärgern, dass sie kein Publikum mehr anziehen und ständig Ärger haben mit dem Booking und ständig Ärger haben mit dem Management und so weiter, aber trotzdem das durchziehen, weil sie einfach für diese Metal-Musik brennen. So ein bisschen eine Tragikomödie. Okay. Getarnt als Dokumentarfilm. Also es ist ein wirklicher Dokumentarfilm. Okay. Die Band gibt es wirklich, die Leute gibt es wirklich und die kämpfen auch wirklich und die schaffen es einfach, haben es nie geschafft, richtig den Durchbruch zu machen wie andere Metal-Bands. Hm. Aber sie sind so sympathisch und sie kämpfen, sie machen es einfach weiter, weil sie die Musik so lieben. Schön, okay. Ja. Das war jetzt eine Honorable Mention. Honorable Mention. Okay. Dann du musst aber anfangen jetzt. Ich muss anfangen. Tatsächlich habe ich nur Filme aus dem letzten Jahrzehnt, wenn ich das richtig sehe, nur aktuelle Filme. Mein Platz 3, ganz junger Film, Yesterday aus dem Jahr 2019. Ich wusste, dass du ihn in der Liste hast. Ich wusste es. Ich habe ihn nicht in die Liste genommen, weil ich ihn nicht gesehen habe. Aber ich weiß, dass ich ihn unbedingt gucken muss und dass ich ihn lieben werde. Es ist von dem Regisseur von 4 Hochzeiten ein Todesfall. Manche Kritiker, was ich überhaupt nicht verstehen kann, haben gesagt, er ist zu viel romantische Komödie. Okay. Ich finde, er schafft es total gut, das Großartige an der Beatles-Musik auf die Leinwand zu bringen. Es geht ja um einen Musiker, der in einer Paralleldimension wach wird, wo die Beatles nie existiert haben. Mhm. Aber er kennt all die Beatles-Songs, schreibt die alle wieder auf aus seinem Gedächtnis, teilweise ein bisschen falsch von Melodie und von Text und Arrangement und wird damit zum großen Weltstar. Und es ist so ein schöner Film, voll mit tollen Beatles-Songs. Er hat 2 Beatles-Cover, die, Achtung, besser sind als die Originalen. Nein. Ja. Okay, du musst mir diesen Film aufgeben, damit wir darüber diskutieren können. Okay, ich merke mir das mal. Wunderbarer Film. Okay, cool. Mein Platz 3, ich habe ihn nur aus lange entfernter Erinnerung. Ich habe ihn in meiner Kindheit gesehen und weiß nicht mehr genau, wie der Anteil an Liebeserklärung an Musik eigentlich ist. Aber für mich hatte das immer noch Amadeus. Ja. Also, ja, das fand ich sehr eindrucksvoll, wie dieser Schauspieler es geschafft hat, Amadeus Mozart einfach so krass. Als Punk. Ja. Als kindischer, verspielter Punk. Wahnsinn. Ja. Ganz, ganz toller Film. Schön. Großes Epos. Ja. Super. Und die Tragik wie heißt er? Salieri. Genau. Ja. Ah, oh, Wahnsinn. Ja. Ja. Boah, aber der Film wurde ganz viel kritisiert dafür, dass die Beziehung von Salieri zu Mozart komplett falsch dargestellt wird, ne? Ja, die ist ja auch gar nicht so ausführlich gewesen. Also es gab, oder? Ja. Also soweit ich das weiß, gab's das fast gar nicht so. Salieri stand nie so groß im Schatten von Mozart, sondern war einfach ein gefeierter Star. Und das ich glaube nicht, dass der Probleme damit hatte, dass es nebenbei noch das Wunderkind Mozart gab. Naja. Okay, dein Platz 2. Mein Platz 2 ist eine Liebeserklärung an die experimentelle Musik. Und zwar Frank aus dem Jahr 2014. Eine britische bzw. irische Komödie, in der Michael Fassbender den Sänger einer experimentellen Rockband spielt, der die ganze Zeit mit einer riesigen Maske auf dem Kopf rumläuft. Niemand weiß, wie sein Gesicht aussieht. Er will die Maske auch nicht ausziehen. Aber er hat eine große Vision. Er will perfekte experimentelle Musik machen und lädt dazu, fährt dann mit seiner Band raus aufs Land. Das Ganze wird erzählt aus der Sicht des neuen Mitmusikers. Der wird von Domhnall Gleeson gespielt, den man aus Harry Potter kennt, glaube ich, vor allem. Okay. Der einer von den Weasleys ist in Harry Potter. Okay. Und die sind dann auf dem Land und versuchen halt experimentelle Musik zu machen, aber machen im Prinzip gar nichts, weil sie die ganze Zeit rumexperimentieren mit Instrumenten und sich streiten. Und dann haben sie dieses exzentrische Bandmitglied, diesen exzentrischen Frontmann, der die ganze Zeit in dieser Maske auf dem Kopf rumphilosophiert und stümpern dann teilweise was zusammen. Und es ist so ein liebenswerter Film. Also es geht um experimentelle Musik, aber es ist kein experimenteller Film, sondern es ist einfach eine wunderschöne Tragikomödie über die Probleme, die überambitionierte Musiker haben. Die dann trotzdem irgendwie sowas machen wie total faszinierende Kunst, gerade wegen ihrer merkwürdigen Art. Okay. Ist nicht der Satz, den du am Eingangs gesagt hast, perfekte experimentelle Musik, ist das nicht ein Oxymoron? Naja, ist es. Es ist genau. Sie machen unperfekte Musik im besten Sinne des Wortes. Okay, cool. Schön. Mein Platz 2 wäre dann, ich weiß, den finden ganz viele ganz furchtbar kitschig und ich würde ihn vielleicht auch ganz furchtbar kitschig finden, wenn ich ihn heute gucke. Ich zehre auch aus Erinnerung, und zwar August Rush, im Deutschen Klang des Herzens. Der Klang des Herzens, ein ganz furchtbar schlechter Titel. Habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Es geht um ein Kind, das in einem Heim groß wird und irgendwie immer den Flitz hatte, dass er seine Eltern wiederfindet über die Musik. Nee. Und spielt Gitarre auf sehr andere Weise also er hat so Percussion-Gitarrenspiel und unglaublich tolle Musik da drin und er findet tatsächlich seinen Vater wieder durch diese Musik. Und es ist sehr kitschig, aber es ist wahnsinnig toll. Es klingt so kitschig. Es klingt unglaublich kitschig, ich gebe es zu. Aber es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Film. Ich muss ihn einfach nochmal sehen. Er hat so ein paar, ich weiß nicht, ist sogar Robin Williams dabei? Ich weiß es nicht genau. Klang des Herzens. Der Klang des Herzens. Klang des Herzens 2007. Und das Kind, was das spielt, ist auch Robin Williams ist dabei, Tatsache. Ja, und er hat so irgendwie dieses die landen dann irgendwie im Untergrund, weil der Junge aus dem Heim entwischt und da irgendwie sich einfach auf die Suche begibt mit seiner Gitarre. Und dann Robin Williams ist, glaube ich, sogar ein Bösewicht, der ihm die Gitarre irgendwie wegnimmt. Also so ein bisschen. Okay. Kinderfilm. Klingt auf jeden Fall interessant. Allein. Ich weiß nicht, also, aber es ist wirklich August toll. August Rush. Okay. Mein Platz 1 ist auch ein ganz junger Film. Wahrscheinlich hast du nicht davon gehört. Ich glaube, den gibt's auf Netflix zu sehen. Patty Cakes, Queen of Rap, hat mich total bewegt. Es geht um eine etwas fülligere 19-Jährige, die versucht, sich im Rap einen Namen zu machen und die verflucht gut rappen kann, aber die als weiße, übergewichtige Frau ziemlich Probleme hat, in dieser Szene akzeptiert zu werden. Mhm. Sie kommt auch aus dem White-Trash-Milieu, aber es ist kein 8 Mile mit weiblicher Besetzung, sondern es ist wirklich ein eigenständiger Film. Okay. Und er erzählt ganz toll, wie sie sich dann so eine Art Band zusammenstellt, wo sie noch so einen Black-Metal-Gitarristen dann mit reinnimmt. Okay. Und sie machen dann so eine ganz schräge Crossover-Musik und parallel wird ihre Beziehung zu ihrer Mutter erzählt und die früher auch Sängerin war und dann deswegen das aber kritisch sieht, was ihre Tochter da macht. Und die Musik wird dann schließlich letztendlich in einer unfassbar schönen pathetischen Szene zum Kit von den beiden, der sie wieder zusammenführt. Ganz toller, ganz bewegender Film mit einer großartigen Hauptdarstellerin, Danielle McDonald, die ich davor auch nicht kannte. Wirklich bewegend, und ich bin nicht der große Hip-Hop- und Rap-Fan. Und umso krasser, dass der Film schafft, mir so ein bisschen mitzugeben, wie diese Musik auch emotional sein kann, wie dieses Genre auch Kraft geben kann und beim Überleben helfen kann. Ja, das wird dem Genre ja sowieso ganz viel nachgesagt von Leuten, die das mögen. Ich krieg das immer nicht so richtig hin, das zu sehen, aber mein Platz 1 habe ich schon mal in der Liste gehabt in irgendeiner A Star is Born. Mit die Version mit Lady Gaga. Ah, die ich nicht gesehen habe. Die du immer noch nicht gesehen hast. Die ich aber sehen muss. Die ich weiß. Unbedingt sehen muss. Plor. Das war ein Test, ob du sie inzwischen gesehen hast. Aber ist das nicht auch so ein Aufsteiger-Absteiger-Film? Oder, also Liebe zur Musik spielt da auch eine wesentliche Rolle? Wesentliche okay. Rolle. Also das ist der große Aufhänger für Lady Gaga, also die Figur von Lady Gaga. Und von ihm natürlich auch, aber ich bin da mehr bei ihr dran. Weil sie auch Musik schreibt und das aber sich nicht traut so richtig. Und das ist auch so ein bisschen eine Verarbeitung von Lady Gagas Werdegang. Die hat ja vorher geschrieben für andere und sich nicht getraut, selbst das zu performen. Und dann hat sie sich irgendwann mal durchgerungen. Krass, wenn man sie sieht, kann man so ein Star. Ja, wenn man sie sieht, kann man sich das überhaupt nicht vorstellen, dass sie Lampenfieber haben könnte, weil sie so eine krasse Bühnenpräsenz ist. Ja, Wahnsinn, ne? Und so eine krass extrovertierte Figur auch. Also diese Kunstfigur Lady Gaga ist einfach so extrovertiert und so expressiv. Aber so. In dem Sinne kann man sich dann vorstellen, dass das vielleicht diese Expressivität brauchte, um das zu überwinden, was sie an Hemmschwelle hatte. Weiß ich nicht genau, aber vielleicht liegt es damit irgendwie daran. Und sie ist ja auch eine radikale Kunstfigur, ne? Also die Lady Gaga, ich habe ihren Werdegang nicht so verfolgt, aber ich weiß, dass sie eigentlich immer die war mit den schrillsten Kostümen, mit den merkwürdigsten Verhaltensweisen, halt auch, wo man gemerkt hat, da ist auch viel Rolle, die da auftritt. Ich meine, sie heißt Lady Gaga, sie. Keine Ahnung, wie sie wirklich heißt. Weiß man was? Weiß man's? Man weiß, okay. Aber ich hab's nicht im Kopf. Ja, das war mein Platz 1. Okay, cool. Unbedingt gucken. Ja, ich muss den gucken, ich weiß es. Ich weiß es. Er steht auf der Liste. Er ist bei Netflix mit einem Plus markiert. Sehr gut. Und wir wissen, wenn du bei Netflix was mit einem Plus dann markierst, guckst du das. Shit. Das ist ja eigentlich so eine eigene Kategorie Top 3 Filme, die ich bei irgendeinem Streaming-Service für später ansehen markiert habe. Leider kann man nicht festlegen, ob die jetzt gut sind oder nicht, weil man sie ja nicht gesehen hat. Aber man kann sie ordnen nach der Intensität, mit der ich ihn sehen sollte. Oder nach der Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn nie sehen werde. Okay, wir brauchen eine Liste von Filmen, die man gesehen haben muss, die man nicht gesehen hat, von denen man glaubt, wie hoch ist der soziale Druck, diesen Film zu sehen? Ja, das ist auch gut. Auf jeden Fall. Okay, das machen wir mal. So, wie kommen wir jetzt in unseren Film zurück? Also ich stehe jetzt an dem Punkt, sie sind für den Gesangswettbewerb angemeldet. Und sie proben in Daniels Haus. Und gleichzeitig feiern sie da wirklich ausgelassen ihre neue Freiheit. Also zum Beispiel Gabriella kommt dann halt auch zu ihm, hat ihre beiden Kinder dabei und sagt, meine Beziehung zu Conny ist zu Ende. Ja. Nachdem sie ja letztes Mal verprügelt wurde. Und das ist auch eine ganz tolle Szene, wie Conny dann kommt, um sie zu holen. Alter, und sich Wahnsinn. Alle davor stellen und sagen, und es ist so stark, weil es passiert nichts, es ist kein Ausbruch. Also ich meine, Conny fährt da mit seinem LKW das Auto von Daniel zu Bruch, aber dieser Moment, wo er einfach merkt, ich stehe hier einer Übermacht entgegen und von denen wird keiner weichen, super, ganz großartige toll. Szene. Ja. Und es ist keine Szene wie bei Club der Toten Dichter, einer steht auf und alle anderen stellen sich dann auf und schreibt durch, sondern es sind einfach, die stehen einfach nur da. Und er merkt, okay, da ist was vorbei. Ganz ruhige Szene, es muss auch keiner was sagen oder drohen oder so. Sie müssen nur da stehen. Ja. Man sieht diese Verbundenheit und das reicht. Das ist genug Gegenwehr für ihn. Ja. Und es ist schön, dass er nochmal das Auto von Daniel einfach nochmal ein paar Mal rammt mit seinem Truck oder was er da hat. Und dann, ja. Aber ist danach nicht nochmal was? Er kommt doch ins Gefängnis. Warum kommt er denn dann am Ende ins Gefängnis? Weil er Daniel verprügelt im Fluss. Ach ja, stimmt, er verprügelt ja da dann den. Wir haben dann diese beiden Szenen. Einmal, wo Stick nachts in seiner Wohnung sitzt mit dem Gewehr. Mhm. Und dann direkt darauf, am nächsten Tag, glaube ich, Daniel badet im Fluss. Der LKW hält an der Straße. Ja. Und du denkst schon so, oh shit. Und dann steigt halt Conny aus und verprügelt ihn wirklich ordentlich und lässt ihn auch im Fluss liegen. Man könnte in dem Moment echt denken, dass er da in dem Fluss stirbt. Weil es wirklich ausgehalten wird. Er liegt da einfach und es ist nicht zu sehen, was wie die Lösung sein soll. Und dann zerren sie ihn halt, die Frauen zerren ihn dann halt da raus und kümmern sich. Und dann geht es, glaube ich, direkt über in die nächste Szene, wo er dann die Beichte hält. Ich komme ja eigentlich aus diesem Dorf. Meinen Namen haben wir uns sofort geändert, nachdem wir weggezogen sind. Und klar, dass ihr nicht wisst, wer ich bin, aber ich bin der da aus unser aller Kindheit quasi. Ja. Und dann geht's schon rasant in Richtung Wettbewerb, oder? Genau, und dann fahren sie nach Zürich? Nee, Österreich war es, ne? Es war Österreich, glaube ich. Und ja, genau, dann fahren sie dahin. Es gibt diesen wirklich schönen Redemption-Moment von Stick, als er seiner Frau, als er Inga nochmal die Sachen bringt. Ja, genau. Und man erlebt auch irgendwie einen anderen Stick in diesem Moment. Ja. Der wirklich geschlagen ist und der wirklich gebrochen ist. Ja. Nach Innsbruck fahren sie. Ach, okay. Und dann fahren sie los und voller Euphorie alle. Wo es mir dann wirklich leid tut, ist, dass ich dann sehe einfach, was ich eigentlich schon ahnen kann, was ich aber inzwischen wieder vergessen habe, dass Daniel ja eigentlich gesagt hat, um Gottes Willen, das können wir nicht machen. Ich wollte da weg. Mhm. Und jetzt kommt er da hin mit dem Chor und alle stürzen sich auf ihn. Und das tut mir schon so weh. Weil die ganzen Frauen drumherum und er sich da irgendwie sofort wieder auf Italienisch mit allen irgendwie Everyone's Darling unterhält und da seinen alten Agenten oder was das war, wer das ist, da begrüßt und sich auch tatsächlich freut, aber ich will ihn dort nicht haben. Ich denke jetzt schon, um Gottes Willen, endet doch nicht gut, bitte nicht. Und er hustet auch schon wieder ganz lange schon während des Films wieder auf eine ungute Art und Weise und man weiß schon, das endet nicht gut. Weiß ich nicht unbedingt. Wir müssen gleich zum Ende kommen. Ja, genau. Ich bin gespannt, was du sagst, weil. Also ich habe diesen Konflikt auch wahrgenommen, aber tatsächlich als nicht so starken Konflikt. Ich finde es dann auch toll, dass er dann erstmal da ausbricht und einfach mit dem Fahrrad wild rumfährt. Ja. Und sich wirklich total verausgabt. Das ist eine super Szene. Super. Und dann kommen wir zum Finale. Also kurz vorher sind Lena und er nochmal in einem Gespräch, wo er dann sagt, wenn man weiß, dass man jemanden mag, woher weiß man, dass jemanden liebt? Und ihr gesteht, was ja eigentlich beide schon längst wissen. Das ist so ein geilen aufgeschobenes Geständnis. Ja. Ich meine, sie haben die ganze Zeit eine Romanze. Ja, genau. Und dann haben sie halt auch Sex und so, ne? Und er hustet aber auch schon vor sich hin wieder und man wird gut darauf vorbereitet, dass er dann irgendwann einfach, dass sein Körper nicht mehr mitmacht. Und dann ist halt der Moment, wo der Chor auf die Bühne soll zum Wettbewerb, ne? Und Daniel ist nicht da. Und Daniel fährt noch mit dem Fahrrad in der Gegend rum, eilt sich dann schon noch zu kommen, aber auf der Treppe zum Auftrittsort verliert er immer mehr die Kraft, kriegt Nasenbluten, landet auf dem Klo irgendwo und versucht sich dann noch zu Kraft zu sammeln. Und über die Lautsprecher des Klos, wo man dann die Geschehnisse auf der Bühne mitbekommt, kriegt er dann halt mit, was da passiert, während er eigentlich da sein müsste und der Chor singen müsste. Und der Chor wird halt gedrängelt, wir müsst anfangen, wir können nicht mehr warten, es muss losgehen. Und was ich schön finde, ist das Tore ausgerechnet, der eben mit der geistigen Behinderung, dass der einfach durch den Druck, der da auch herrscht, den er schwer aushalten kann, anfängt, einen Ton anzustimmen, was sie auch früher schon gemacht haben, was sie in den Proben schon gemacht haben. Und dann fängt er einfach an und die anderen steigen da irgendwie mit ein und dann tönt das ganze Haus irgendwann und das nimmt mich da schon kriegt der Film mich volle Kanne und dann kriegt das auch noch Daniel über die Lautsprecher zu hören und bricht da einfach zusammen und hat am Ende seinen Ton, der ihm sagt, dass er das gefunden hat und erreicht hat, was er eigentlich, wo er eigentlich mal losgelaufen ist in Richtung Kunst. Das ist für mich das perfekte Ende. Und für dich nicht. Warum? Alles. Also ich fand es zum einen eine total überflüssige, aufgestülpte Tragik, die für mich in dem Moment emotional überhaupt nicht funktioniert hat. Es war für mich einfach, ich sehe, was der Film damit machen will, aber er macht es einfach zu viel, meiner Meinung nach. Und zwar wirklich so, dass er mich emotional komplett verliert in diesem Moment. Er hat es die ganze Zeit über eigentlich geschafft, das in dem Kleinen, so im Kleinen zu erzählen, das, was Daniel sucht, das, was sie erreichen wollen. Und dann wird er auf einmal groß. Zum einen, indem es einfach um den Tod geht. Daniel stirbt. Das ist eine, dass er diese Tragik draufdrückt. Aber auch zum anderen diese total krasse, unpassende spirituelle Erhöhung. Das ist ja kein realistisches Bild, was da gezeichnet wird, dass die im Publikum plötzlich auch aufstehen und diesen Ton mitgehen. Das habe ich absichtlich weggelassen in der Beschreibung. Er zieht den ganzen Film auf so eine merkwürdige spirituelle Ebene, wo dieser Ton, diese Tonalität, die Musik zu dem wird, was alle verbindet. Was quasi, er macht einmal hier Totalitarismus mit Musik. Und das ist so, für mich hat sich das Ende angefühlt wie so ein kleiner Kobold, der anfängt an deiner Haut zu kratzen und zu sagen, jetzt krieg ich schon eine Gänsehaut. Und dann klopft er auf dein Herz und sagt, los, sei bewegt. Es hat einfach nicht funktioniert. Das war einfach viel zu groß und wirklich unpassend, auch gerade im Verhältnis zu dem ruhigen und angenehmen Ton, den er davor hatte. Der Film hat es nie zu groß gemacht, war es immer subtil. Zum Beispiel, wenn Gabriella nach ihrem Gesang von ihrem Mann verprügelt wird, wird die Gewaltszene einfach ausgelassen. Fantastisch. Ja. Und wenn am Anfang erzählt wird, wie Daniel überfordert ist mit diesem ganzen Business, das wird so kurz in Zeitraffer abgehakt, aber dann wird vor allem gezeigt, wie er halt einfach rausfährt und wie er da ist und wie er sich dazu zurückzieht. Und in seiner Schlussszene wirft dieser Film diese Zurückhaltung komplett über Bord und schmeißt mir so ein wirklich kitschiges, spirituelles Hollywood-Ende entgegen. Ich habe es nicht verstanden, warum er glaubt, das nötig zu haben. Ich finde, er hat es einfach nicht nötig. Er hätte den Film ruhig ein bisschen lakonischer ausgehen lassen können. Er hätte weder Daniel töten müssen, noch hätte er diesen überhöhten, pathetischen Chormoment machen müssen. Es wäre einfach kleiner gegangen und es hätte bei mir ein besseres Gefühl hinterlassen. Wie gesagt, der Film war davor stark genug, dass mir das Ende den Film nicht kaputt macht. Ich finde das immer schwierig zu sagen, das Ende verdirbt mir den ganzen Film. Das macht es nicht. Ich sehe es fast als Fremdkörper an im Film, das draufgestückt wurde, um Emotionen zu erzeugen, die er davor viel besser erzeugt hat. Aber es ist schon sehr folgerichtig, oder? Naja, ich meine, es ist natürlich eine romantische Verklärung, ne? Du hast etwas gesucht dein Leben lang und im Tod kriegst du das dann noch serviert. Das ist eine typische, pathetische, romantisierte Vorstellung. Aber ich find's gut und es hat mich volle Kanne erwischt und ich habe 10 Minuten lang geflennt. Ach, krass. Ja, aber wirklich 10 Minuten lang geflennt. Also ich habe dann alles nochmal rausgeholt, was Corona mir angetan hat und so künstlerisch. Ich weiß nicht, du bist Künstler, du bist Schriftsteller, du weißt, was, also mir bedeutet das wahnsinnig viel. Ich weiß nicht, wie das den Film Menschen sehen, die mit Kunst an sich nicht so viel am Hut haben, aber der künstlerische Prozess und das, was man will und dieses Drängen nach dieses Wollen, nach Ausdrucksmittel und nach Menschen erreichen. Das geht mir immer so durch und durch, irgendwie den ganzen Körper irgendwie. Also diese romantische Verklärung von Kunst hat der Film ja die ganze Zeit. Ja, naja, klar. Aber er schafft es das in, ich finde, da ist einfach weniger mehr. er schafft das in anderen Szenen, wo er nicht so viel macht, schafft er das deutlich stärker rüberzubringen. Zum Beispiel Gabrielas Auftritt, wenn sie singt. Ja. Oder auch wenn Tore im Chor anfängt und sie begeistert sind. Daniel vor allem begeistert ist von seiner Stimme und wir sehen, wie Tore Mitglied des Chores wird. Und hier, das Problem ist, genau, das ist alles so geerdet. Das ist so ganz klar. Mhm. Kunst ist was Besonderes. Kunst kann ganz viel bewirken. Wir zeigen das. Und hier wird es aber fast so transzendentalisiert. Ja, das als stimmt. Plötzlich so eine Metaphysik aufgemacht wird. Ja, sowas, was Irreales. Und das passt für mich einfach nicht zum anderen Ton des Films. Es ist mir einfach zu viel Kitsch, zu viel Pathos. Und zu viel spiritueller Pathos vor allem. Aber ich finde, selbst diesen Pathos schafft er irgendwie geerdet zu erzählen. Es wird nichts gesagt. Ganz lange, die letzten paar Minuten im ganzen Film, wird kein einziges Wort geredet. Du hast nur diesen Ton dann irgendwann und er eben, wie er da liegt und nur diesen Ton dann noch hört. Du hast keine dramatischen Nullen, irgendjemand, der auf ihn zustürzt und sagt, tu's nicht, stirb nicht und dann gen Himmel, die Faust gen Himmel reckt. Ja, aber so hat sich's für mich auch angefühlt. So hat sich für mich diese Szene auch angefühlt, so drüber einfach und zu viel Pathos, zu viel Kitsch. Ich hätte's mir einfach ein Stück leiser gewünscht, ein Stück subtiler, obwohl der Film ist ja auch sonst nicht immer subtil, er arbeitet ja auch ganz viel mit Symbolen, arbeitet mit ganz vielen Bildern, dass er so was Messiashaftes an sich hat, dass Lena so eine Art Engel rüberkommt. Mhm. Sie hat doch sogar irgendwann ein Engelkostüm. Sie redet von Flügeln, die sie an Engelsflügeln, die sie an Menschen sieht und so. Ja, aber das war einfach, da hat er mich verloren. Das war mir zu religiös fast schon. Ja, zu religiös. Echt? Ich habe da gar keine Religiosität drin gesehen. So gar nicht. So dieses extreme Zusammenkommen und dieses plötzlich werden alle mitgerissen. Also gründen sie danach eine Sekte mit den Leuten. Ja, genau. Ich gebe zu, dass das Publikum aufsteht, ist völlig, nein, das hätte man wirklich weglassen sollen. Da fehlt es ihm an Realismus, den er den ganzen Film über hat. Aber das reicht dir ja wahrscheinlich nicht, ne? Wenn das Publikum nicht aufgestanden wäre, dann wäre der Film nicht besser gewesen. Allein schon dieses Bild des blutüberströmten Daniels, der dann auf dem Klo liegt und so mit diesem zufriedenen Lächeln stirbt. Und ach ja, nee, es war zu viel. Es wäre einfach eine Nummer kleiner. Ich war gegangen. Ich fand das ganze Ende, das war einfach, das passt für mich nicht zum Film. Und es war für mich einfach verfehlt. Zu viel Pathos an der falschen Stelle. Tut mir leid. Ja, okay. Obwohl ich den Film sonst wirklich mochte. Und ich hätte ihm ein anderes Ende gewünscht. Ich glaube, es hätte ihm ein anderes Ende auch besser gestanden und hätte ihn auch irgendwie hochwertiger wirken lassen. Ich fand es ein bisschen cheap. Das ist halt auch so ein bisschen cheap. Aber du stimmst mir zu, dass man so ein bisschen ein kathartisches Ende braucht. Irgendwas muss ich auflösen. Irgendwas musst du, oder? Oder nicht? Nee. Der Film ist eine Katharsis an und für sich. Der Film braucht kein kathartisches Ende. Weil der Film baut ja keine tragische Spannung auf, die dann am Schluss unbedingt entladen werden muss. Aber was willst du machen? Willst du es einfach auslaufen lassen? Ja, ich glaube schon. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man den Film hätte enden lassen können. Eine Möglichkeit wäre gewesen, dass sie sich dann doch gegen den Wettbewerb entscheiden und zum Beispiel einen großen Moment draußen in der Natur haben, wo sie singen. Also großen Moment ist viel gesagt, aber dass sie dann doch für sich singen. Man hätte sie auch einfach bei diesem Gesangswettbewerb mitmachen können und sie freuen sich einfach tatsächlich, ohne groß was zu gewinnen, ohne dass groß was passiert. Ich hätte, glaube ich, tatsächlich, ich finde dieses, dass Daniel umgebracht wird, das muss nicht sein, der muss nicht so in diese Richtung Tragik kippen. Aber eigentlich ist doch von Anfang an angelegt, dass er sterben wird. Ja, deswegen ist das ist halt auch so ein Ding, ne? Es ist so angelegt und das kann man auch unterlaufen. Das ist eigentlich ganz sympathisch, wenn man das dann unterläuft. Man muss den, der am Anfang seinen Herzinfarkt hatte und der die ganze Zeit kränklich und geschwächt ist, man muss den nicht am Ende umbringen. Weiß nicht. Das ist kein zufriedenstellendes Ende. Der muss sterben. Okay, vielleicht ist da wieder der Unterschied zwischen Bergman und Nolan. Naja, um unsere beiden Lager mal einmal nochmal zu extrem hochzubringen, obwohl ich nicht Nolan sagen würde. Ja, Bergmann und Rosamunde Pilcher. Ich stehe nicht auf der Seite von Rosamunde Pilcher, Flor. Oh, willst du rausgehen, nicht prügeln? Na los, komm. Hey. okay. Jetzt haben die Bud Spencer-Szene auch noch gemacht. Oh, wir müssen mal einen Bud Spencer und Terence Hill gucken. Oh mein Gott. Okay, also, ich liebe diesen Film, ich liebe dieses Ende. Ich bin froh, dass du 50% von den beiden Sätzen bestätigen kannst. Und 50% sind schon gut. Vielleicht eher 70%, weil du bist ja wirklich nur am Ende des Films irgendwie dann so ein bisschen Overkill. Und ich würde wirklich jedem empfehlen, der auch nur ein kleines bisschen mit Kunst zu tun hat, diesen Film zu gucken und auch alle anderen, weil der einfach auf ganz wunderbar geerdete Art und Weise eine Geschichte erzählt, die wahnsinnig bewegend ist. Hast du die Fortsetzung gesehen? Nee, es gab 2015, glaube ich, ja. Kam der ins Kino. Wie auf Erden, glaube ich, hieß der dann in der deutschen Version. Und ich habe ihn nicht gesehen. Weißt du, worum es geht? Ich habe kurz einmal bei Wikipedia so die ersten zwei Sätze gelesen. Und es spielt im selben Dorf. Okay. Und es schließt irgendwie an die Handlung dieses Films. Und es geht da, wir sehen wohl auch dieselben Figuren. Okay. Minus Daniel, logischerweise. Ja. Und es geht wohl wieder ähnlich um die zur Musik, wenn ich es richtig verstanden habe, steht da aber eher der Tanz im Mittelpunkt. Okay. Aber Lena ist offensichtlich die Protagonistin. Okay. Und das finde ich erstmal schön. Und wenn man sich die Besetzungsliste durchliest, dann sieht man die ganzen alten Namen wieder. Stick, Arne, Tore, ja. Sif, Erik. Wow. Gabriella fehlt in der Liste. Das finde ich schade. Aber es scheint irgendwie, es scheint anzuschließen, er hat nicht sonderlich gut abgeschnitten bei der Kritik. Ihm wurde vorgeworfen, dass er so ein bisschen den Erfolg des ersten Films ausgeschlachtet hätte und versucht hätte, das zu reproduzieren. Mhm. Der erste Film ist ja unglaublich beliebt in Schweden. Natürlich. Ja, ja, ja. Das ist krass, dass ich davon noch nie gehört habe. Er war nominiert für bester Oscar, ausländischer Film, 2004 oder 2005. Und er zählt wohl zu den beliebtesten Filmen Schwedens der letzten 20 Jahre. Er wurde auch dort, ich weiß nicht genau, wie die hießen, es gab auch dort einen Wettbewerb, wo er irgendwie für 7 oder so Preise nominiert wurde, aber leider keinen davon gewonnen hat. insofern schade eigentlich. Ja, der Regisseur hat auch irgendwie 18 Jahre vorher nichts gemacht. Er hatte irgendwie Filme gemacht und er hatte 18 Jahre lang keinen Film gemacht. Und dann den. Das ist krass, dass du, als würde er seine eigene Karriere verfilmen. Nochmal, nochmal so ein Rückgriff. Ja. Ja. Krass, ne? Ja. Ich kannte nichts von dem Regisseur. Ich auch nicht. Und seine Filmografie ist auch tatsächlich sehr übersichtlich. Ich sehe hier 5 Filme. Wovon die letzten beiden Wie im Himmel und Wie auf Erden sind, zwischen denen auch fucking 11 Jahre liegen. Ach so. Stimmt. Ich habe gar nicht mitgerechnet. Natürlich, wenn der 2004 rausgekommen ist und der andere 2015, dann ist das lange her. Wirklich ein schöner Film. Mhm. Er hat ein paar kleine Schwächen. Also ich habe schon erwähnt, dass ich die mir ein bisschen mehr Ambivalenz bei manchen Charakteren gewünscht hätte oder die Ambivalenz ein bisschen früher einsetzend. Ich fand das die Off-Erzählung am Anfang nicht zwingend notwendig. Da hätten die Bilder gereicht. Ja. Aber über weite Strecken ein ganz toller Film, ganz schöner, unglaublich menschlicher Film mit einigen herausragenden emotionalen Szenen. Also es gibt 2, 3, 4 Szenen, die wirklich emotional wirklich stark sind. Ich glaube, wir haben sie ganz gut abgedeckt jetzt in unserem Gespräch. Ja, ja. Und eine tolle Liebeserklärung an die Musik und das Ende hat mir nicht geschmeckt. Ich will noch mal herausstellen, dass ich wahnsinnig spannend finde, wie sie über Religion reden und was Religion macht, ohne dass sie die Religion an sich verteufeln. Also es ist nicht so, dass der Film sagt, Religion ist scheiße oder Gott ist scheiße oder was, oh, Gott ist tot. Nee, aber was Religion, was Menschen teilweise draus machen, ist halt ein echtes Problem. Und es ist schön, diesen Take von diesem Film auf dieses Thema zu sehen. Und einfach die Liebeserklärung an die Musik. Wundervoll. Ganz wundervoll. Weit ab von Charts, CD-Verkäufen, wir wollen alle Geld machen, sondern einfach wirklich das Menschliche in der Musik. Ja. Wundervoll. Das Vollkommene in der unvollkommenen Musik auch. Auch das, ja. Okay, cool. Schön, vielen, vielen Dank, Flor, dass du diesen Film geguckt hast. Ja, danke, dass du ihn mir gezeigt hast. Also, ja, das war tatsächlich so eine filmische Bildungslücke und es ist schön, vor allem, weil es ein schwedischer Film war. Und ja. Danke an Maya, dass sie den in ihrer Bestenliste hatte. Ja, stimmt. Eigentlich haben wir Maya zu danken, dass der Film nochmal aufgetaucht ist. So zumindest 50% davon, von dem Dankgebühren ihr. Und dir danke, Johannes, dass du dich durch Moonraker gequält hast. Danke für diese Filmempfehlung. Ich fand es streckenweise sehr witzig. Ja. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, was nächste Woche rankommt, dann bleibt noch dran. Ja, und ansonsten schreibt uns gerne johannes@mussmansehen.de, florian@mussmansehen.de. Abonniert uns, lasst uns ein Like da, was auch immer. Like da, geht das irgendwo? Ja, wir haben unsere Audios tatsächlich auch auf YouTube. Ah ja, stimmt. Da kann man ein Like da lassen, da kann man uns abonnieren. Okay. Und da kann man was in die Comments schreiben, damit der Algorithmus uns nach vorne treibt. Wir sehen uns nächste Woche. Ach so, hören. Ja, wir hören uns nächste Woche und bleibt dran, weil wir sagen gleich noch, was wir nächste Woche machen werden. Okay. Gut, bis dann. Ciao. Ciao. Flor, ja. Wir müssen noch darüber reden, was wir denn nächste Woche machen. Ja, ich hatte es jetzt so oft erwähnt und jetzt sogar auf einer Top-Liste und es wird Zeit, dass es mal drankommt. Der meiner Meinung nach am meisten unterschätzte Film des Jahres 2019, Yesterday, von Richard Curtis mit und ohne die Beatles. Wurde der wirklich so unterschätzt? Ich habe den so als Hype wahrgenommen. Ich habe ihn nicht gesehen, aber... Nee, wurde nicht halt, also der war, glaube ich, schon ein Publikumsrenner, aber die Kritik darauf war eher so, boah, nette Rom-Com. Ja. Und da wurde auch, glaube ich, eingeordnet und okay. So ein bisschen vergessen, was hart ist bei einem Film von 2019 und wahrscheinlich auch viel zu viel gesagt. Aber ich glaube, der Film verdient ein bisschen mehr Würdigung und ein bisschen mehr Respekt, als er erhalten hat, vor allem vom Feuilleton. Okay. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob ich ihn entsprechend würdigen kann. Ja, ich auch. Was gibt's denn von dir? Von mir, naja, ich hatte jetzt auch schon ein paar Mal in der Bestenliste und einfach eine unglaubliche Schauspielperformance, die ich einfach nochmal gucken muss. Ich muss sie nochmal sehen und muss sie einfach mitgucken. Tommy, wieso in the room? Genau. Nein, wir haben Heath Ledger. Ich bin großer Heath Ledger-Fan und wahrscheinlich ahnst du es schon, der Joker von ihm. Ja. Wir haben noch keinen Superheldenfilm besprochen, oder? Tatsache. Es sei denn, James Bond fällt irgendwie in die Superhelden-Kategorie, aber nicht so wirklich. Nein. Okay, großartig. Du hast für mich also The Dark Knight. Ich habe für dich The Dark Knight, ja. Den ich liebe, geliebt habe und schon sehr, sehr lange nicht mehr geguckt habe. Das wird spannend. Okay, cool. Ich wusste nicht mehr, ob du ihn wirklich so geliebt hast. Ich glaube, ich ahnte, dass du ihn gesehen hast, aber ich wusste nicht mehr, wie du dazu stehst. Also, ohne ihn jetzt gesehen zu haben, zum keine Ahnung wievielten Male ihn schon lange nicht mehr gesehen zu haben, würde ich nach wie vor behaupten, er zählt für mich ganz klar zu den besten Actionfilmen des 21. Jahrhunderts, des jungen 21. Jahrhunderts, wenn nicht sogar der beste Actionfilm der letzten 20 Jahre. Okay, wow. Ja, okay, also für mich ist es nur diese Szene, aber ich... Ich bin gespannt, Hüte. Ich habe den Rest des Films gar nicht mehr so richtig in Erinnerung, ehrlich gesagt. Mal gucken. Ich wollte einfach diesen Heath Ledger nochmal gucken. Es wird spannend und Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ja, sehr schön. Bis nächste Woche, Plur. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.